Sonntagabend, 18 Uhr, und das möchte ich hier feststellen, pünktlich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, wie immer, ne? Also. Ja. Nochmal, hallo. Braucht man eigentlich gar nicht mehr Schönen reden. guten Goes without saying. Abend. Ghost without saying, das ist Ja, also praktisch ein stummer das ist Geist da, oder was? das ist das Motto für heute. Ja. Der ruft nur Buh, Buh. Dann sagt er Das ja doch ist auch was. das Motto für heute. Buh, buh, ja. Ich glaube, ich werde heute einige Male Buh rufen, nachdem ich gesehen habe, was wir so alles haben. Ja, Ja, das werden das wir alle ärgert. tun. Das erste Mal Buh rufen fällt dann aus zum Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen. In dem, wie oft das Wort Ermächtigen vorkommt? Das habe ich jetzt nicht gezählt, aber es geht im Endeffekt um eine Erweiterung des Gesetzes. Es ist ein bisschen seltsam, es fängt direkt an, dass die Krankheit in einem Gesetzestext jetzt drin steht. Es geht ja allgemein immer um den Infektionsschutz. Und jetzt ist das so ein richtiges Covid-19-Gesetz. Das ist schon das Erste, was bemerkenswert ist. Und das Nächste, Ja. was bemerkenswert ist, dass man halt unten jetzt im Bundesgesetz stehend eine Liste von diesen, ja, die Freiheit einschränkenden Sachen hat, die im Gesetz festgeschrieben ist, wobei bis jetzt das ja immer per Verordnung erlassen wurde, zeitlich beschränkt und begründet werden müsste. Und jetzt reicht als Begründung einfach dieses Gesetz. Das Ja, ist schon sehr bemerkenswert. die Verordnung reinkopiert sozusagen. Ja, Anscheinend. also ich habe ja Naja. hier auch schon verschiedene Gerichtsurteile festgestellt, wo Verordnungen zurückgenommen worden sind. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so möglich, es sei denn, das Verfassungsgericht gibt das ganze Gesetz jetzt nochmal. Aber es Also wurde ja schon erstmal, mehrmals korrigiert, um dem vorzubeugen. Also, naja. dass sich Und hier das steht Gesetz ja so ganz konkret allgemeingültig drin, sein müssten, ne? es steht hier einfach ganz klar drin, Untersagung oder Beschränkung, Verzeihung, Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Großhandel. Also quasi alles kann jetzt mittlerweile zugemacht werden. Da haben die schon ein bisschen weiter vorgegriffen. Und ja, das gilt halt immer so lange, wie halt diese Feststellung des Fortbestandes der epidemischen Lage von nationaler Tragweite da ist. Und der wurde jetzt am 17. November 2020 wurde Folgendes beschlossen. Der Deutsche Bundestag stellt fest, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die der Deutsche Bundestag am 25. März 2020 aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 für die Bundesrepublik Deutschland festgestellt hat, fortbesteht. So, also ja, am 25. wird jetzt ja wahrscheinlich über die nächsten, vielleicht noch darüber hinausgehenden Maßnahmen entschieden. Ja, Da es ist ja heute wird so ein bisschen spannend. rausgetröpfelt, dass sie wohl bis zum 20. Dezember auf jeden Fall verlängern werden, ne? Hat Söder so zwischen den Zeilen gesagt. Söder, Es ist einfach ein total überspezifisches Gesetz, dieses 28a. Und ja, natürlich, die religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünfte, die sind auch alles, was an Beschränkungen möglich ist, steht da explizit drin. Ne? Immer Untersagung oder Beschränkung oder Schließung oder Beschränkung. Ja. Ja, das hat sicher damit zu tun, auch dass die Sachen in Gesetzen so bestimmt sein müssen. Das heißt, diese, wie soll man sagen, so selbsterklärende Ausschlüsse sind eigentlich nicht unbedingt immer vom Gesetz gedeckt. Deswegen versucht man es immer möglichst konkret reinzuschreiben, um was es geht. Ja, aber das ist hier einfach total überspezifisch. Hier stehen sogar diese Ja, genau. Das finde ich auch. Indikatoren Es sieben hat ja Tage keine lang, Allgemeingültigkeit mehr. 35 je 100.000, bla bla bla. Normalerweise steht sowas drin, das muss eine bestimmte Behörde feststellen oder eine bestimmte Institution. Das ist ja das Robert-Koch-Institut. Und jetzt werden halt quasi die Zahlen vom Robert-Koch-Institut hier einfach in den Gesetzestext reingeschrieben. Ja, Das ist halt 35 auch ist wohl auch ja, willkürlich überspezifisch. ich denke mal, dass sie das wahrscheinlich auch deswegen machen und weswegen auch dieser Name hier drin steht, weil es ansonsten wahrscheinlich heißen würde, dass es nicht geht. Ne, weil es zu weitreichend ist und dann Ja. nicht mehr, nicht mehr angemessen ist. Und jetzt meinen sie Ja, halt, dass. natürlich. Das ist ja die größte Begründung auch immer gewesen, dass es halt nicht verhältnismäßig ist. Aber Ja, wenn es im Gesetz jetzt so drinsteht, ist es halt doch schon verhältnismäßig. Man kann sich dann halt nur noch darum streiten, quasi, ist es jetzt eine Beschränkung oder eine komplette Untersagung oder eine Schließung? Das ist dann quasi der Spielraum, den man hat. Also, dass die Beschränkungen jetzt einfach damit immer gerechtfertigt werden können. Wie gesagt, wenn das Verfassungsgericht das nicht nochmal kassiert, dann ja, sind schon ziemlich streng. Ja, wenn das Verfassungsgericht überhaupt reagiert. Also die sind ja nicht verpflichtet. Ja, ja. Gut, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendjemand unter den Corona-Maßnahmen-Kritikern auch zum Verfassungsgericht geht und sagt, hier, überprüft das mal. Also. Ja, es gibt ja zwei verschiedene Dinge. Einmal diese Leute, die davon betroffen sind, und das ist ja wirklich so ziemlich jeder. Ja, also, und dann gibt es ja noch diese Normenkontroll oder wie sich das nennt, Klagen, die irgendwelche Fraktionen von Landes- oder Bundesparlamenten da bringen können. Und dann müssen sich ja auch damit befassen. Also. Ja, damit müssen sie sich, glaube ich, befassen, das stimmt. Ja. Ja. Was Bürger da einreichen, nicht unbedingt. Ja, aber das wird sicherlich auch passieren. Also das wird sicherlich so viel da geben, dass das wahrscheinlich. Ja, normalerweise ist es so, wenn je nachdem, wie die Aufmerksamkeit ist, dann entscheiden sie das halt auch. Ne? Wenn keiner hinguckt, dann lassen sie das auch mal sein. Der Zuschauer Sanakan wirft dann auch ein, dass der EuGH ja auch noch eine Instanz ist, dann im Zweifelsfall. Ja, möglicherweise. Aber ja, das wird ja für Deutschland, was soll der EuGH da, weiß ich nicht. Ja gut, wenn das den, aber die sind ja auch dafür zuständig zu sagen, hier, das widerspricht unseren europäischen Grundwerten zum Beispiel. Ja, okay. Ja, aber ob das jetzt unbedingt auf dieses Infektionsschutzgesetz greift, da bin ich nicht genug drin in Dingen. Ja. Weil ja, das ist auch ja, nicht solche Konsequenzen, dass sich das wegkennen. Das ist ja doch meistens bei irgendwelchen Dingen, die irgendwas mit Handel und so zu tun haben, wo die sich dann da reinmischen. Also sei es jetzt. Hat ja hier auch mit Handel zu tun. Ja, stimmt. Jetzt insofern, dass die Sachen geschlossen werden. Ja, wenn dann jemand sagt, hier. Ja, gut, kann natürlich sein. Wenn jetzt natürlich, ja, ihr zerstört meine Wettbewerbsnachteile. Ich wende mich an den EuGH. Könnte schon passieren. Ich bin da ja auch nur Laie. Aber, ja, stimmt. Ja, da kann man bestimmt auch auf vielerlei Art einfallen, wenn man da vor Gericht geht. Kann ich mir vorstellen. Das sind ja auch viele Regeln, die sie da erlassen haben. Ne? Ja, auf jeden Fall ist das halt nur eine Seite von dem Ding. Hier in dieser, das ist jetzt die Drucksache, die sie beschlossen haben. Da steht natürlich noch viel mehr drin. Also dieses Gesetz hier ändert ja wiederum halt diverse Paragraphen in irgendwelchen Gesetzbüchern. Und da steht schon mal ermächtigt, wenn du noch ein bisschen hochscrollst. Ach, das kann aber nicht sein. Ja, das, wodurch das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt wurde. Du. Soll ich mal suchen? Oh. Ja, suchen wir mal. Also, das ist halt so ein bisschen auch das 20? 12. Ja, das ist jetzt aber noch das ist jetzt noch das Diskussionspapier, oder? Ich glaube, alles ist die Drucksache. Abgelehnt worden in Abstimmung. Das ist die Drucksache, die Sie angenommen haben. Ja, ich dachte nur A. Okay. Vielleicht habe ich mir ein anderes Dokument angeguckt. Ich dachte, das hätte ich auch gesehen. Ja, ich habe extra geguckt, weil es gab natürlich diverse verschiedene Entwürfe und Gegendinge und so weiter. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das richtig erwischt habe. Also da stand zumindest, diese Drucksachennummer stand zumindest auf dem Beschluss. Von daher gehe ich da mal davon aus, ja. Ja, und dann sind hier irgendwo, hier sind diese ganzen Sachen halt aufgedröselt und ich habe es mir noch nicht komplett durchlesen können, was ich aber, wo ich auf jeden Fall drüber gestolpert bin, ist, dass sie irgendwo ständig so ein Wort geändert haben, irgendwie abgeschwächt haben in bedrohlich, also genau, schwerwiegend in bedrohlich hatten sie geändert. Hier an diversen Stellen, schwerwiegend durch bedrohlich ersetzt. Wo ich jetzt natürlich auch nicht, also ich würde es von meinem Verständnis her, würde ich sagen, dass schwerwiegend was anderes ist als bedrohlich. Schwerwiegend ist wahrscheinlich gesetzlich irgendwie definiert und bedrohlich nicht oder so. Ja, nee, aber ich würde denken, dass schwerwiegend bedeutet, dass das halt ist, ja, eine gewisse Schwere vorhanden sein muss und bedrohlich bedeutet, dass eine gewisse Bedrohung vorhanden sein muss, was ja nicht dasselbe ist. Das bedrohlich bedeutet, dass eine Bedrohung eigentlich wahrgenommen wird. Richtig, da ist das schwerwiegend ist so ein bisschen mehr, ich hätte gerne Zahlen gesehen und wenn die das hergeben, dann ist es schwerwiegend, aber bedrohlich kann ja alles sein. Genau, da bin ich drüber gestolpert, ja, dann hatte ich hier gesucht, weil nämlich bei auf der Internetseite von Science Fights wurde nämlich behauptet, dass jetzt diese Lage, epidemische Lage von nationaler Tragweite, dass die jetzt angeblich daran gebunden wäre, was die WHO sagt und nicht daran, was der Bundestag sagt. Und das habe ich hier nicht finden können. Also da war auch leider nichts verlinkt bei Science Fights. Keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind, aber ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Und was mir auch noch aufgefallen ist bei der ganzen Sache, ist, dass sie hier geschrieben haben, dass also die Polizei hat neue Befugnisse bekommen und nämlich dürfen die nach diesem hier jetzt kontrollieren auf der Straße, unter anderem nach Impfdokumenten. Also die können jetzt gucken irgendwie, ob die Leute geimpft sind. Und natürlich auch vorher beim, aber auch verpflichten, dass ich so eins haben muss. Oder was und natürlich muss. Auch beim Betreten jetzt der Bundesrepublik an irgendwelchen Zollstellen sind die jetzt dazu befugt, nach diesem hier das also festzustellen, ob die Leute irgendwelche Impfdokumente, die ihre Impfung für die jeweilige das jeweilige Ansteckende, was da gerade ist, vorweisen können. Das stand ja auch drin, das hatte ich jetzt auch so in der Berichterstattung und so noch nirgendwo gehört. Ja, das ist ja schon ein Fundament so ein bisschen für eine Zweiklassengesellschaft auch, ne? So eine Teilung in Geimpfte und Ungeimpfte. Bin ich auch gespannt, wie das laufen wird, weil es kann ja auch nicht jeder gleichzeitig geimpft werden. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ich werde mich weigern, mich impfen zu lassen. Ich bin da noch unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und selbst wenn man jetzt selber da für sich jetzt diese Entscheidung getroffen hat, auf die positive Art, also jetzt gesagt hat, ich würde das machen, ist es aber trotzdem noch ein ethisches Dilemma, jetzt irgendwie zu sagen, das muss jetzt jeder auch so sehen oder sich da, ja, finde ich schwierig. Sein, und ich meine, es muss ja auch irgendwie eigentlich sein, dass man, ja, also dann vielleicht nur sagt irgendwie, keine Ahnung, die dürfen dann halt nicht mehr ins Altenheim oder so. Weiß ich nicht, aber jetzt. Oder ins Kino oder ins Restaurant. Nee, das ja eben gerade nicht. Das verhinkt dann wiederum, würde ich sagen, halt. Aber jetzt irgendwo in irgendwelche Risikobereiche, keine Ahnung, Krankenhaus, Altenheim oder so. Das kann ich halt irgendwo verstehen. Aber so pauschal irgendwie Teilnahme im gesellschaftlichen Leben stelle ich mir dann doch wieder schwierig vor. Also es steht ja, mein Lieblingssatz im neuen Gesetz ist ja auch, Schutzmaßnahmen dürfen nicht zur vollständigen Isolation von einzelnen Personen oder Gruppen führen. Ein Mindestmaß an sozialen Kontakten muss gewährleistet bleiben. Ja, schön. Ein Mindestmaß. Naja, man kann die ja auch über das Internet haben, die sozialen Kontakte. Das ist auch nichts. So. Ja. Gibt ja Onlyfans und solche Seiten. Gibt dann bald Only Family, oder wie? Naja, auf jeden Fall die große Gefahr, die bleibt, ist das eben, dass alle Länder für Einreisende verlangen werden. Ne? Einfach, dass, wenn das wir ins Ausland wollen, dann das müssen wir was vorzeigen. Und wenn die jemand bei uns rein möchte, müssen die auch was vorzeigen. Das werden die sich auf jeden Fall offen halten. Tun sie ja mit diesem Gesetz hier quasi für Deutschland auch schon, ja. Das auf jeden Fall, ja. Und dann ist ja eben Pflicht durch die Hintertür, ne? Ja, und dieses Jahr habe ich einfach noch mal kurz, das ist jetzt die namentliche Abstimmung, weil da gab es nämlich so ein bisschen Trara darum, dass der Name von Herrn Kuhle hier drauf ein X hier in der Zeile nicht abgegeben hatte, obwohl er ja vorher gesagt hat, dass er dagegen stimmt. Und da wollte ich einfach nur noch mal kurz zeigen, was hier nämlich bei der AfD los war, weil die ganzen Leute ja da einen Aufschrei gestartet haben, dass die Welt untergeht. Und um es schon mal vorwegzunehmen, da haben sich auch ein paar Leute nicht bequemt. Oder es irgendwie vergessen oder war nicht da oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wie man hier sieht, da sind ja auch ein paar Xe. Also ja, nur mal so zum Vergleich. Bei hier waren es immerhin 6 und bei der FDP war es nur einer. Nämlich der Herr Kuhle, der gemeint hat, er hätte es nicht gepeilt, dass es irgendwie vorbei ist oder so. Ja. Oh. Schwierig, so eine Abstimmung. Ja, und das ist auch auf jeden Fall ein großer Faktor bei der ganzen Sache, dass sie ja jetzt quasi dem RKI einräumen, da irgendwie die große Datenhoheit zu haben. Da gibt es hier einen Bericht von Heise Online, wo sie auch den Herrn Kelber angefragt haben. Das ist ja der Bundesdatenschutzbeauftragte unseren Zuschauern, längeren Zuschauern. Eigentlich müsste er noch bekannt sein, weil er nämlich auch einer der Architekten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes war und wir da diverse, also er bei uns hier auch mehrfach zu Wort gekommen ist in irgendwelchen Videoeinspielern von der Republika und so. Und der hat das also auch kritisiert, natürlich diese Zentralisierung von den Sachen, weil sie ja quasi ja beim RKI jetzt alles irgendwie haben wollen. Ne? Also teilweise Informationen darüber, wer bei irgendwelchen öffentlichen Nahverkehr oder so schon geimpft ist und so. Ja, Und das kommt sogar, glaube ich, auch ins neue Gesetz, dass sie irgendwie die Daten, die sie da erheben, in irgendwelchen Restaurants oder so, nicht von der Polizei auswerten lassen sollen, für jeden Unsinn. Aber das kann man natürlich ins Gesetz schreiben und ich denke mal, das wird dann in Realität trotzdem passieren. Ne? Also, ich darf wundern, wenn nicht. ja, weiß ich jetzt nicht, aber ja, das ist ja auch schon länger Thema. Und das wurde ja auch Ja. schon gemacht. Also, sie haben das ja schon Ja, eben. verwendet für irgendwelche Nachverfolgungen, ja. Ja. Aber hier auf jeden Fall Robert-Koch-Institut, auf jeden Fall viel zu zentral. Und ja, Gesundheitsdaten haben natürlich auch nochmal eine besondere Schwere, wenn die jetzt irgendwie in die falschen Hände fallen oder so. Und ja. Also, das RKI ist ja auch meines Wissens jetzt keine Bundesbehörde. Ja, meines Wissens nach doch. Ist das so? Ja, mag sein. Aber, Ja, haben sie irgendwie damals mal abgelöst oder so, das Gesundheitsministerium, weil die irgendwie schlecht gearbeitet haben. Ich glaube, in der 68er-Pandemie oder so, habe ich so dunkel im Hinterkopf, dass da okay. was war. Und haben sie das RKI wegen ihrer guten Arbeit oder so zur Bundesbehörde erhoben. Ja, gut. Weil ich sag mal so, gesetzlich und so ist ja auch diese ganzen Sachen mit DSGVO und so weiter eh alles ausgesetzt. Ne? Das war ja immer das Schöne. Das sind ja so Sachen, wo sich die armen Sterblichen mit rumprügeln müssen. Mit diesen ganzen Bedingungen. Also der Staat, wenn der da meint, er müsste irgendwas machen und irgendwas speichern und irgendwas zentral machen, dann können die es halt immer noch machen. Ne? Also das ist ja von vornherein ausgenommen gewesen. Also das RKI ist eine selbstständige Bundesoberbehörde und der Okay. Bundesregierung angeschlossen. Ich habe es gerade kurz nachgeguckt. Ja, das ist natürlich wichtig. Okay. Ja, und wieder neue Covid-Studienergebnisse in der Woche, diesmal aus Spanien. Da sind einige ganz interessante, wieder neue Ergebnisse rausgekommen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da sind die Highlights schon so in Bullet Points zusammengefasst. Im Endeffekt, ja gut, das erste ist ja klar, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der infiziert ist, hat man 60% Ansteckungsrisiko, ist man 60 Mal stärker der Krankheit ausgesetzt. Also, aber interessant ist, mit seinem Hund Gassi zu gehen, zumindest in Spanien, erhöht das Krankheitsrisiko um Ja. 78%. Das ist Klasse. etwas umstrittenes Ergebnis, aber das haben die hier mit einer ziemlich breiten Datenbasis rausgefunden. Und was ein sehr seltsames Ergebnis ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, im Gegensatz zu Oberflächenreinigung, Masken tragen, Abstandsregeln einhalten, war viel wichtiger, Lebensmittel und andere Waren, die man eingekauft hat, zu desinfizieren, bevor man sie zu Hause ausgepackt hat oder bevor man sie in die Wohnung gebracht hat. Nicht. Und gerade Lieferungen und andere Lieferungen, Paketlieferungen, wenn man die nicht desinfiziert hat, haben die zu sehr vielen Ansteckungen geführt. Das ist ein sehr seltsames Ergebnis, weil es in vielen anderen Ländern halt nicht über diese Schmierinfektionen übertragen wird, aber in Spanien ist das wohl ein etwas größeres Problem gewesen als in anderen Ländern. Und ja, einfach mal wieder eine neue Studie, ein neues Ergebnis. Ja. Das ist eine Wunderkrankheit. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute ihre Einkäufe hier desinfizieren. Ich glaube nicht so viele. Und da wird ja auch nicht darüber gesprochen, dass das irgendwie ein Infektionsweg hier ist. Ich weiß ja nicht, was da in Spanien anders ist als hier. Naja. Wüsste ich auch so spontan nicht. Die haben höhere Durchschnittstemperaturen, aber sonst. Ne? Ja, hier, die Koalition einigt sich jetzt auf die Frauenquote für Vorstände auch. Wohl in so einer Salamitaktik, auch wieder so Schritt für Schritt. Ja, und vor allen Dingen erstmal bei den Unternehmen des Bundes, also bei der Bahn und so weiter. Aber trotzdem soll das eben dann auch in die Vorstände der allgemeinen, ja, der DAX-Unternehmen und so weiter erstmal kommen. Und die wehren sich fleißig, beziehungsweise bisher haben sie sich da ziemlich gewehrt und gucken, ob sie das auch noch weiter tun. Oder ob die das einfach so durchdrücken. Ich glaube, die GIFA hat da noch einen super Spruch dazu geliefert, der etwas weiter unten steht. Auf jeden Fall lassen die sich das, wenn das freiwillig nicht funktioniert, eben machen die das dann per Gewalt sozusagen. Per Vorschrift. Ja, und ob das hilfreich ist. Penetranz schafft Akzeptanz, genau das war's. Das ist nicht ein bescheuerter Spruch. Unglaublich. Ne, ist super krass, oder? Unglaublich. Und ich schaffe das Akzeptanz. Ne? Das schafft ja, Akzeptanz, so eine, ja, genau. So eine Haltung von, ach ja, dann leck mich doch und mach es halt. Ne? Aber ja, sonst nichts, bestimmt nicht Akzeptanz. Ne? Man kann Akzeptanz nicht schaffen. Ja. Man kann nur Toleranz schaffen im Zweifelsfall, aber Akzeptanz zu schaffen ist so gut wie unmöglich. Wo keine, also wo vorher keine war. Aber klar, das ist eher so, wie Mammon sagt, die machen so lange, bis die Leute sagen, ja, dann mach deine scheiß Frauenquote, aber hör auf zu jammern. Ey. Ja, das ist ja, ja auch so, ne? Ich meine, dieses Thema ist ja auch uralt und ich kann mich noch erinnern, wie sie der Frau Schröder hier, der Frauenministerin Christiane Schröder oder wie sie hieß, Christine? Christina, irgendwie so. Ja. Wie sie da über die damals hergezogen sind mit ihrer Flexiquote und so, dass das ja alles noch nicht genug wäre und bla bla bla bla bla. Ne? Also ich meine, diese Spiele sind alle auf Zeit und das wird, das ist so diese Taktik halt, ne, immer wieder ein Schritt, immer wieder ein Schritt, immer wieder einen kleinen Schritt. Und das wird auch alles kommen, das ganze Zeug. Da gehe ich auch fest von aus, genauso wie hier dieses Paritätsgesetz und diese ganzen Sachen. Die werden das alles ja, Schritt, für Schritt, Zeit, für ne? Schritt für Frage Schritt für Schritt, genau, ja. Penetranz mal Zeit gleich Erfolg oder so. Ja, genau, ja. Nee, es ist einfach immer wieder das Gleiche fordern und halt auf seine Minuten warten, wo man dann wieder irgendwelche Dinge hat, wo man sich dran, wo man das angeblich dran packen kann, um den Leuten dann zu sagen, so, das ist jetzt unser angeblicher Grund, warum wir das jetzt gerade brauchen. Dabei ist es eigentlich schon immer so gewesen. Ich erinnere da noch an diese Reform vom Sexualstrafrecht 2016, die eigentlich komplett begraben war, die eigentlich tot war, wo jeder dazu gesagt hat, das braucht man nicht. Und dann war halt eben die Sache mit der Silvesternacht von Köln. Und plötzlich war das da und plötzlich waren sie sich alle einig, dass es schon lange notwendig war und es jeder braucht. Unfug, ey, totaler Unfug. Oder Team Gina Lisa, wo das da nochmal dran geklebt wurde, was im Freispruch geendet ist, hier für die Leute. Oder ja, und also, ja, aber es ist immer so. Und vor allen Dingen auch da wieder, ne, Ebel ist ja heute nicht da, deswegen sage ich das dann wieder hier. Das ist das konservative Ding, ist halt, bringt halt überhaupt nichts. So, es ist im Zweifelsfall irgendwie, ach so, ja, hier, wir müssen irgendwas mit uns, irgendwas hier durchboxen. Ja, dann schenken wir euch mal den ganzen progressiven Scheiß auch noch mit. Diese ganze Gesellschaftsumbauung, da stellen wir uns dann einfach auch dahinter und sagen, ja, ist ja okay, wird ja schon nicht so schlimm werden. Und dann haben sie auch so ein paar Leute hier, die. Wie heißt du von der CSU, die Bär und hier die Frau Schön von der CDU. Sich auch gefreut. Ja, die haben sich alle tierisch gefreut und so, ne, also und es ist. Ja, und gleichzeitig oder in selben Tagen kam dann die Nachricht raus, dass die Frauen in den DAX-Vorständen deutlich mehr verdienen als ihre Mitkollegen da, ihre Mitvorstände, was ja eigentlich ein ja, praktisch das Gegenteil von ja, ich würde mal sagen, ist, dass, ne? Ich würde also, mal sagen, dass sie dann nicht vorhanden sind, ist ja, das dann ist, eher auch vorhanden. Das ist wieder dieses übliche Ding wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich in den allergrößten von denen vorhanden, da wo die auch die besten Gehälter da bezahlen, wo sie sich das dann halt eben auch so, ja, so groß aufgestellt sind, dass sie die haben auch und so. Mhm. Ne? Und also wie bei der Telekom, die die ganzen weiblichen Lehrlinge abgreift für die Technik. Und dann bleiben mir für die durchschnittlichen Handwerker keine mehr über und kriegen auch ein schlechtes Gewissen gemacht. Ne? Okay. Ist einfach, ja, ist so. Ja, kann sein. Also finde ich gut möglich, aber habe ich noch nie gehört. Also kann ich mir aber gut vorstellen. Auf jeden Fall. Aber was ich auch noch mal positiv erwähnen muss, also mittlerweile habe ich bei Twitter halt auch diverse junge Damen da irgendwie aus dem konservativen Bereich und die haben alle nur darauf geschimpft, auf dieses Zeug. Und aber ja, ich meine, aber das ist ja auch so ein Ding, was ich schon länger beobachte, dass man den jungen Frauen da irgendwie in der Politik generell, jetzt nicht nur bei den Konservativen, ich merke das auch in der FDP und so, da kriege ich immer wieder erzählt von den Leuten zu diesem Thema, dass sie da immer erzählt kriegen von den Alten, so nach dem Motto, ja, früher war ich auch so drauf, aber da habe ich gemerkt, das bringt alles nichts und es geht ja nicht vorwärts, so nach dem Motto, ne? Und dann habe ich meine Meinung geändert und jetzt will ich doch wieder staatliche Bevormundung von allen Jo. für unsere super tollen Ziele, die wir da irgendwie haben, ja. Penetrantschaft, Akzeptanz. Dieser Satz hat sich heute mal wieder bewahrheitet. Ja, Spruch des herzlichen Tages. Glückwunsch, ja. Also dafür würde ich ihr die Ehrendoktorwürde verleihen, aber nur als hier so Doktor aus dem aus so einem so ein James Bond Film oder so, wo der Doktor irgendwie der Böse ist. Da würde ich ihr die jetzt verleihen nach dem Spruch Penetrantschaft, Akzeptanz auf jeden Fall. Das gute Penetranzgesetz. Ja. Oh, wir gehen euch auf die Nerven gesetzt. Ja, so kommt es. Schauen wir mal, wie die Bahn damit klarkommt. Die schreiben ja eben miese, wen stört's, ne? Neukölln. Ja, Neukölln, Schwulenhass, Islamismus und linke Realitätsverweigerung in Es ist eine harte Mischung. Berlin-Neukölln von der NZZ. Gewalt gegen Homosexuelle hat in Berlin in den letzten Jahren stark zugenommen. Der kulturelle Hintergrund dieser Taten wird gerne verdrängt, weil er mit Islamismus und Migration zu tun hat. Ein Augenschein in Neukölln von Anna Schneider und Lucien Scherrer. Diese Szene sorgte nicht nur im Berliner Bezirk Neukölln für Aufsehen. Am 31. Oktober zieht ein syrischer YouTuber einen als Emmanuel Macron verkleideten Mann an einem Strick hinter sich her. Hund und Ungeziefer, schimpft der Syrer auf Arabisch. Auf dem Kopf trägt er eine rot-weiße Kufia, in der Hand einen Ledergürtel, der ihm als Peitsche dient. Etwa 20 Menschen folgen ihm die Sonnenallee entlang. An diesem sonnigen Novembernachmittag ist es ruhig in Neukölln. Andreas steht an der Reuterstraße, Ecke Sonnenallee, und zupft sich den schwarzen Mund-Nasenschutz zurecht. Für ihn sind Vorkommnisse wie die Macron-Geißel-Prozedur keine Einzelfälle, sondern bizarre Auswüchse eines längst offensichtlichen Problems. Nur ein paar Straßen weiter hielt die Imam-Riza-Moschee im Februar eine Trauerzeremonie für den von US-Streitkräften im Irak getöteten General der iranischen Al-Quds-Brigaden, Qasem Soleimani, ab. Langsam, sagt er, langsam fühlen die sich stark genug, um Druck auf die Straße auszuüben. Da ist gerade etwas am Kippen. Homosexuelle, besonders auch homosexuelle Flüchtlinge, bekommen das schon lange zu spüren. Gewalt gegen Homosexuelle ist hier inzwischen selbstverständlich, sagt Thomas. Für Schwule hieße das lieber keine Leggings, lieber kein Knutschen in der Öffentlichkeit. Thomas lebt seit 10 Jahren in Neukölln, Andreas seit 16 Jahren. Vor 2 Jahren haben sie zusammen mit anderen die Initiative Ehrlos statt Wehrlos gegründet. Also, Angriffe auf Homo- und Transsexuelle nehmen seit einigen Jahren in Berlin zu. Das Antigewaltprojekt Maneo dokumentiert im vergangenen Jahr 559 Attacken und Beleidigungen, so viele wie nie zuvor. Die Zahlen decken sich zwar nicht mit jenen der Berliner Polizei, da Maneo auch Fälle vermerkt, die nicht angezeigt werden. Dennoch registriert auch die Polizei einen Anstieg der Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe. Allein bis Ende September 2019 waren es 261. Im Vorjahr waren es 184 im gleichen Zeitraum. Ja, und dann wird halt noch darüber gesprochen, dass halt die Vereine, die Politiker in Neukölln halt eine bemerkenswerte Naivität an den Tag legen, nennt der Artikel das. Also man hat das Gefühl, so wenn man das liest, dass das halt dann gesagt wird, das ist halt leider Kollateralschaden. So, ja, was soll man denn machen? Da sich die Aktion nicht nur gegen homophobe, sondern auch gegen antimuslimische Gewalt richtet, wird suggeriert, dass Muslime und Homosexuelle im Grunde Opfer desselben Täters namens Mehrheitsgesellschaft seien. Konservative Muslime wiederum können sich auf diese Weise als Verbündete im Kampf gegen Sexismus und Homophobie empfehlen. Also Berlin, wirklich, da ich verstehe es irgendwie nicht. Die Mehrheitsgesellschaft, also wenn, dann hätte ich vielleicht ein paar Rechte da gesehen, aber die Mehrheitsgesellschaft, meine Fresse. Nachdem sich die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt im Jahr 2015 noch darauf freute, bald in einem religiöseren Deutschland leben zu dürfen, äußert sich inzwischen auch der Bundesvorsitzende Habeck ungewöhnlich deutlich zum Islamismus. Die letzten Wochen haben erneut gezeigt, wie real die Bedrohung durch islamistische Gewalttäter ist, sagt der Grünen-Chef. Die offene Gesellschaft sei in Gefahr. Ich höre es von Herrn Habeck, nur ich glaube nicht, dass er das gegen seine Partei durchbringen wird. Da sind die Kreidefresser, glaube ich, immer noch in der, ja, ich glaube, in der Überzahl. Ja, ich meine, ja, das nächste Ding ist zwar nicht von den Grünen, aber das ist, sollte uns einen Einblick geben da rein, wie, was, weil die Schlüsse daraus sind halt wieder das Problem. Und da kommen wir gleich noch zu. Ja, das war's auch zu dem Artikel. Okay. Ja, kommen wir zu Islamismus und Homophobie. Das laute Schweigen über den Hass. Ein Gastbeitrag von Jens Brandenburg und Konstantin Kuhle in Klammern FDP. Dieser Gastbeitrag hat mir beim Lesen Schmerzen bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fängt schon an mit, also sie drehen es quasi alles so hin, dass Deutschland hat ja auch ein Problem und dann wegen Paragraph 175 Strafgesetzbuches, was ja mal Paragraph war, der Homosexualität generell unter Strafe gestellt hat, aber nicht, wie sie hier behaupten, bis ins Jahr 1994. Das ist falsch. Sondern dieser Paragraph wurde in den 1960er Jahren schon entsprechend abgeändert, abgeschwächt, ganz stark, dass es dann nur noch darum ging, wenn jetzt einer von den beiden volljährig und der andere minderjährig ist und auch dann nur in dem Fall, wenn der Minderjährige an einer Strafverfolgung interessiert ist, wie es da hieß in diesem abgeänderten Paragraphen, der dann schließlich 1994 komplett gestrichen wurde. Aber es war nicht so, dass bis 1994 Homosexualität generell unter Strafe stand. Das ist falsch. Aber es wird hier wieder behauptet. Und ja, und bei den im Islam, also was sie haben wollen, ist Organisation eines islamischen Religionsunterrichts in Deutschland, damit wir die Leute dann vernünftig erziehen. Und das, jetzt kommt die kaputte Schallplatte, Chris, da ich wieder sage, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Wir können zwar diese ganzen Lehrer alle ausbilden, und die wurden ja auch schon ausgebildet in der Vergangenheit. Und dann wollen die das aber nicht haben, diese islamischen Religionsverbände. Und die dürfen sich das alleine aussuchen. Wir können denen nicht die Leute da hingeben und sagen, hier, die machen jetzt Religionsunterricht in islamischen Religionsunterricht. Und ihr nehmt das jetzt zur Kenntnis. Das läuft so nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert genauso wenig mit Christentum und Judentum und überall. Das funktioniert nicht. Sondern nur die selber können das entscheiden. Und wenn die das nicht haben wollen, dann passiert das auch nicht. Und dann kann man denen so viel Geld in den Rachen schmeißen, wenn die dann irgendwie sagen, so, ja, das ist ja total sinnvoll und so, ja, bezahlt uns das mal hier irgendwie unseren ganzen Kram und so, gibt uns mal ein bisschen Geld. Das war genau das, was der Abdel Samad in seinem Gastbeitrag im Cicero vor 2-3 Wochen geschrieben hat, dass sie das immer gerne immer mitnehmen und sich da immer schön kooperativ zeigen, aber im Endeffekt passiert dann wieder gar nichts. Sie bleiben auf ihrem Standpunkt stehen und die haben auch jedes Recht dazu, auf ihrem Standpunkt stehen zu bleiben. Das ist nun mal leider so. Und der Gipfel des Ganzen war dann hier, als sie dann hier irgendwie geschrieben haben, dass Dabei ist der Islam gar nicht genuin homophob. Die Strafbarkeit homosexueller Handlungen in vielen islamisch geprägten Ländern geht oft auf die entsprechenden Strafnormen westlicher Kolonialmächte zurück. Da habt ihr es. Westen done did it. Also, da kann ich mir nur am Kopf kratzen. Ja, das kennen wir ja aus dem amerikanischen Raum, aber auch schon diese Argumentation, dass alles Schlechte in den Entwicklungsländern oder in den islamischen Ländern oder so, dass das immer von außen kam, Schwulenhass, Patriarchat, bla bla bla, alles immer importiert ja, vom Bösen. Auch jetzt, wo ich das lese, fallen mir auch erst diese Wiesen-Worte. Einer exportiert, einer importiert aber auch, ne? Jetzt fallen mir auch erst diese Wiesel-Worte hier auf, das ist mir beim ersten Lesen gar nicht aufgefallen mit oft. Oft? Warum oft? Ja, bis auf die ganzen, wie Saudi-Arabien oder Iran, wo kein Kolonialismus meines Erachtens nach gewesen ist. Naja, aber schon, aber... Wann? Ja, also... Im Islam? Saudi-Arabien war schon irgendwie mit England und Dingens. Und, echt? Oder? Ich glaube, das verwechselst du. Okay. Dann verwechsel ich das. Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch Todesstrafe. Und ja, aber oft. Oft. Ja, sind halt keine Journalisten, sind halt Politiker, die sind das. Ja, und das verstehe ich auch nicht. Und Rechtsextremisten hierzulande reiben sich die Hände, weil sie Homophobie und Diskriminierung als gute Beweise für die von ihnen propagierte Rückständigkeit des Islams begreifen. Ja, aber sonst ist das immer wieder hier irgendwie sind die Nazis die, die ein Problem mit Schwulen haben, oder wie? Normalerweise ja doch, oder nicht? Und jetzt sind das aber plötzlich die Rückständigkeit des Islams da anklagen. Aber natürlich zu Unrecht, weil das ja nur auf die Kolonial- oder oft auf die Kolonialmächte zurückgeht. Ja, aber das ist doch jetzt, dann ändert doch an dem Sachstand auch nichts. Also, es kann ja sein, dass das dann, selbst wenn es so war, dass das dann von so und so nach da und da gegangen ist, dann ist es jetzt aber so, dass es bei denen ist und bei uns vielleicht nicht mehr oder auch noch, weiß ich nicht. Ja, auch noch im Prinzip. Für den Zusammenhang. Wenn also es von dem religiösen Kram ausgeht, also im Alten Testament steht immer noch das Gleiche drin. Und das finde ich ja auch immer so lustig bei diesem ganzen Kram, von wegen die Worte führen zu Taten und diesem ganzen, was die Leute immer alle wissen, was alles passiert und so. Ja, im Alten Testament steht das drin, dass man Homosexuelle töten soll, töten. Und das macht heutzutage keiner mehr, weil die Leute alle ihren Humanismus Christentum nennen und sich dann einen Scheiß drum kümmern. Aber das ist nun mal im Islam noch nicht so, dass man da seinen Humanismus Islam nennt. Das wäre schön, wenn das in Zukunft so wäre. Meines Erachtens nach kann das auch passieren, auf jeden Fall. Also ich bin da nicht so pessimistisch, aber mit Sicherheit nicht. Wenn man sich die ganze Zeit nur die Augen zuhält und immer nur sagt, ja, da ist es ja alles überhaupt kein Problem. Und wenn es überhaupt jemand sagt, das wäre ein Problem, dann ist es ja nur einer von diesen Rechtsextremisten, die ja sich so viel Gedanken über Diskriminierung von Schwulen machen. Also. Ja. Aber ja, die wollen die Diskussion halt auch im Endeffekt nicht wirklich führen, sondern sie möchten nur, ja, keine Ahnung, also sonst müssten sie ja auch einfach mal Tacheles reden, was man tun kann. Ja, die glauben das wirklich. Islamische Religionslehrer und so. Ja, das schreiben wir hier. Ganz hilfreich. Also das ist ja das, was sie meinen, was sie halt tun können. Die müssen den Leuten einfach erklären, wie Islam richtig geht. Nicht so wie die bösen Kolonialisten, die denen das falsch erklärt haben. Ja, wenn das Facepalm. Möglich ist. Ja. Gesichtspalme. Oh. Ja, queere Ökologie. Jetzt hat es auch den Wald erwischt. Ja, also es tut mir leid für all die Leute, die heute noch nicht im Wald waren. Ab jetzt seht ihr den Wald mit anderen Augen. Hier in Kalifornien gibt es die Muir Woods, würde ich mal sagen, Muir Woods. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Muir Woods. Und das ist ein queerer Schutzraum für queere Bäume und queere Tiere. Und hier wird halt das mal ein bisschen anders angegangen als in der normalen Forschung, also Biologie, was auch immer. Hier geht es halt um Diversität im biologischen Geschlecht. Also Tiere, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen. Tiere, die zum Beispiel bei Schnecken ist es ja weiterhin bekannt, dass das Zwitterwesen sind, die beide Parts einnehmen können bei der Fortpflanzung und so weiter und so fort. Das wird also hier alles zu einer queeren Naturlehre aufgebaut. Also zum Beispiel, dass sich bei Fledermäusen auch männliche und weibliche Fledermäuse zusammentun, um zusammen zu jagen und so. Das ist für die halt queer. Ich würde sagen, das ist eher so, das würde man bei Menschen dann Freundschaft nennen oder so. Das halt vielleicht gar nichts mit Sex zu tun hat. Oder Fantasy-Roman-Plot. Wenn die dann Fledermäuse werden, ne? Die Forschungen zeigen, dass über 25 Spezies der Schmetterlinge und Motten Same-Sex-Verhalten zeigen. Also, dass die nicht nur mit den andersgeschlechtlichen Motten sich treffen, sondern auch mit Motten vom eigenen Geschlecht. Hier steht zwar nicht irgendwie, ob das sexuell ist, aber... Das finde ich auch komisch. Ich meine, ich stelle mir das gerade schwierig vor, das irgendwie in der Natur festzustellen. Sehen die das auf den ersten Blick, wo die hingehören? Oder wahrscheinlich schon, ne? Sehen die dann wahrscheinlich ganz anders aus, die... Ja, das Motten ist aber auch so. bei Schwarzschwanzhirschen oder Spechten. Die können auch mit gleichgeschlechtlichen Leuten irgendwie... Also Spechten, anderen Spechten. Ja, aber ich meine, im Endeffekt... Ja, also es gibt ja auch diese, bei Pinguinen behaupten es ja auch immer wieder, dass es das da irgendwie gäbe, und das mag ja auch alles auch gut sein. Ich meine, wenn es das bei Menschen gibt, warum soll es das nicht auch bei irgendwelchen Tieren geben? Aber ja, ich weiß nicht. Ja, aber auch, ja, wie wär's, wenn wir das einfach, wie gesagt, Freundschaft zum Beispiel nehmen und nicht gleich wieder mit Geschlechtlichkeit ankommen? Ja, vor allen Dingen wollen sie ja dann wahrscheinlich irgendwas daraus konstruieren, was dann wieder auf die Menschen zurückfällt, denke ich mal, ne? Oder irgendeine Norm da irgendwie dann rausbuchstabieren oder so. Ja, sie wollen vor allem die Natur in Richtung Fluidität zurückbringen. Die ersten Stewards of the Land, die indigenen Menschen, arbeiteten mit dem Land und seinen Ressourcen und koexistierten mit ihm. Sie haben gebrannt, irgendwie gefällt und haben große Teile des Landes bebaut. Und das hat dem Land geholfen, und das wiederum hat ihnen geholfen, weiter zu erblühen. Sie haben in Tandem gearbeitet mit der Dynamik und der sich verändernden natürlichen Welt. Und das hat ihnen geholfen, ihre Ressourcen zu bekommen, aber auch das Land irgendwie. Und dann kamen die Europäer und haben alles kaputt gemacht. Das ist alles so harmvoll, was wir tun. Und auch zum Beispiel gibt es da einen Fluss in dem Wald, da sind Lachse drin, und der ist zum Teil begradigt worden, und dann fließt es zu schnell und die Eier der Lachse werden weggeschwemmt, und deswegen muss der Wald wieder queerer werden. Queere Ökologie zeigt uns, dass Pflanzen und Tiere leben, sich fortpflanzen und ihre Partner in vielen Arten wählen. Es gibt ganz viele Wege, natürlich zu sein. Anpassung und Diversität sind essentiell für Spezies und Ökosystem, für Überleben von Spezies und Ökosystem. Also hier kriegen wir dann den großen Schlag. So, mach dir mal Gedanken, wie ist das denn bei den Menschen? Ja, also Anpassung und Diversität und so. Fluidität und Flexibilität gibt es nicht nur im Redwood Forest. Sie gelten für alle. Das ist es, was diesen Wald unglaublich faszinierend und fantastisch macht. Wenn wir Menschen unsere Augen öffnen für die Breite und Tiefe der Diversität der Natur, können wir erforschen, wie sie arbeitet und wie sie die Welt um uns herum organisiert. Wie kann die Erweiterung des Begriffs natürlich uns helfen, uns weiterzuentwickeln? Wie würde die Welt aussehen, wenn alles und jeder sich weiterentwickeln könnte? Das nächste Mal, wenn ihr in den Wald geht, denkt dran, dass gleichgeschlechtliche Bäume um euch herum Partnerschaften bilden. Und dass die Fledermäuse vielleicht schwul sind. Ich denke, die haben da was ins Wasser getan. Ja, wo ich die kleinen Menschengestalten neben den riesigen Bäumen gesehen habe, muss ich direkt an die Schlümpfe denken. Die waren doch auch queer, oder? Wie war das mit der Schlumpfine? Ich denke schon, dass es queere Schlümpfe gibt. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Müsste man Peyo fragen, aber er ist, glaube ich, tot. Die Critical Race Theory ist die Ideology of the Bureaucracy. Die kritische Rassentheorie ist die Ideologie der Bürokratie. Interessantes Interview mit Christopher Rufo, über den ich schamhafterweise nichts weiter gelesen habe. Hier wird, wo ist das denn? I have found examples of CRT, also Critical Race Theory, being taught at dozens of federal agencies from the Treasury Department to the FBI to the Department of Homeland Security to the Department of Justice to NASA. Also all diese Organisationen haben irgendeine Form von Critical Race Theory in ihren Weiterbildungen untergebracht. It's cloaked under the opaque federal contracting system and has become the default ideology of the bureaucracy. Das heißt also, man hat, was wir ja auch öfter sagen, inzwischen hat dieses ganze intersektionale Zeug halt ganze Teile der Gesellschaft unterwandert und breitet sich da aus. Hier ist es schon auch in der Bürokratie. Wir kennen es vor allem bisher aus der Bildung. Aber auch die Bürokratie, weil da kommen ja dann die Leute, die aus dem Bildungssystem kommen, die arbeiten ja dann großenteils auch im öffentlichen Dienst, wenn sie irgendeinen Mist studiert haben, den sonst keiner braucht. The government is paying millions upon millions of dollars to bring in diversity consultants and the actual content of these courses, which is really what I've focused on in my investigative reporting, is so outrageous, so toxic, so divisive that it catalyzed the administration into action. Also was er da in diesen Programmen gesehen hat, das ist für ihn absolut toxisch und spaltend und er wundert sich nicht, dass Trump da die Reißleine gezogen hat. First, these courses are teaching race essentialism. They teach employees that they can be reduced to a metaphysical essence of their skin color and that you can create a moral hierarchy based on that. Race essentialism was known as scientific racism 100 years ago. It was wrong then, and it is wrong now. The second thing is actual racial segregation. I have documented a number of agencies where they were segregating employees on the basis of race, even having separate rooms for training people of different races. Racial segregation is, unfortunately, part of American history, but we stopped it through the Civil Rights Act of 1964, and it's really astonishing that it would be revived as a form of social justice. The dissonance in that is really remarkable. Third, it's really a form of race-based harassment. There are many examples where white employees have been segregated and essentially forced to deconstruct their identity. They were forced in many cases to denounce themselves publicly, even in one case to write letters of apology for their white privilege or their male privilege or their heterosexual privilege. Also für mich liest sich das wie China. Das liest sich wie, also man nimmt die Leute nicht in Haft und man zwingt sie nicht Bier zu trinken und Schweinefleisch zu essen. Aber was ist das denn anders, wenn ich Leute dazu bringe, irgendwie sich dafür zu entschuldigen, wer sie sind? Ja, das ist halt so eine Struggle-Session, ne? Eine Machtdemonstration. It has become the operating ideology of the progressive left in the US and is already deeply embedded in the bureaucracy. You can see this in the contracting. People inside the bureaucracy are ideologically aligned with the training firms on the outside, and they are helping each other secure contracts to conduct training sessions. Also, nobody really can say no. If you simply stand up and say you are not comfortable with it, the critical race theorists and their cronies within the administration will say it's evidence of your internalized white supremacy, white fragility, and guilt. They present any dissent as an admission of guilt, which can therefore be steamrolled, and people are so afraid of standing up to this stuff that they simply let it happen and rationalize it. Huah. Fuck. Das ist wirklich... The great moral crime of CRT is that it serves to reinforce the social status of elites while doing nothing in a practical way for the poor and the vulnerable. In fact, the critical race theorists have created an ideology that undermines and would eventually destroy these institutions that are actually so essential for life in poor communities. For example, they reject the notion of entry-level work. They say that it is kind of capitalist oppression and that and is white supremacist in nature. Obviously, for people who are seeking to move up in the world, employment is the only way to become economically self-sufficient and to have the dignity of working for a living and supporting a family. CRT is a fashionable ideology that's great if you are a college professor or a journalist or a corporate board member. But the consequences of it are devastating for the poor, for minorities, for vulnerable people of all races. We have to fight back against it. Also, es ist ein wirklich gutes Interview und ich werde mal rausfinden, wer Christopher Rufo ist, weil der sagt ein paar wirklich wahre Sachen hier und mal wieder ein Punkt für Spiked Magazine, würde ich sagen. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel. Da geht es um ein Buch von einem Professor aus Kansas. Und da muss ich ganz kurz einmal das öffnen hier. Das Buch ist im Endeffekt, einen Moment. Bad Dog untersucht die Schnittstelle zwischen Tierpolitik und sozialen Facetten wie Geschlecht, Sexualität und Rasse. Ein Begriff, den der Autor als Interspezies-Intersektionalität vermarktet. Das Hauptaugenmerk von Weavers Studie liegt auf der Rassierung, wobei diese Interspezies-Intersektionalität verwendet wird, um beunruhigende Dynamiken und Vererbungen zu identifizieren, aber auch um eine sehr verbreitete Logik in der Tiervertretung zu stören, in der Rassismus durch Aneignungs- und Substitutionsbewegungen gleichzeitig verwickelt und beseitigt wird. Es gibt auch eine deutsche Version davon. Auf jeden Fall geht es einerseits darum, dass bestimmte Hunderassen anderen Hunderassen bevorzugt werden. Und das wird untersucht, aber gleichzeitig wird auch die, wie er es ausdrückt, die Rasse der Herrchen, also der Hundehalter und Hunde... Stirnacken ist Stirnacken. Ja, die wird halt auch untersucht und ob, wenn Hunde in Tierheime gegeben werden, wie oft halt Hunde in Tierheime gegeben werden, von welchen ethnischen Gruppen und wie viele, welche ethnischen Gruppen halt bevorzugt und benachteiligt werden bei der Adoption von Tieren und ja, und es ist ein Plädoyer dazu, quasi Tiere nicht mehr als Eigentum zu bezeichnen und den Staat da komplett rauszuziehen und die Tiere quasi einfach leben zu lassen. Und das wäre das Beste seiner Meinung nach. Das ist halt die Interspezies-Intersektionalität. Interspecies-Intersectionality. Ja. Ein bisschen Blödsinn. Ja, hier ist ein Fundstück sozusagen, das habe ich nur mitgebracht, weil es den komischsten Titel seit langem und die komischste Beschreibung, ich finde die Webseite sowieso ein Fundstück für komische Beschreibungen und für komische Titel, da heißt es eben Anwesenheit, Kommunikation und Interaktion im Raum der Digitalisierung. Zweite Tagung des Arbeitskreises Digitalisierung und soziologische Theorie. Die Tagung wird digital stattfinden, okay. In welchem Raum ereignet sich der als Digitalisierung bezeichnete Prozess? Spielt der Raum überhaupt noch eine Rolle? Denn Digitalisierung scheint auf den ersten Blick die These zu bestätigen, dass der Raum zunehmend an Bedeutung verliert für die Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse. Ja, was haltet ihr davon? Von dieser These? Ja, würde ich nochmal empfehlen. Wie gesagt, die Seite ist echt ein Witz irgendwie. Aber gibt unser Staat ja, von der Humboldt-Uni, oder? Ich glaube, ne? Ja, ja. Unser Staat ist ein Humboldt-Institut. Institut für Internet und Gesellschaft. Ja, aber das besteht da überhaupt ein wirklicher Kampf? Also ist da wirklich. Ja, der Raum verliert an Bedeutung. Ja, aber tut er das wirklich? Ja. Warum? Wegen dem Internet. Ja, aber man kann. Wegen diese lange Zeit als gültig betrachtete These hat sich in den letzten Jahren der sogenannte Spatial-Turn gewandt. Ne? Weißt du das? Spatial. Nicht? Spatial Turn. Ja, aber anschließend wollen wir die Frage aufwerfen, welche Bedeutung dem Raum für die Analyse der Digitalisierung zukommt. Der Raum wird bereits jetzt eine einfache Überlegung zeigt, dass Digitalisierung geradezu auf den Raum angewiesen ist, denn digitale Prozesse benötigen eine Infrastruktur, ja. Leitungen, Server, Rechenzentren, genau. Sendemastenempfangs- und Sendegeräte. Habe ich mir auch schon gedacht. Stimmt eigentlich. Schon eine einfache Überlegung, ja, ja. Red Pill. Ja. Da diese in einem dreidimensional ausgedehnten Raum existieren, wäre es unsinnig zu behaupten, dass Digitalisierung den Raum überwindet. Oh, das wäre voll unsinnig zu behaupten. Ja, das sind halt auch die, es ist auch so diese soziologische Abteilung, die alles in Paneele ein, wie heißt das denn, diese soziologische Paneele oder sozioökonomische Paneele, da sind doch so ganz komische Gruppeneinteilungen von irgendwelchen Dings mit Double Income, No Kids und so weiter, ist da die Menschen. Ach so, diesem Milieu? Genau, nach diesem Milieu ist das, meinte ich, so einteilen, ja, die ich doch teilweise ein bisschen weltfremd finde. Das habe ich da jetzt aber nicht so rausgelesen. Für mich ist das halt eben so ein Schwurbel-Schwurbel. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Der Raum, ja oder nein? Ja, klar, diese Sachen mit den Milieus, die sind so mehr so die Basics, ne? Die schwingen da im Hintergrund schon mal mit, das habe ich so ein bisschen beim Lesen mitgekriegt. Also witzig auf jeden Fall. Witzig und ja, kann man natürlich auch ehrlich werden, wenn man ja, überlegt, witzig. Was sie so bekommen jeden Tag. Heute verzichten wir mal auf Witzchen, sagt die Deutsche Bahn Güterverkehr oder wie es auf Neudeutsch heißt, Cargo. Doch nicht wegen dem Vorstand und den Frauen? Nee, ne? Heute verzichten das, wir da, mal auf... Das sind die Leute, die vor meinem Fenster nachts immer diesen Höllenlärm machen, alle halbe Stunde. Genau, die sind auf die das. Bin ich eh gut zu sprechen. Aber conscious, nicht unconscious. Und die sagen hier, heute verzichten wir auf Witzchen und möchten euch auf ein Problem hinweisen, das leider in allen von uns schlummert. Der Raum wahrscheinlich. Die Erbsünde nehme ich an. Das Problem habe ich auf jeden Fall auch. DB Cargo, geh Sachen transportieren, aber bleib mal beim Thema. So, das Problem habe ich nämlich auch mal mit dem Raum, dass ich mich von einem Raum in den nächsten bewegen will und da nur diese DB da ist. Nämlich Unconscious Bias ist das Problem, das in allen von uns schlummert. Unconscious Bias. Und das ist so ein Problem, dass es dafür noch nicht mal ein deutsches Wort zu geben scheint, angeblich. Und es wird hier sogar noch mal getrennt. Unbewusste Vorurteile. Ja, aber ich meine, das benutzen die ja nicht. Und sie haben es ja auch noch so schön auseinandergetrennt, wie als wäre es aus dem Duden, als wäre es irgendwie, ja, halt ja, ein Konzept. Ein echtes Wort. Man kennt es ja, ne? Unconscious Bias ist halt das Wort, ne? Und das ist unbewusste Vorurteile erleichtern uns den Alltag, denn wir können auf unsere Erfahrung zurückgreifen und schnell handeln. Gleichzeitig können sie unsere Arbeit und unsere Entwicklungsmöglichkeiten nachteilig beeinflussen. Sich der eigenen Vorurteile bewusst zu sein und angemessen damit umzugehen, ist eine wichtige Basis für die Zusammenstellung von Teams, eine gute Zusammenarbeit mit anderen und im Kontakt zu KundInnen. Ich fahre nicht mehr DB Cargo. Ich finde, wir nicht sagen, das, ja. Dass sie irgendwie thematisieren müssen. So. Sie könnten ruhig weiter bei ihren Pünktlichkeit. Ey, das ist ein. Die haben halt irgendeinen fucking Diversity-Berater eingestellt, weil sie irgendjemand, weil ihnen das irgendjemand verkauft hat und er muss jetzt halt was machen. Ja. Gut ist immer Öffentlichkeitsarbeit und wenn man das Wort so trennt, so mit Bindestrich. Und dann ist es auch für die kleinen Kinder gut, das zu verstehen und sich zu merken, glaube ich. Ne? Unconscious Bias. Richtig. Ja, ich glaube, hier ist ein S zu wenig. Unconscious Bias. Gut. Nee, schlecht. Ja, deutscher Name. Mach doch mal eure fucking Züge ein bisschen leiser. Das wird mir mehr bringen als das. Dann haben wir die Bremsen ölen, würde reichen, wa? Bremsen ölen, ich weiß nicht, sollen wir das machen? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, aber es würde mir helfen, zumindest bis zu dem, wenn sie nicht hier bei mir vor der Tür zusammenstoßen, praktisch. Ja, aber ich muss sagen, also Master hat ja schon gesagt, dass er mit denen nicht mehr fährt und ich glaube, ich mache jetzt auch nicht mehr mein Ritual, dass ich mit meiner Gitarre da irgendwo reinspringe und dann den ganzen Tag Bob Dylan Lieder spiele, während das Ding durch Niedersachsen fährt. Machst du nicht mehr? Nee, mach ich habe das immer so gemocht. Ja, ist mir jetzt aber zu kritisch. Interessantes Hobby auf jeden Fall. Ich bin doch kein Rassist, hallo. Also. Achso. Hobo on the train. Ja. Das eben war nicht witzig, jetzt kommen wir wieder zu witzig. Die Frau Albrecht hier schreibt bei Twitter: Was heißt eigentlich Meinungsfreiheit? Eigentlich fehlt da noch ein Wort, ne? Hier fehlt da noch. Was heißt hier eigentlich Meinungsfreiheit? Deine Mutter heißt Meinungsfreiheit, Magda. Wo sind die Grenzen einer Demokratie? Rechtes Gedankengut ist keine Meinung. Punkt. Vernichtungsgedanken sind keine Meinung. Punkt. Wir müssen hier klare Grenzen ziehen. Punkt. Und das war jetzt scheinbar ein Zitat von bei der Ad-Links-Fraktion Diskussion zu NSU 2.0. NSU 2.0, ja, das ist auch wirklich keine Meinung. Es ist so wahr wie traurig, dass das so betont werden muss, weil es null Konsens ist. Mhm. Rechtes Gedankengut ist ein beschissener Begriff, Magda, weil... Ja, es kann alles sein. Also ich habe heute schon wieder einen bei Twitter gehabt, der mir gesagt hat, ich mache mich drüber lustig über dieses Ding mit dem Nur und so, da kommen wir auch gleich noch zu. Und das hätte irgendwer geliked, der von den Identitären ist, mit anderen Worten, damit sei es bewiesen, dass ich ein Rechter bin und so weiter und so fort. Ja klar, du hast ja auch volle Kontrolle darüber, wer deine Beiträge liked. Ist ja, haben wir ja alle. Ja, da stand auch überhaupt nichts drin, aber das ist natürlich, ich mache irgendwas, was deren, und das ist ja bei diesem Ding ja auch so, Diskussion zu NSU 2.0, die setzen sich dahin und denken sich so, ja, was ist denn da wichtig bei diesem NSU 2.0? Ach ja, unsere Ideologie, die hätte das alles richtig gemacht und so, und weniger Meinungsfreiheit, perfekt, ja, super. Lass ja, mal. Ich erinnere mich auf jeden Fall an das Urteil vom Verfassungsgericht bezüglich Meinungsfreiheit und die haben das schon ziemlich weit gesteckt. Also die Meinung muss nicht richtig sein und die muss auch nicht nett und freundlich sein oder so. Ja. Da Vernichtung jetzt da reinspielt, das möchte ich vielleicht einmal bezweifeln. Also das kann ja sein, dass das ausgeschlossen haben, wie eben Paragraph 130, die Volksverhetzung. Aber ansonsten sind dem schon ziemlich weite Grenzen gesetzt. Ne? Das muss nicht richtig sein. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum sie darüber meckern, weil die das natürlich nicht wollen. Die wollen, dass es möglichst enge Grenzen sind. Und Vernichtungsgedanken. Was hat man denn davon außer neuen Straftatbeständen? Vernichtungsgedanken sind keine Meinung. Ja, Gedanken sind sowieso schon mal keine Meinung. Gedanken sind immer auch Gedanken. Und da weißt du auch nichts von. Ja. Ja. Alter Schwede, ey. Ja, man kann sogar denken, Sachen denken, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Ne? Ja, versucht, so. Das ist jetzt hier auf jeden Fall unser kleiner Part hier wieder mit Aktivistenkram und so. Und hier haben wir die Jüdische Studentenunion Deutschland. Die hatte hier eine Veranstaltung zum Thema Hass im Netz. Und wen haben sie sich eingeladen? Die Frau Lamberti, das ist die, die irgendwie dieses Buch über Verschwörungstheorien mit der Nukun zusammengeschrieben hat. Und hier auch die Kracher, die feministische Marxistin, die haben sie sich auch dazu geholt. Die durfte denen auch ihre Meinungen da erzählen. Weil, also Expertise steckt da auch nicht dahinter. Das ist alles nur irgendwelcher Krempel nach ihrer Ideologie, was sie sich da zusammenreimt. Und keine Ahnung, warum die Jüdische Studentenunion das wichtig findet, aber ja, die werden sicherlich auch über Antisemitismus da geredet haben und Das läuft ja dann alles immer so mit, ne? Also das ist ja dann irgendwie, ja, dann googeln wir mal, wer da irgendwie sich auskennt, und dann kriegen wir die volle Dröhnung, ne? Und vor allen Dingen die Tante, die das Buch schreibt über Verschwörungstheorien. Ey, diesen ganzen Scheiß, den die da auf dieser Lesung, da auf dieser Veranstaltung da gehalten haben, das ist alles hat mit allem zu tun. Ja, in Wahrheit, das sind hier die Incels und die jüdische Weltverschwörung und bla bla bla. Und das ist alles hier eins. Und das sind alles die gleichen Leute, die wollen alles dasselbe. Und das ist auch alles Verschwörungstheorie und Verschwörungserzählung und so, diesen Kram, den ihr irgendwie verbreitet in euren Veranstaltungen. Wenn Kahane dabei kommt, dann ist auch noch alles antisemitisch. Ja, das ist auch ohne Kahane, ist das alles antisemitisch. Okay, ja. Also da werden die schon, das werden die schon alles mit eingewoben haben. Da, haben ja. Sie auch gelernt, ja. Stimmt. Ich denke mal, so wird das halt eben laufen. Ja. Und das tut mir halt furchtbar leid, lieber Herr Gutmann und liebe Leute, die das da irgendwie, da müsst ihr euch mal ein bisschen näher mit befassen, weil das ist leider, habt ihr euch da falsche Freunde geholt, die euch da was dazu sagen zu eurem Thema. Also, aber ja. Ja, aber das ist halt dieser mediale Durchlauferhitzer, ne? Mhm. Also so die Kracher, Nozun und wer auch immer, werden halt immer wieder, weil sie schon mal Experte waren, sind sie immer wieder Experte. Und das ist halt echt ein Fluch der Medien momentan. Dass jeder Depp, der schon mal irgendwo was gesagt hat, praktisch ein Experte ist. Ja, aber also umgekehrt funktioniert das ja auch nicht. Also es gibt ja auch genug Leute, die plötzlich aufhören, irgendwie wichtig zu sein, weil irgendwelche neuen Medienmacher sagen, dass man mit denen gefälligst nicht mehr reden soll und so. Ne? Also ich sag nur Tichy und was weiß ich nicht was. Also das ist ja nicht immer so. Ich weiß schon, wer das gesagt hat. sage ich jetzt mal lieber hier nicht. Aber das scheint mir in die umgekehrte Richtung mit irgendwelchen Leuten aus dem konservativen Spektrum nicht so zu funktionieren, dass man die dann immer wieder einladen muss. Aber gut. Ja, und hier nochmal die Frau Kracher, die hat sich ja nochmal geäußert. Antifeministen wollen Frauen ein selbstbestimmtes Leben verunmöglichen und greifen FeministInnen konkret an. Das geht mich sehr wohl etwas an, da ich, genau wie alle anderen FLTI, ich dachte, das heißt FLIT, aber okay, jetzt haben sie es irgendwie umgedreht, keine Ahnung, direkt davon betroffen bin. Aber sowas denken die Männer halt nicht, weil hier jemand geschrieben hat, und jede Feministin hat ein geschlossenes, männerverachtendes Weltbild, Fragezeichen, dann steht es eben 1:1, lebt damit, doch ist das ein freies Land und Weltbilder anderer Leute gehen euch einen Scheiß an. Und ich wette, das wird gewesen sein auf irgendwelche Behauptungen darüber, dass alle Männer Kacke sind oder alle Männer Frauen hassen oder irgend so ein Kram, eine vernünftige Erwiderung dazu. Was ist eine Flitze jetzt? Ja, frag mich nicht. Okay. Ich wusste das mal, aber ich habe schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall ein selbstbestimmtes Leben verunmöglichen. Nee, FeministInnen wollen Frauen vor allen Dingen selbstbestimmtes Leben verunmöglichen. Ich sag nur so schöne Dinge wie Kopftücher. Ne? Und ah, okay, Berufsverbot in Formel 1. Das FLTI ist die weibliche Version von LGBTQ, also ach, Frauen, Lesben, Trans und Inter. Okay. So, oh mein Gott. Ja, ist ganz wichtig, weil die Schwulen gehören ja quasi zum Tätervolk. Ja, genau. Männer begehen aus Antifeminismus heraus Antifeminismus. Ja, was? Antifeminismus heraus. Okay. Morde, in Klammern zum Beispiel an dem Sohn einer Richterin, New Jersey, Juli 2020. So, so. Wer kennt es nicht? So, so. Und der Sohn einer Richterin, das war der größte Feminist von allen, oder wie? Das ist jetzt auch schon geklärt, ein Mordfall oder was, ja. Versenden Todesdrogen, in Klammern NSU 2.0. Und jetzt kommt's. Fahren Online-Kampagnen, in Klammern Gamergate, Reconquista Germanica. Rainer Meyer. Oh mein Gott. Ja, nun. Das gehört alles zusammen. Aber hey, alles nicht so schlimm. Ja, nee, so. Wirklich alles nicht so schlimm. Veronika Kracher. Jo. Ja, eigentlich sogar ein bisschen legitim, weil Feministinnen hassen ja die armen Männer, also sind sie eigentlich selber schuld, dass sie attackiert werden, würden die aufhören, gegen das Patriarchat zu kämpfen, würde man sie auch nur unterdrücken und nicht ermorden. Innenansichten aus dem Hirn einer marxistischen Feministin. Ja, also das mit dem, dass die Frauen damit irgendwas zu tun hätten oder so, die Zeiten sind vorbei. Ne? Das habe ich vor einer Weile schon mal aufgenommen, so ein schönes Beispiel dafür. Das ist irgendwie, das wollen die nicht mehr diskutieren, den eigenen Schuldanteil oder so. Das gibt es offensichtlich nicht mehr. Und so funktioniert das dann natürlich auch gar nicht. Ne? Ich wollte dann Frauen, dann habe ich noch gesucht im Netz, dann habe ich gar nicht mehr gefunden, die Debatte. Schön, dass du es Okay. noch rausgesucht hast. Bin ich mal gespannt. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich Ja, weiß auch nicht, ob mein ich da Herz, draus ja. irgendwas vorspielen will, aber das ist auf jeden Fall für die Leute, die uns nur zuhören. 192. Sitzung vom 19.11. Top 17 Gewalt gegen Frauen aus dem Deutschen Bundestag. Jetzt in der vergangenen Woche war das. Und was mir jetzt erstmal auffällt, ist schon wieder dieses furchtbare Bild, was sie sich herausgesucht haben. Alter Schwede, ey. Das ist der Bundestag und die haben, suchen ja immer irgendwelche passenden Bilder da jetzt raus Ja, für ihre, ja. also schon seit einer Weile machen die das. Und dieses Mal haben sie gefunden, Gewalt an Frauen, Sternchen, hat System. Stürzen wir es. Stürzen wir das System. Ja, das System, was die Gewalt gegen Frauen macht, stürzen wir es. Stürzen wir das System. Fucking Webseite Bundestag.de. vom Bundestag. Jo, da stimmt irgendwas nicht, ne? Oh, ich fasse es nicht, ey. Aber so Ja. weit sind wir mittlerweile schon. Ich weiß auch nicht, was sie da immer denken, wenn die von System da irgendwie faseln. Also ich wollte es eigentlich nur zusammenfassen. Ja, wer macht's denn von der AfD an oder so? Ich weiß ja nicht. Oh, nee. Ja, Also okay. Dann muss auch nicht. ich fasse nur Ja, mal komm, da müssen zusammen. wir noch was hören. Da geht es auch um dein Lieblingsthema, Femizide. Ja, genau. Femizide, ja. Femizide und die erste Frau, die sagt auch schon in ihrer Rede gefühlt 50 Mal das Wort Femizide. Aha, Und sagt halt eben, dass es ja ignoriert wird und dass es ja alles anerkannt wird. Und wo ich mir denke, so in welcher verdammten Welt lebst du eigentlich? Verdammt nochmal. nein. Mord ist ein Tiefst Verbrechen. Brasilien oder so. Die tun da so, als würden sich die Leute alle sagen, so, ja, jetzt hat er ja aber seine Frauen gemacht. Ja, da können wir ja nicht ermitteln und so. Das wird ja schon irgendwie gut sein oder so. Da weiß ich nicht, wie die sich das vorstellen. Es ist absoluter verdammter Wahnsinn. Also ich kriege da echt zu viel bei diesem Schwachsinn. Es ist unglaublich. Femizide, bla bla bla, Femizide. Wir müssen das jetzt unbedingt Femizid nennen. Ich drehe durch. Es geht echt nicht. Ach. Ne? Und also ich muss sagen, die Frau Prantl dieses Mal, das ist die zweite Dame, die da geredet hat, Daumen hoch, beide Daumen hoch, weil die hat es nämlich genau gesagt, die hat nämlich genau gesagt, die hat auch sogar Sachen aufgezählt und gesagt, dass die meisten Opfer von Gewaltverbrechen immer noch Männer sind und dass wir da auch nicht beigehen und dass dann irgendwelche neuen Begriffe dafür erfinden. Also muss ich wirklich mal sagen, Frau Prantl, oder Pantl heißt sie, in der Vergangenheit war ich nicht so ein Fan von ihnen. Aber diese Rede war auf jeden Fall klasse. Die war richtig gut. Will ich jetzt aber trotzdem nicht abspielen. Einfach aus Zeitgründen. Wir haben noch einige Videos heute zu gucken. Und die Frau Harder-Kühne von der AfD war auch grauenvoll. Die hat dieses Zeug mit den Femiziden da auch schon mitgefressen und wollte das dann aber nur wieder umdrehen auf irgendwie, keine Ahnung, die Zuwanderer und so, das übliche Gesülz. Aber in Frage gestellt oder so hat die es auch nicht. Also, ja. Ah, und FDP war auch ganz schlimm. Ja, ist natürlich nicht besser, wenn es einfach Jetzt aus der war, glaube ich, nicht das Zuwandererwelt Wort Femizid besteht. gesagt. Das, glaube ich, hat sie Ja. nicht gesagt. Aber es war wieder dieses übliche Ding. Wir müssen die Istanbul-Konvention umsetzen und wir müssen alles, das darf sich nicht ändern. Das ist nicht hinnehmbar. Der Status quo und bla bla bla. Ja, und also, ja. Die glauben halt echt, dass sie da irgendwie was machen können daran. Das ist ja gerade das Irre, ne? Also die stellen sich halt hin und sagen so, ja, da ist doch diese Gewalt und wir müssen doch jetzt was tun. Und du denkst dann immer so, ja, neuer Mensch nicht in Sicht, Ja. tut mir leid. Die Leute werden halt Staat kann ja alle, nicht alles regeln, ja. die, Staat kann nicht alles regeln, sag ich, ja. ja, es wird halt immer Gewalt geben. Und bei Männern, da stellt das ja auch niemand in Frage. Es wird sich ja, deswegen stellen sich auch immer noch hin und sagen, Gewalt gegen Frauen muss beendet werden. Aber das sollte ihn eigentlich einleuchten, dass es nicht geht einfach. Es geht nicht. Man kann nicht Gewalt beenden. Solange wie es Menschen gibt, wird es auch immer Menschen geben, die sich Gewalt antun. Und diese Gesetze dagegen und dieses, dass es geahndet ist und dass es nicht anerkannt ist und so, das haben wir alles schon. Und das müssen wir nicht erst Femizid nennen, damit wir dann irgendwie unseren ideologischen Begriff da drin. Ich weiß halt nicht, was sie dann irgendwie denken, was sie daraus. Bewusstsein schärfen. Ja, ja, genau. Genau, das hat die Tante nämlich auch gesagt, die Möhring. Mhm. Bewusstsein schärfen, genau. Ja. Ja, und es läuft alles wieder darauf hinaus, dass sie ihre schräge Ideologie da drin haben wollen in dem ganzen System. Und dass sie auch, ja, diese ganzen Fragen, die sich da eventuell stellen, moralische Fragen, Abwägungsfragen, von vornherein schon beantworten können mit, die Männer sind ja hier die Schurken und die Frauen sind die Opfer und deswegen brauchen wir das alles so. Ja, das ist eine genau biologistische Erklärung, ne? Das ist genau das, was sie haben wollen. Und witzig ist halt eben auch, eben hatten wir ja die Frau Kracher mit dem Inselbuch und dem ganzen Quatsch von wegen, dass die Gefahr lauert da halt eben bei diesen Incels. Und das jetzt bei dieser Bundestagsdebatte hatten wir wieder das genaue Gegenteil. Da hatten wir wieder, die Gefahr lauert ja im häuslichen Bereich. Und das ist ja eigentlich das, wo die ganzen Schweinereien passieren. Und das ist ja alles Bedrohung, immer, ne? diese beiden Dinge, die sich komplett widersprechen gegenseitig, die haben sie aber alle gleichzeitig im Kopf. Und je nachdem, wie es gerade irgendwie passt, ist das eine fürs Patriarchat oder das andere ist das Patriarchat. Ne, also es ist einfach immer nur wahnsinnig. Und ich frage mich auch immer. Und halt wie gesagt, ne, also die Hader Kühle hat es auch überhaupt nicht hingekriegt, da irgendwas Sinnvolles dazu beizutragen. Und das einzig Vernünftige war von der Frau Pantel, die halt eben darauf verwiesen hat, dass wir solche ideologischen Begriffe halt eben nicht brauchen. Ja, die hat zwar auch irgendwie gesagt, wir haben ja so viel gemacht, schon mit Sexualstrafrechtsreform und diesen ganzen Kram, den wir alle in Frage stellen können und so, das lasse ich immer durchgehen. Aber ja, das Wichtige war halt eben dieser ideologische Begriff. Und das ist es halt auch. Der ideologische Begriff wird aber viel transportiert, ne? Die anderen brauchen das vielleicht schon. Kann ja sein, dass sie das nicht braucht oder so, aber manche scheinen das vielleicht zu brauchen. Ja, ja, das ist absolut klar, dass die das haben wollen. Das sehen wir auch in diesem wunderschönen Bild hier. Stürzen wir das System, Deutscher Bundestag. Herzlichen Glückwunsch. Frauensternchen. Ja, ich habe keinen Baldrian mehr im Haus. Es ist furchtbar. Ole, ole, oh, ole. Es geht los, jetzt heute geht Nacht. Los. Wir fahren nach Berlin und alles kann man noch so sehen. Ja, Minecraft, das ist natürlich ein böse rechtes Spiel, ne? Minecraft. Also, Leute, die einen Server aufsetzen, das ist praktisch, als wenn sie so eine Miliz einrichten oder so, ne? Ja, das. Oh, Minecraft. Ja, wir sehen jetzt, wie Rechte die Gaming-Kultur unterwandern von Frontal 21, ein einstmals geschätztes Magazin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich hau aber direkt mal den Filter rein, weil. Öffis sind ja in letzter Zeit ein bisschen. Ich kann das Original eh nicht ertragen. Ja. Adolf Hitler in Minecraft. Hakenkreuze im Videospiel. Werden Games von Nazis missbraucht? Solche Fragen nerven fast alle, die spielen. Auch unsere Interviewpartner. Die Medien haben es ja schon mal ein bisschen verkackt, fast schon. SZA ist eine große Streamerin und wollte erst nicht mit uns sprechen. Gaming und Medien. Irgendwie ein schwieriges Verhältnis. Ha? Das ehrt die Frau auf jeden Fall schon mal enorm, weil, also ich glaube auch, dass sie da sich wieder nur die Perlen rausgesucht haben, die das unterstützt haben, was die Macher dieser Dokumentation in Anführungsstrichen hier für uns kredenzt haben. Also das will ich nur gleich schon mal sagen, die Dame hat auf jeden Fall meine vollste Sympathie und ich gehe da maximal wohlwollend davon aus, dass sie, was auch immer die da mit ihr anstellen, mit ihren Aussagen, auf jeden Fall nicht komplett in deren ja, dazu Punkte hätte ich was beizutragen, nämlich einen Tweet von der Dame vom 20. Hat er auf Instagram was dazu gesagt und bin am Überlegen, ein YouTube-Video zu machen, um das Ganze klarzustellen. Hat er auch schon der Redaktion geschrieben, dass ich den Bericht, so wie er ist, nicht gut finde. Ja, ich denke, ich werde ein Video dazu machen. Ich würde den Redakteuren nur gerne die Möglichkeit geben, mir zu antworten, um vielleicht auch deren Intention hinter dieser Art der Darstellung zu verstehen. Der Redaktion sollte klar sein, dass das Video absolut nicht die Realität darstellte. Mein Satz wurde da auch abgeschnitten. Hatte gesagt, dass das in der Regel eigentlich nicht so ist, aber dass es natürlich auch mal solche Kommentare wie bla bla bla gibt. Habe Gott sei Dank das komplette Interview auch selbst aufgezeichnet und kann die eigentlichen Aussagen zeigen. Das ist der Twitter-Account von @SissaStream. Also ich gehe davon aus, dass das kein Hoax oder sowas ist. Vielen Dank an den guten @Light15, der mir das angeschleppt hat. Also die Dame hatte alles recht, schlechte Intentionen zu vermuten, und sie hatte auch noch recht damit. Genau. Ist uns ja nicht unbekannt, dass Halbsätze verwendet werden oder so. Das hatten wir ja selber auch schon in der ARD. Genau. Also, ich kann das auch jedem nur empfehlen, der sich mit den Leuten zusammensetzt, auch wenn die nett sind und so. Nett hatten wir ja auch schon, und dass Sachen nicht verstellt wurden, hatten wir ja auch schon. Muss man ja auch mal sagen. Aber ich habe es trotzdem aufgezeichnet, und das sollte man auf jeden Fall auch tun, wenn man es mit den Herren Experten zu tun hat. Und was ich auch nochmal hier feststellen möchte, nur nochmal so als kleiner Blick in die Geschichte, ne? Also wir haben hier gerade das vorgelesen von der Dame, und also wir regen uns jetzt hier gerade drüber auf, über dieses Video hier. Und früher waren wir mal hier der deutsche Gamergate-Stream, bevor wir das mit den Weltraumaffen gemacht hatten. Und ihr habt jetzt hier also die Leute vom deutschen Gamergate-Stream, die es direkt gewusst haben, was da wieder abläuft, und die direkt sich gedacht haben, dass die Dame hier unfair behandelt wird und dass sie eigentlich genau weiß, wie die Sachen halt sind, dass die Sachen halt viel besser sind und so. Und wir haben es auch vorgelesen, dass es wieder genau wieder so war. Ne? Also, wer sind hier die Heinis, die irgendwie Computerspiele schlecht aussehen lassen wollen und überall ihren sexistischen Blödsinn reinlesen? Herzlichen Glückwunsch. Die Behauptung, dass die Presse nicht sachlich über Computerspiele berichtet, ist tatsächlich auch gar nicht so unbegründet. Ein Ego-Shooter macht noch keinen Killer. Trotzdem, Games, Terror und Rechte. Aber ein Ego-Shooter macht noch keinen Killer, aber, oder was? Ja. Aber ganz genau, aber, ja. Und halt, wir müssen auch über Christian Huertz sprechen. Ja, also, da jemanden zu engagieren wie den Herrn Huberts, der eine absolut polarisierende Figur ist, der nicht irgendwie in der Mitte steht und das betrachtet, wie das ein Wissenschaftler tun sollte, der er sich nennt, sondern er beobachtet das nur aus seiner Richtung, er bewertet das nur aus seiner Richtung, und er ist ein Teil dieser New Games Journalism Blase in Deutschland, also ein Teil der Leute, die genau dieses Narrativ brauchen, um eine Existenzberechtigung zu haben. Ja, und das auch schon von Anfang an. Also der Huberts ist wirklich Anti-Gamergate-Mensch von der ersten Stunde. Und wir sind ja auch schon allein mit ihm aneinander geraten. Und insofern wundert das auch gar nicht. Übrigens, das ganze Ding hatte wohl zu verantworten der Herr Stegemann. Genau. Und also spätestens jetzt, ne, also da auch nochmal, der hatte ja auch diese grauenvolle, auch wieder Dokumentation, Anführungsstrichen, da produziert. Ach, übrigens. Ja, und war bei der ConCon auch zu Gast. Fällt mir jetzt gerade ein, genau. TinCon, nee, ich meine jetzt eigentlich was anderes. Ich meine jetzt eigentlich, TinCon, ja. Ich hatte den Herrn Stegemann nämlich letztens bei den Jugendmedientagen, ich weiß nicht mehr, ob von ARD oder ZDF war. Das war das, Fall. Genau, die meinte ich auch. Ja, und da haben die nämlich so Sachen gemacht für Schüler, auch irgendwie alle 45 Minuten irgendwie lang. Also wie so eine Schulstunde halt. Und da durfte der Stegemann auch einfach seinen Krempel da wieder runter erzählen und den Leuten das da als Bildung irgendwie vermitteln. Fand ich auch unmöglich. Und da hat er ja diese... Ja, das Wichtigste wieder rausgelassen. Er hat ja mit dem Raik Anders zusammen diese unsägliche Doku gemacht, wo sie da zwar auch die Identitären da hatten mit ihrem Reconquista Germanica-Scheiß, wo ich auch nur noch mal sagen muss, finde ich unter aller Sau, Reconquista Germanica-Kram ist genau dieses Zeug, was sie den Gamergatern immer vorgeworfen haben, was nicht stimmte, was sie auch nie beweisen konnten, ist genau die Scheiße, die sie mit ihrem... Moment, meinst du Reconquista Germanica oder meinst du mit Reconquista Internet? Reconquista Germanica, die haben doch da das auch... Das war doch der Nazi-Scheiß, oder? Ja, das war der Nazi-Scheiß, ja. Das war auch das, wo die ihre komischen Tagesbefehle da hatten und da immer losgerannt sind und irgendwelche Leute genervt haben und so. Das war ja genau dieses Ding. Und Und das hatten sie ja in ihrer Doku drin. Das war ja der Teil mit dem Nazi-Kram. Und dann haben sie alles mögliche andere dazugerechnet, einfach so wie hier den Imp und Dorian und so. Das war ja die Schweinerei. Also den dämlichen Zelda und sein komisches von wegen, ja, wir wollen Kulturkampf machen und so, das wundert ja niemanden. Also den haben sie ja wohl auch nicht falsch dargestellt da drin. Aber dass sie das dann halt alles wieder verknüpfen können mit diesen ganzen anderen Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ne, das ist ja die Schweinerei an der ganzen Sache. Und das wird ja hier jetzt auch wieder passieren. Das wird einfach immer so gemacht, ne? Irgendwas scheint ja dran zu sein. Es bestehen auch durchaus Überlappungen zwischen Teilen. Extremismusforscherin, ja. Könnt ihr das mal kurz googeln? Ich habe es vergessen. Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Die sagen hier gleich, das ist eine Extremismusforscherin aus London. Also ich tippe mal auf Institute for Strategic Dialogue. Ja, aber auch die Aussage, irgendwas wird schon dran sein. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Märchenerzähler. Ja, wir wissen nicht genau, aber ja, irgendwas wird schon dran gewesen sein. Ja, man erzählt sich. Ja. Eine Österreicherin ist das schon mal auf jeden Fall. Institut for Strategic Dialogue. Das war so klar. Spezialisiert auf Rechtsextremismus, gegenseitige Radikalisierung und europäische Terrorismusprävention. Der Videospielszene und Teilen der rechtsextremen Szene. Rechtsextreme nutzen Games, um Anhänger zu gewinnen und Propaganda zu verbreiten. Ich meine, wer ist schon Figur von einem Computerspiel? Und rechte Terroristen inszenieren ihre Taten wie ein Computerspiel. Sommer 2020. Wir entdecken Werbung für dieses neue Jump'n'Run. Beim Retro-Wahnsinn von Kult Games, vor dem dich die Globalisten warnen werden. In harmlos wirkender Retro-Optik kämpfen die GamerInnen für die Rettung der Heimat. Feinde sind Jan Böhmermann oder auch das ZDF, sogenannte Mainstream-Medien. Die Spielhelden? Zum Beispiel AfD-Politiker Björn Höcke oder auch rechtsextreme Aktivisten wie Martin Sellner. Das Haten, das Trollen im Internet ist einfach ein Bestandteil dieses Raums. Wenn man das nicht erträgt, dann soll man diesen Raum nicht betreten. Martin Sellner ist Sprecher der Identitären Bewegung in Österreich. Sellner erhielt eine vierstellige Spende vom späteren Christchurch-Attentäter. Ja und? AfD-Politiker als Computerspielfiguren. Rechtsextremismus als lustiges Jump'n'Run? Warum? Wobei man sagen muss, dass halt der Höcke überhaupt nicht spielbar ist. Also hier wird auch schon wieder vermischt und also finde ich schon komisch. Und man könnte an der Stelle halt auch sagen, es gibt auch das gleiche Spiel von diesem Antifa-Entwickler, wo man ähnliche Sachen macht in ähnlicher Optik, mit ähnlicher Grafik, die auch fragwürdig sind. Aber das würde man wahrscheinlich nur machen, wenn man einen neutralen Bericht machen. Ja, die Radikalisierung, die geht ja auch nur von rechts, ne? Es sind ja nicht... Ja, alle wirklich Leute, die auch teilweise, diese dämliche YouTube-Szene mit allen möglichen Heinis, die alle meinen, ja, Sozialismus soll nur nett sein und das ganze Zeug, ne? Das gibt's auch alles nicht, ne? Ist alles nicht da. Das ist nur von rechts. Und auch irgendwelche Hammer und Sichel oder so hat man auch noch nie irgendwo gesehen bei Steam oder so, das kommt da ja auch noch, dieser ganze Krempel. Oder bei 4chan oder so, da gibt es auch keinen Linksextremisten. Nein, kein bisschen. Eine Antwort darauf. Christian Huberts, Gaming-Experte. Und Gaming-Experte. Soja-Junge, finde ich besser. Ich glaube, nach der offiziellen Nomenklatur wäre ich ein Geek. Also ich finde das Medium toll, ich beschäftige mich viel damit, ich weiß viel darüber, habe aber auch noch viele andere Interessen. Geek, Kultur- und Gaming-Experte. Hält Vorträge, um die Gaming-Szene zu erklären. So, das zu verleumden, würde ich mal ja sagen. Zu erklären. Zu verklären. Gaming-Kultur hat kein Nazi-Problem, aber einzelne Subkulturen der Gaming-Kultur haben sicherlich ein Problem damit, dass dort einerseits Codes aus dem Rechtsradikalismus... Ja, die Subkultur der Nazis. Die hat das Nazi-Problem. Verwendung finden, ja, oder eben auch Spiele produziert werden, die eine ganz klare rechtsextreme Agenda verfolgen. Heimatdefender sei nun ja ein ziemlich durchschaubarer Propagandaversuch. Das Spiel halte ich für ein recht mittelmäßiges Spiel. Die identitäre Bewegung rechnet natürlich, wenn sie so eine Aktion wie dieses Spiel startet, auch damit, dass das eventuell Gegenwind gibt. Und der ist eingepreist. Der wird vielleicht sogar ein Stück weit erhofft. Ja, genau. Und ihr habt diesem Spiel genau diese Plattform gegeben. Gratulation. Und ihr habt vorher gewusst, was ihr da tut. Doppelgratulation, Herr Huberts. Spiel. Alexander Kleine nennt sich selbst Malenki. Er ist einer der führenden Köpfe der identitären Bewegung in Deutschland. Die Organisation ist rechtsextrem, sagt der Verfassungsschutz. Die einheimischen Deutschen, Franzosen, denen werden in ihrem eigenen Land zur Minderheit. Ein rechtsextremer Aktivist als Figur im Jump'n'Run-Game. Warum macht er das? Das wollen wir Malenki selbst fragen. Bevor er mit uns redet, postet er aber zuerst diese Umfrage auf Twitter. 57% stimmen für Rede nicht mit der Lügenpresse. Zugesagt hat er trotzdem. Ich habe mich tatsächlich gegen den Rat von Rechtswickler entschieden. Bin heute mit Ihnen im Gespräch. Macht es aber immer. Ich rede mit allen. Mit den niedersten Journalisten ist auch gar kein Problem. Über das. Ja, wisst ihr was, Leute? Die haben auch überhaupt nichts zu verlieren dabei. Ne? Genau, ich also, auf Aufmerksamkeit. Die haben überhaupt nichts zu verlieren dabei. Und viel falscher, als er die sowieso immer darstellt, könnte er die auch gar nicht mehr darstellen. Das Problem sind eher hier eure wunderbare weibliche Protagonistin, die ihr euch rausgesucht habt. Ne? Die muss sich jetzt entschuldigen für den Krempel. Ja, und uns ärgert er sowieso damit, aber das ist schon und rückt uns in die Nähe von diesen ganzen Heinis da, ne, wo ich auch noch mal dran erinnern will, dass ich mich mit diesen ganzen super tollen Experten da von diesem Spielentwickler auch schon mehrfach da bei Twitter angelegt habe und so ein Kram, dass sie da GamerGate rauslassen sollen aus ihrem komischen Propagandaspiel. Das Spiel redet Malenki gerne mit uns. Das ist für mich natürlich eine große Ehre, dass ich meine, wer ist schon Figur von einem Computerspiel? So. Dabei kann er mit dem Game selbst nicht viel anfangen. Ich habe Heimatdefender tatsächlich nicht durchgespielt, weil ich selbst mit meinem eigenen Charakter, der Beste ist natürlich, am ersten Level scheitere. Gamer ist er selbst gar nicht. Games sind für die Identitären nur ein Tool, um rechte Parolen und Ideologien gesellschaftsfähig zu machen. Hipsterbart statt Springerstiefel. Identität statt Rasse. Game statt Flugblatt. Ist das nicht doch ein offensichtlicher Trick, den Sie da verfolgen? Sie interpretieren halt massiv viel rein und Sie unterstellen das. In gewisser Weise setzen Sie sich ja vor mich und sagen, ja, bei dem Spiel, wo Sie eine Rolle drin spielen, da ist die und die und die die Strategie dahinter gewesen. Das höre ich immer nur von Menschen wie Ihnen. Das habe ich vom Spieleentwickler noch nie gehört. Der Spieleentwickler sagt das hier, öffentlich auf YouTube. Und ja, es ist ein klassisches metapolitisches Projekt im Ende. Also da kann man extrem gut Inhalte vermitteln, Botschaften vermitteln auf lustige, humorvolle, unterhaltsame Art und Weise. Ja, da habt ihr den Typen auch. Also ja, aber das ist ja mal richtig schön in die Hose gegangen. Also weil gerade das Vermitteln der Inhalte fand ich viel zu plump, viel zu plakativ. Und ja, zumindest wirkt das so nicht, ne? Das ja, ist vermitteln, aber das wirkt ja so nicht. Ich weiß noch nicht, warum die das abstreiten. Also der Typ da eben, keine Ahnung, ich glaube, die haben sich so schlecht abgesprochen, weil es ist ja nur wirklich offensichtlich, dass sie ihr komisches Ding da haben, um die Leute für irgendwelche, weil sie das ja mittlerweile selber alles gefressen haben. Und die haben sich auch hingestellt, dass sie gegenüber ihren eigenen Leuten da ja quasi damit ja auch gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, ja, wir machen das jetzt, damit wir hier irgendwie damit wir hier irgendwie unseren Kram hier... Ja, die ganze Geschichte mit Spiele müssen erwachsen werden, bedeutet ja auch, dass du gewisse Inhalte transportieren willst. Spiele müssen diverser werden, bedeutet auch, dass du gewisse politische Inhalte transportieren willst. Ja, aber das bedeutet doch alles nur die Welt verbessern und Fairness und Toleranz und so, ne, das ist ja, aber das alles so umzuetikettieren und so, das hat aber auf jeden Fall auch überhaupt nichts mit Unterwandern von irgendwelchen Sachen zu tun. Metapolitik, der Lieblingsbegriff der neuen Rechten, soll heißen, Politik verpackt in Kultur, Klamotten, Musik. Deutsches Blut, Patrioten, die sich wehren, wir haben von dem Scheiß genug. Oder eben Computerspielen. Unser Gaming-Experte und Geek Christian Huberts kennt solche Versuche, Gamer zu politisieren. In den USA hat das... Na, geht's jetzt los? Jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's los. Der Hubert, der kennt solche Versuche. Der kennt die. Bitte treten Sie von der Bahnsteigkante zurück. Der Zug verlässt den Bahnhof. Und er hat keine fucking Bremsen. Keine Bremsen an diesem Zug. Hat das schon mal geklappt? Gamergate. Gamergate gilt so ein bisschen als so ein großer Erweckungsmoment, wo zum ersten Mal sichtbar wurde, wie rechtsextreme Akteure. Den Arsch hast du offen! Wo hat denn Gamergate mit irgendwas Rechtsextremen angefangen, Christian? Das sowas kann man nur behaupten, wenn man ein Narrativ hat und man dieses Narrativ rüberbringen will und dazu bereit ist, die Unwahrheit zu sagen. Ja. Zu lügen. Auf Teufel komm raus. Das ist wirklich so. Das ist echt unmöglich. Also, und dieses ganze Zeug mit Alt-Right und so ein Kram möchte ich nur noch mal erinnern. Das geht zurück auf einen Meinungsartikel im Guardian von Matt Lees. Das ist alles. Und der hat es wahrscheinlich auch irgendwo gelesen oder so, keine Ahnung. Und da steht. Und was Matt Lees ist, darf ich hier nicht sagen, weil ich sonst Ärger kriege. Und das ist jetzt eine Tatsache alles. Das ist jetzt alles eine verbriefte Tatsache. Geschichtsschreibung oder was? Alter Schwede, ey. Innerhalb der Gaming-Kultur ja nach neuen Menschen, neuen Personal, neuen Mitgliedern gefischt haben. Also wenn die das gemacht haben, dann haben sie es richtig beschissen gemacht, weil wenn ich mir die ganzen Leute angucke, die da alle irgendwie mitgemacht haben und so, dann weiß ich nicht, wo die jetzt alle bei der neuen Rechten gelandet sein sollen, weiß ich nicht. Tut mir leid, Christian. Also wir hier zum Beispiel, das habe ich dem dämlichen wie heißt er nochmal, der es hier gemacht hat? Cult Games? Nee, den Stegemann? Stegemann, genau. Als sein Buch erschienen ist, habe ich ihm das auch bei Twitter geschrieben, so, wenn das alles Gamergate ist und so ein Kram, dann frage ich mich aber, warum wir da als Leute von der ersten Stunde uns nicht dahin entwickelt haben in diesem Bereich und wie wir da auch sonst... Naja, gut, für viele von den Linken sind wir doch alt-right. Ja. Einfach nur, weil wir Einwanderung kritisieren, weil wir Islam kritisieren, reicht das ja schon. Aber der Witz ist halt, es gibt ja immer noch diese wissenschaftliche Studie von Chris Ferguson und Brett Glasgow, wo genau abgefragt wurde, in welche Richtung gehen denn die Leute, die sozusagen den harten Kern von Gamergate bilden. Und da waren die Leute überwiegend liberal eingestellt und waren für Abtreibung und für gleichgeschlechtliche Ehe und für all den ganzen Kram. Und deswegen ist die einzige wissenschaftlich fundierte Zahlenbasis zu dem Thema sagt was ganz anderes als diese ganzen Experten hier. Vielen männlichen Gamern ging es um sich, darum, dass Frauen ihnen angeblich ihre Spiele wegnehmen. Zocken. Nee, so von Anfang an wurde das nur behauptet, dass es darum geht. Ja, naja, gut, das haben schon ja auch Zoe Quinn und Maya Kramer haben ja am Anfang auch diese Aktion gefahren, Cuties Killing Video Games. Das wurde ja auch aktiv in die Diskussion initiiert und dann, als die Leute gesagt haben, fuck off, ihr kriegt Videospiele nicht tot, haben die Medien dann daraus gemacht, ja, die Frauen. Zockende Männer gegen zockende Frauen. Und die Rechte springt auf. Gamergate. Wir haben das mal für euch in GTA nachgebaut. 2014. Immer mehr Frauen spielen. Die Gaming-Community wird bunter. Und das sollen auch die Spiele werden. Frauen wollen nicht nur sexy... Gaming-Kultur unterwandern. Gaming-Kultur fucking unterwandern. Das ist der Titel von eurem Kram. Und dann sagt er irgendwie, ja, das wird bunter und die Spiele sollen auch bunter werden. Figuren in Games sein. Männliche Gamer wehren sich. Massiv. Unter dem Hashtag Gamergate trollen sie Gamerinnen und Entwicklerinnen. Sie verbreiten Desinformation, Hass und Morddrohungen. Das hier ist richtig fucking perfide, was sie hier machen, ne? Ja. Sie unterlegen das gelogene Geschwätz über Gamergate unterlegen sie mit Szenen aus GTA 5 für die Leute, die nicht zugucken, wo Männer einfach random auf Frauen zugehen und die niederschlagen. Das finde ich das Übelste, was ich seit langem gesehen habe und journalistisch eigentlich nicht zu verantworten. Ja, also diese ganzen Leute sind meistens nach nicht tragbar. Ich bin auch wieder, ich hab zwar schon jetzt eine Niederlage vom Presserat sozusagen eingesteckt, aber ich bin echt, es juckt mich in den Fingern, wieder eine Eingabe zu schreiben. Ich meine, das ist schon einiges diametral falsch, was sie gesagt hat jetzt. Erstens das und zweitens halt diese Unterlegung hier finde ich absolut unwürdig. Also wirklich frech. Ja, aber das ist das, was sich in ihrem Hirn irgendwie abgespielt hat oder so. Ich bin aber schon froh, dass wir gesagt haben, dass wir das in GTA nachgestellt haben und nicht irgendwie gesagt haben, das sind die Found Footage oder so. So ein Scheiß irgendwie, weil so viel schlimmer wäre es auch nicht mehr. Also. Frauenhass schweißt zusammen. Die extreme Rechte erkennt ihre Chance. Frauenhass schweißt zusammen. Das ist auch so eine These, ey. Also wirklich. Frauenhass schweißt zusammen. Frechheit, ne? Absolut. Absolute Frechheit. Aber ich bin super froh über den Kommentarbereich unter diesem Ding. Also ja. Es gibt fast nur Gegenwind. Auch die, wenn man hier sich die Daumen hoch, Daumen runter ansieht, ist das ziemlich eindeutig. Ich bin froh, dass das wirklich auch von den Leuten gesehen und abgelehnt wird. Und umarmt die Gamer. Die amerikanische Alt-Right entsteht. Der Gamer-Aufstand wird... Die amerikanische Alt-Right entsteht. Aus Gamergate entstanden, oder was? Ey, sag mal. Das gab's doch die schon müssen sich auch mal entscheiden. Entweder der Bannon und der Milo und so, die gab es ja auch vorher schon. Ja. Entweder die waren damals schon die Alt-Right oder halt sind die erst bei Gamergate die Alt-Right geworden oder haben wir den Namen? Irgendwie verpasst? Wir haben die alle radikalisiert, weißt du doch. Ja. Ich hab den Ben festgehalten und der Abel hat ihn gekitzelt, solange bis er gesagt hat, okay, ich fördere jetzt den Trump. Und dann haben wir uns alle die Hände geschüttelt, weil uns der Frauenhass zusammengeschweißt hat. Ja. Das hat dann nach einer Zeit zumindest in Teilen politisch. Ich sag, das hat nach einer Zeit ziemlich übel gerochen mit dem Schweiß. Das war 2014. Fühlt sich weit weg an. Zumindest in Teilen politisch, ja. Ja, aber die das war 2014. Das war 2014, Moment mal, das war 2014, das fühlt sich sehr weit weg an. Ja, und wisst ihr, warum diese ganze verdammte Kacke einfach nicht aufhört? Weil ihr immer noch diesen Schwachsinn erzählt. Und weil ihr immer noch solche verdammten Beiträge macht, weil ihr immer noch probiert, da irgendwie die Leute alle aufzustacheln, dass sie dann irgendwie sagen so, ja, okay, Christian Huberts, ich gebe dir Fördergelder. Mach, dass das Problem weggeht. Diese Alt-Rights, sie werden alle immer schlimmer. Hilfe, ja, das sind Nazi-Symbole bei Steam. Hier, ja, Fördergelder für dich, Christian. Christian, mach sie weg. Ja, man könnte ja meinen, wir gehen alten Scheiß aus. Wir reden über alten Quatsch oder so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sie das immer wieder auf den Plan holen nach vorne. Ja, ja, das ist genau das Ding. Kommt, ne? Das ist genau eure Antwort, wenn ihr euch fragt, warum wir immer über diesen Krempel reden, weil sie es immer noch nicht sein lassen können. Weil sie ich möchte auch nochmal für unsere Zuschauer, die Zuhörer, die nicht das Bild sehen, sagen, inzwischen haben die Leute in GTA Sturmgewehre und automatische Maschinenpistolen und so Scheiß in der Hand. Also Gamergate scheint nicht nur Frauen geschlagen zu haben, so wie es aussieht. Ist doch ein Mod, oder was? Ja. Jetzt ist ein Femizid, ja. Bitte noch. Wir reden mit Streamerin Scissor. Bin ich jetzt lauter? Ich glaube nicht. Sie hat 150.000 Abonnenten auf Twitch. Und Katzen. Ja. Ich weiß nicht, das macht er eigentlich nie. Und jetzt plötzlich denkt er, ab ins Bild. Eigentlich ist Scissors Community eine ganz schön heile Bubble. Doch Hater gibt's auch hier. Also zum einen beleidigen die ganz gerne. Zum Beispiel, wenn irgendwas nicht so gut gespielt war in einem Spiel. Wenn man das hätte vielleicht irgendwie anders machen sollen in deren Meinung, in deren Augen. Oder natürlich auch gibt's auch, dass Leute mich einfach nur beleidigen aufgrund dessen, dass ich weiblich bin. Das gibt's halt auch. Okay. Und ich denke mal, dass das der Satz ist, der halbiert worden ist, wo sie vorher was gesagt hat, wie eigentlich kommt das so gut wie gar nicht vor. Aber natürlich gibt's hier auch Idioten und dann kommt der Satz. Ja, und vor allen Dingen, es ist doch bei allem so, wenn ihr in einem roten Hemd die Straße runtergeht, dann wird euch jemand beleidigen wegen dem roten Hemd und nicht wegen dem blauen Hemd. Na, und wenn ihr eine Frau seid, dann wollt ihr euch beleidigen, weil ihr eine Frau seid und nicht, weil ihr ein Mann seid. Aber das heißt ja nicht, dass es jetzt irgendwie ein spezifisches Sexismusproblem da trotzdem gibt. Gaming. Immer noch ein Thema. Zum Beispiel bei ganz Großen wie Montana Black. Wenn ich eins gelernt habe, ist Folgendes. Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich nicht abwertend. Neben dem rauen Ton auch noch die Nazis. Warum gibt es generell Nazis bzw. Neonazis? Warum gibt es die? Also das Problem ist halt, dass sie online einfach ein Medium haben, in dem sie sich treffen können, ohne sich wirklich treffen zu müssen und halt auch dieses Gefühl wieder der Anonymität haben. Warum gibt es Fußballfans? Fußballfans gibt es, weil die im Internet ein Medium haben, in dem sie sich treffen können, ohne sich treffen zu müssen. Ja, und ich glaube auch, dass sie da wahrscheinlich gerade die Frage vorgelesen hat. Das klang zumindest ein bisschen so. Warum gibt es die? Das ist auch eine total dämliche Frage. Die gibt es halt. Eigenen Streams seien nazifrei. Auf der Plattform Steam sei das anders. Ich weiß auch, dass sich die Leute da oft unpassende Namen geben oder ein Hakenkreuz in ihren Namen machen. Eigentlich ist Steam eine Verkaufsplattform für Spiele. Oft, ich meine, ich hab über 1000 Spiele auf Steam. Das heißt, ich verbringe da viel Zeit und oft Hakenkreuze in den Avataren ist einfach Bullshit. Ja, gelegentlich ist dafür den einen oder anderen schon oft. Ne? Es gibt, ich habe mir das auch mal angeguckt, einfach nach der ganzen Diskussion über Steam, es gibt diese Gruppen, es gibt diese Leute, aber es ist so ein minimaler, das ist halt wie in jedem, das haben wir auch schon hundertmal gesagt, in jedem Kaninchenzüchterverein, in jeder Yogabude, in jedem, was weiß ich, gibt es Leute, die man nicht, mit denen man nichts zu tun haben will, wenn man weiß, wie sie denken. Die gibt es halt. Die werden, das ist wie Chris vorhin zur Gewalt gesagt hat, es wird auch immer diese Leute geben. Das steckt auch im Menschen drin, dass man nach einer gewissen Menge Enttäuschungen im Leben halt irgendwie einen Sündenbock sucht oder dass man sich halt dann einer radikalen Geschichte anschließt, von der man glaubt, dass sie einem irgendwie das Leben retten kann, sozusagen. Ja. Sie wird aber immer mehr zur Community, mit Chats, Gruppen und Foren. Wir finden Gruppen der identitären Bewegung und anderer Rechter. Nach wenigen Minuten sogar Profile mit Namen wie Jewkiller oder Kebab Remover. Rechtsextreme Organisationen und menschenverachtende Nutzernamen. Ganz offen, kaum versteckt. Moment, da links. Anti-Communist Action war das. Und das Remover. Logo waren durchgestrichen. Rechtsextreme Organisationen und menschenverachtende Nutzernamen. Abgefahren, oder? Ja, auf jeden Fall rechtsextrem. Ne? Geht ja nicht anders. Oder Paul von Hindenburg. Es gibt ja über 60 Geschlechter, aber es gibt nur zwei politische Richtungen. Ne? Entweder rechtsextrem oder Kommunisten. Ne? Das ist, glaube ich. Und dann möchte ich mal darauf hinweisen: Identitäre 505 Mitglieder, Germania 151 Mitglieder, Field Marshal Erwin Rommel, was vielleicht gar nicht irgendwie, das klingt eher, als hätten das anglophone Leute gegründet, 93 Mitglieder, Paul von Hindenburg 253, Anti-Communist Action 7 Mitglieder. Wisst ihr, wie viele User Steam hat beim ZDF? Habt ihr das mal in eine Relation gestellt, was das bedeutet, dass die fucking identitäre Bewegung auf Deutsch gerade mal 500 Leute auf Steam mobilisiert? Wisst ihr, was das? Ihr seid echt. Das ist der Beweis für eure These? Schwach, schwach, ZDF. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz offen, kaum versteckt. Aber Worte und Namen im Internet sind das eine, Taten in der echten Welt das andere. Jüngstes und extremes Beispiel: Stefan Balit, der Attentäter von Halle. Er scheitert beim Versuch, in eine Synagoge einzudringen. Er mordet zwei Menschen. Der 28-Jährige radikalisierte sich online. Auch auf der Plattform Steam. Das kommt während seines Prozesses raus. Wir stoßen auf seine alten Nicknames und finden sein mutmaßliches Profil. Auch ein Jahr nach der Tat ist es noch online. Der Attentäter spielte hunderte Stunden Ego-Shooter und war online mit rechten Gesinnungskameraden vernetzt. Genau wie andere Attentäter von 2019. Mo. Ego-Shooter? Wie passt das denn jetzt da rein? Und wie passt das zu eurer Geschichte vom Anfang, wo Ego-Shooter gar nichts mit der Gewalt zu tun hatten? Ich glaube, ihr habt euch gerade in eurer eigenen Moral Panic verheddert. Und ich weiß nicht, ja, wer da nicht auch sie, mal... Vielleicht werden sie ja wieder ihre verbale Einschränkungen da irgendwie bringen. die das dann alles wieder gerade rücken soll. Und warum sollte er nicht noch einen Steam-Account haben? Ich meine, wenn jemand in U-Haft ist, kommt ja jetzt nicht der MAD oder so und löscht den Kram oder was. Ja, das Profil ist auf privat gestellt und der hat wahrscheinlich keinen Rechner in seiner Zelle, nehme ich mal. Christchurch, Neuseeland. Ein Rechtsextremer tötet bei einem Angriff auf zwei Moscheen 51 Menschen. Er inspiriert weitere Täter. Immer sind es junge Männer. Immer fast der gleiche Tathergang. In Poway, Kalifornien, kommt bei einem Anschlag auf eine Synagoge ein Mensch ums Leben. El Paso, Texas. Hier gibt es 22 Todesopfer. Bærum, Norwegen. Wieder ein Anschlag auf eine Moschee. Und zuletzt Halle. Stefan Balli. Ja, ich halte an dieser Stelle mal fest. Gleiche, ne? Ich halte an dieser Stelle mal fest, wenn es irgendwelche islamischen Terroranschläge gibt, hat das auf jeden Fall nichts mit dem Islam zu tun. Aber wenn irgendwelche Leute sich irgendwelche Ästhetiken aus Computerspielen da abgucken, dann hat das natürlich auf jeden Fall was mit Gaming zu tun. Ja, könntest du ja auch sagen, BLM, Plünderung. Die Täter sind oft junge Männer. Was hat das eine mit, also... Ja, aber einmal eine Moschee und einmal eine, hier ein jüdisches Gotteshaus. Synagoge, ja. Synagoge, ja, das passt ja auch nicht so wirklich zusammen. Menschenhasser. Naja, bei richtig Rechtsextremen kann ich mir schon vorstellen, dass das zusammenpasst. Ja, okay. Khalid hinterließ eine Art Spielanleitung, die er ins Netz stellte. Und inszenierte seinen Anschlag wie ein Game. Gamification des Terrors nennen ExpertInnen das. Eine davon ist Julia Ebner. Sie forscht in London. Da waren ganz viele Gaming-Referenzen und Insider-Witze aus der Gaming-Szene drin. Wir müssen die Witze ausrotten. Seither haben wir, denke ich, schon eine verstärkte, gamifizierte Terrorszene gesehen. Der Attentäter aus Halle streamte die Tat auf Twitch, nennt außerdem sogenannte Achievements, also Erfolge, zum Beispiel Juden töten oder selbst überleben. Das hat eine ganz große Rolle auch dann in den Online-Communities gespielt, wo dann zum Beispiel dazu aufgerufen wurde, den bisher erfolgreichsten Spieler sozusagen zu schlagen. Das war Anders Breivik in Norwegen, der die höchste Opferzahl erreicht hat. Besten Listen mit Attentätern. Erinnert ihr euch auch an diese Diskussion in der Gaming-Szene, wo dann Kotaku Artikel geschrieben hat, how many can you get oder also die Gaming-Szene, was ist das in dem Zusammenhang? Oder redest du wieder von diesen 150 Nazis in irgendeiner Gruppe? Macht doch was gegen die und geht nicht den Gamern auf den Sack. Ja, die wollen das ganze Internet verteufeln. Das ist alles schlecht. Wir sollen Fernsehen gucken lieber. Das glaube ich immer noch so ein bisschen. Fördern? Tatsächlich sind sie online leicht zu finden. Highscores für Single und Multiplayer. Auf dem Single-Player-Score steht der Massenmörder aus Norwegen ganz oben. Anders Breivik. Auf Steam finden wir Seiten, auf denen er verehrt wird. Für die Betreiber von Steam ist das offenbar kein Problem. Vor allen Dingen möchte Steam möglichst wenig Kunden vergrauen. Sie schreiben selbst, sie wollen sich nicht einmischen in die freie Meinungsäußerung. Ja, und das ist natürlich kompletter Rahmen. Also keine Kunden vergrauen, hallo? Dafür sind Kulturwissenschaftler so da, das ist deren Lebensinhalt. Ihrer Kundinnen. Fassen wir mal zusammen. Rechtsextremisten versuchen, die Gaming-Communities zu unterwandern. Mal ganz ironisch. Nein. Naja, so bewiesen ist es aber nicht, ey. Fassen wir mal zusammen. Linksextremisten versuchen, die Gaming-Community zu unterwandern. Das habe ich hier gerade erklärt gekriegt, ja. Das habt ihr gerade ganz wunderbar immer wieder uns gezeigt. Und man redet nur falsches Zeug und reißt Sachen aus dem Zusammenhang oder fantasiert irgendwelche Zusammenhänge vor allen Dingen sich zusammen, die es überhaupt gar nicht gibt oder nicht in dieser Art gibt. Ja, das habe ich gesehen. Das Mittel zum Zweck ist die Denunziation, ne? Ironisch verpackt? Mal ganz offensichtlich. Und manch Rechtsradikaler fühlt sich ganz wohl in den Gaming-Communities. Die letzten Jahre. Das soll jetzt wieder Gamergate wahrscheinlich gewesen sein, wo die Rechtsradikalen sich so wohl gefühlt haben, ja. Abel würde jetzt wieder die Geschichte erzählen, wie er den Nazi getroffen hat. der irgendwann gesagt hat, ist doch scheiße hier, die sind gar nicht rechts. Jahre haben gezeigt, Terroristen inszenieren ihre Taten als Computerspiel. Morden in Highscore-Logik. Die Plattformen machen wenig dagegen, aus Angst, Kunden zu verlieren. Und für was sollen denn die Plattformen dagegen machen? Dass ja, irgendwelche alles löschen. Ja, ja, das ist ja immer dieser der Weg. Alles löschen, alles zensieren, alles weg. Wir ja, und wenn dann das DDR nächste Mal halt eine eben. Feministin versucht, irgendjemanden umzubringen und sich auf Valerie Solanas bezieht, kommen dann alle feministischen Manifeste weg? Nee, das wird, kommt dann an die Uni, weil die Leute müssen noch aufgeklärt werden mit Valerie Solanas und so. Die müssen doch wissen, dass der Mann unser Unglück ist. Wie sollen wir denn sonst die patriarchale Struktur überwinden? Hallo, Mars? Also, Deutsche kaufen nicht beim Mann. Bilde dich mal. Tja. Community sind Hass und Gewalt ein richtiges Nervthema. Oh, das ist einfach so ein ganz, ganz ekliger und zäher Kaugummi, der immer und immer wieder durchgekaut wird und bei dem einfach schon so viele Vorurteile sind, bevor man, also man sagt das und irgendwie sind ganz viele sofort getriggert. Entweder weil sie sagen, stimmt nicht, oder weil sie sagen, oh Gott, ja stimmt, die ganzen Killer werden da herangezüchtet. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Die Killerspieldebatte. Als Anfang der 2000er mehrere Menschen nach Amokläufen sterben, geben Politik und viele Medien Computerspielen eine Mitschuld. Spiele wie dieses werden als Killerspiel bezeichnet. Manche fordern ein Verbot von Ego-Shootern. Dabei macht sowas hier noch kein Mörder aus uns. Keine Wissenschaft. Ja, aber irgendwelche Spiele mit hübschen Frauen oder so machen einen natürlich zum Sexisten. Das muss man wissen. Das ist ja Naturgesetz. It's a me, Mario. Eine wissenschaftliche Studie konnte belegen, dass solche Spiele allein zu Gewalt im echten Leben führen. Also ja, die Killerspieldebatte war überzogen. Aber muss es deshalb für Nazis zwischen GamerInnen so gemütlich sein? Die Game. Gemütlich, es ist so gemütlich. Oh Gott. Wieso sind das nicht Nazis? Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist mein Lieblingsstandbild bisher. Ich glaube, das ist das Beste, was ich bisher hatte. Ist das ein Aluhut? Nee, das ist das Innere. Du kannst deine Reptilien-DNA sehen. Du siehst ihm beim Denken zu, quasi. Also, jetzt, ich glaube, jetzt sehe ich es. Gaming-Kultur ist grundsätzlich nicht anfälliger für rechtsextreme Strömungen wie andere Kulturen. Ach was, also GamerGate hat es überall schon gegeben, oder was? Und warum macht ihr den Scheiß dann? Ja, gute Frage, ja. In der Musik soll das eine größere Rolle spielen. Hast du dir schon mal Led Zeppelin Platten rückwärts angehört? Wir wissen alle, was passiert, wenn man das macht. Genau, bei Mario Kart kann man auch die Strecken rückwärts fahren. The Devil told me. Geht automatisch der rechte Arm hoch, meinst du? Ja. Schachmatt-Atheisten. In den letzten Jahren eben noch nicht so die Widerstände entwickelt, wie man sie jetzt zum Beispiel in der Fußballkultur oder so beobachten kann, wo es ja auch zum Beispiel eine Hooligan-Kultur gibt, die aber auch eben durch die anderen Fans eben auch angegangen wird und wo sie sich aktiv von abgegrenzt wird. Das war aber gerade eben Ego-Shooter-Perspektive oder so, oder? Also, das war aber, wenn das jetzt mal nicht Leute radikalisiert. GamerInnen fällt es schwer, sich lautstark und sichtbar abzugrenzen. Einfach nur zocken, ohne Gedanken an Killer und Nazis zu verschwenden. Dass das schlecht, ja. Da müssen wir drüber hinwegkommen. Das ist einfach nur zocken, anstatt ohne Gedanken an Killer und Nazis. An Diversität und Hautfarben. Unterdrückung. Ja. Geschlechter und non-binäre Spielercharaktere verschwenden zu müssen. Ja, das wäre schön. Das viele wollen, verständlich. Das ist natürlich total doof oder auch Gaming generell, weil die kriegen halt den Schmutz dann ab, ja, also die kriegen die Buhrufe ab, obwohl der Durchschnittsgamer überhaupt nichts damit am Hut hat. Du bist vielleicht auch genervt davon, aber es gibt etwas, was du tun kannst. Als Teil der... Na, was glaubt ihr, was kann man tun? Nee, was mit Blockwartmäßiges. gut getippt. Denunziation-Info. Ja, genau. Das Übliche. Alles wegmachen, ja. Ein Pinsel gegen Faschisten anrufen. Wenn sie sich in diesen Foren bewegt und dort beobachtet, dass agitiert wird, dass Ideologie verteilt wird, sollte auch sie aktiv werden und es eben nicht unkommentiert dastehen lassen und mindestens melden bei den Plattformen. Genau, melden. Also alles mindestens melden. Mindestens melden. Also, am besten direkt rausziehen. Und am besten hypermelden. Am besten dreifach melden. Am besten direkt eine Meldeplattform gründen. Am besten direkt einen Meldemob auf Twitter gründen. Das finde ich auch so geil, ne? Weil mal abgesehen von dem Melden, was er da, obwohl eigentlich auch mit dem Melden, das ist eigentlich eine gute Beschreibung von Gamergate gewesen gerade, wie das war. Also, ne, mit... Wir haben die gemeldet, die Journalisten, ja, die auf ihre eigenen Konsumenten eingeprügelt haben. Genau, wir haben uns zusammengetan, wir haben die gemeldet, ja, haben wir gemacht. Hat euch nicht gefallen. Nee, seid ihr immer noch arschverletzt. Machen wir aber gerne wieder, wenn ihr weiter nervt, also... Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Tod die Zeit besiegt. Ja. Was denkst du? Müssen GamerInnen lauter werden gegen Rechtsextreme in der Szene? Schreib es uns. Hoppala, nee, da wollte ich nicht klicken. Ich wollte nochmal. Schreib es uns in die Kommentare. Habt ihr ja dann auch gekriegt. Ja, aber das war ja nicht die Frage, die sie beantwortet haben wollten. Sie wollten ja wissen, ob wir alle bereit sind zu handeln. Aber die Leute haben ja nur gesagt, nee, finde ich falsch, was ihr gesagt habt. Ich habe auch was geschrieben, allerdings musste ich dann feststellen, dass YouTube offensichtlich meinen Marsaffen-Nick Shadowband, das heißt, niemand konnte meine Replik lesen. Dafür hat der Stapelchips dann eine sehr schöne Replik geschrieben und jeder, der Lust hat und Zeit hat, darf gerne da vorbeigehen, Daumen runter da lassen für den Beitrag oder Daumen hoch, wenn er euch gefallen hat. Ja, mein eher schnippischer Kommentar hatte sogar auch über 100 Likes, bin ich auch gar nicht gewöhnt. Aber ja, Stapel und Chips Stapelchips und Chris Kommentare liken wäre eine nette Sache. Jetzt kommt es hier gleich dann schon wieder von wegen, ja, und sie machen ihre Trollarmee und die wollen alle, ja. Aber da habt ihr auf jeden Fall nochmal die Namen der herzlichen Leute. Ich habe ja jetzt nicht gesagt. Für den Fall, dass die uns mal wieder begegnen, also zumindest die drei Namen da oben sind die wichtigen, die anderen sind egal. Die anderen sind alles Leute, die nur ihren Job machen. Ne? Herr Stegemann. Laura Schnitzler. Ist die mit dem Eduard von Schnitzler vielleicht? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Eieieiei. Jetzt habe ich mich fast schon wieder beruhigt. Jetzt geht es hier direkt wieder weiter. Ja, also Mars, ich habe deinen Spiegelartikel nicht reingenommen, sondern diesen hier, weil ich den hier hatte. Ja, kein Ding. Den hier hatte ich gelesen und der, ja, also, oh Gott, am besten alles mal durchlesen. RBB-Intendanten entschuldigt sich bei Alice Hastas und verteidigt Dieter Nuhr. Also letzteres kann ich verstehen, ersteres kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber da kommen wir gleich zu. Der Kabarettist Dieter Nuhr warf der Autorin Alice Hastas Rassismus vor. Nun entschuldigt sich die RBB-Intendantin, verweist auch auf die Kunstfreiheit. Aber auch auf die Kunstfreiheit. Kann ich auch nicht verstehen. Meines Erachtens sollte sich höchstens die Frau Hastas auf die Kunstfreiheit berufen. Das könnte ich sogar noch nachvollziehen. Da hätte sie vielleicht auch einen Punkt. Aber ansonsten eher nicht. Die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, hat sich bei den InitiatorInnen eines Protestbriefes für die Teile einer Sendung von Dieter Nuhr in der vergangenen Woche entschuldigt. Das geht aus dem Schreiben hervor, das im Tagesspiegel vorliegt. Zahlreiche UnterstützerInnen hatten sich zuvor einem offenen Brief des Kollektivs Black Women's Matter angeschlossen, wie auch immer man das aussprechen soll, ich weiß es nicht. Aus dem Kabarettisten Dieter Nuhr vorwirft, strukturellen Rassismus zu verharmlosen. Aufhänger war ein Auftritt Nuhrs in einer ARD-Sendung in der vergangenen Woche. Darin hat er sich über den Titel des Buchs Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, der schwarzen Autorin, also das klingt wie schwarze Magierin, muss ich ganz ehrlich sagen, also was soll das, schwarze Autorin? Oh je, sprich jetzt nicht von Medizinmännern, Chris. Nee, war ich nicht, keine Angst. Aber das klingt doch so. Wer kommt auf so eine Idee? Die Frau ist Autorin, so, fertig. Autorin von ganz furchtbaren Büchern. Ja, aber guck mal, das Schwarze ist doch groß geschrieben, Chris. Das ist empowernd und der ganze Krempel. Keine Ahnung. Ja, außerdem, ich muss sagen, in einem Artikel über Alice Hasters und Dieter Nuhr ist es schon okay, glaube ich, zu sagen, dass sie schwarz ist, weil das zu dem Spannungsfeld dazu gehört. Keine Ahnung. Ich finde es nach wie vor sehr merkwürdig. Also in meinem Mund schmeckt das komisch, sagen wir es mal so. Entrüstet gezeigt. Dieser sei reißerisch und rassistisch. Also das, was er gesagt hat, ist. Das Buch ist reißerisch und rassistisch, weil er weißen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe Rassismus unterstelle. Gelesen hat er das Buch aber nicht. Zudem behauptet er fälschlicherweise, das Werk sei ein Riesenrenner in den USA gewesen. Dort ist es aber nie erschienen. Ja, genau. Und zu dieser Behauptung von Riesenrenner in den USA, das wird er ganz einfach verwechselt haben mit dem Buch White Fragility von der D'Angelo. Und das ist ja was, worauf sich die Frau Hasters auch beruft. Von daher finde ich das auch nicht so, dass das Argument, wo die sich so denken, so, Mic Drop, das ist ja nie erschienen in den USA. Und der hat gesagt, das ist ein Riesenrenner. Also ich finde das gar nicht so weit hergeholt, diese Bemerkung mit dem Riesenrenner, weil im Endeffekt dieser ganze Krempel ist wieder gekäutes Kram, was in den USA ein Riesenrenner ist, wo sich direkt drauf berufen wird. Also es ist zwar objektiv auch so, wie er es gemeint hat, ist es halt falsch, aber und dann so zu behaupten, so dachte man so, ja, das habe ich gelesen, das stimmt ja auch überhaupt gar nicht, was er sagt. Absolute Ablenkungstaktik, Salz ins Auge streuen, oder Sand vielmehr, so nach dem Motto, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie weiter, hier, das ist alles unberechtigt. Rassismus hat im RBB unter meiner Führung keinen Platz. Ja, ich hoffe, unter jedermanns Führung hat das da keinen Platz im RBB. Schlesinger betont nun, der sachliche Fehler von Nuhr hätte nicht passieren dürfen. Unsere Entschuldigung dafür richtet sich zunächst an Alice Hasters. Wofür? Sie ist doch quasi direkt dran an dem Buch, was ein Riesenrenner war. Das gilt auch für die Frage, ob über ein Buch gesprochen werden sollte, das nicht gelesen wurde. Ja, weil es schon alleine um das Ding selber geht, um das, was in dem Titel da drin steht. Ich wurde ja auch auf Twitter angegangen, ob ich das Buch überhaupt gelesen hätte, aber ich finde, man kann sich auch mit dem, was medial für ein Spektakel um die Frau Hasters gemacht wurde und mit den 30 ja. Millionen Artikeln weit genug in ihre Denkweise einlesen, dass man diese ablehnen kann. Das ist ja kein Problem. Finde ich auch. Nein, das sollte es nicht. Darüber ist sich der RBB inzwischen auch mit Dieter Nuhr einig. Klingt auch komisch, aber gut, ja. Klingt nach Pistole auf die Brust. Zugleich betonte Schlesinger aber, dass man Dieter Nuhr schätze, weil er an Grenzen geht. Was er zum Titel des Buchs einer Show gesagt habe, sei in ihren Augen von der Kunstfreiheit gedeckt. Nee, in meinen Augen ist das einfach auch schon von der Meinungsfreiheit alleine gedeckt. Und es ist auch eine Tatsache, was er gesagt hat, auch wenn er das Buch nicht gelesen hat. Man werde aber einen Austausch- und Präsenzformat entwickeln, um gemeinsam mit dem InitiatorInnen des Protestbriefes darüber nachzudenken, wo man unter der Überschrift Satire genauer hinschauen müsse. Das finde ich eigentlich den krassen Punkt an der ganzen Geschichte. Man werde ein Austausch- und Präsentationsformat, um gemeinsam in den InitiatorInnen des Protestbriefs. Also da hat man wieder den Punkt erreicht, den man machen wollte, nämlich man wird jetzt an den Tisch gesetzt, kriegt Häppchen und darf dann der ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft und den Bürgis erklären, warum deren Satire total verletzend und böse ist. Da kann gar nichts schief gehen. Ja, das ist super geil, aber ich möchte noch mal dran erinnern, diesen Tweet, den hatten wir ja letzte Woche bei uns im Programm, wo die Dame sich ja entschuldigt und sie kann sich ja alles da selber schreiben, was sie möchte. Und sie kann sich da ja genau erklären. Und sie hat sich dafür entschieden, zu schreiben, natürlich habe ich nicht gesagt, dass alle weißen Männer rassistisch, dass alle Weißen rassistisch sind. Und B, ich habe gesagt, dass wir alle so rassistisch sozialisiert sind. Das ist das, wozu sie sich entschieden hat, das so auszudrücken. Wo ich sage, also hast du gesagt, dass sie alle rassistisch sind. Und du hast nur obendrauf gesagt, dass sie rassistisch sind wegen der rassistischen Weltverschwörung, die uns alle rassistisch macht. Das hast du nämlich getan. Und deswegen ist auch die Behauptung, dass du das gesagt hast, dass die alle rassistisch sind, richtig. Den offenen Brief hat die Schauspielerin Annabelle Mandeng, sagt mir jetzt nichts, aber es könnte eventuell die Dame sein, die damals beim Tatort, bei diesem identitären Tatort da dabei war. Und den Mensch zu Doe, tut mir leid, dass ich euren Namen hier so verunstalte, sowie die Journalistin Anna Rebecca Helmi verfasst. Und den Unterzeichnern sind die Sängerin Jordan Alani, die Autorin und Moderatorin Moase Mang sowie Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ja, tut mir leid. Also naja, da hat man schnell mal einen Rundbrief geschrieben und hat halt die ganzen üblichen Leute auf den Verteiler gesetzt. Ja, aber Leute, ihr solltet euch nicht hinter das Buch von der Tante stellen. Das ist meine... Ihr solltet euch hinter den Nur und nicht hinter das Buch von der Tante stellen. Ja. Das wäre vernünftig. Gerade die Künstler unter und, euch auch genau. zum Beispiel. Und das wäre auch Antirassismus. Fehlinformationen zur besten Sendung. Fehlinformationen zur besten Sendung. Ja, weil die ziehen sich doch nur an diesem USA-Ding hoch. Ja. Ja, naja, und das kommt ja jetzt gleich noch. Im Brief von den Fehlinformationen zum besten Sens hat die Rede unter den Vorzeichen vermeintlicher Meinungspluralität seien nur sexistische und rassistische Gedanken verbreitet worden, die schwarze Community und Menschen anderer Hautfarbe in Deutschland beleidigt hätten. Beleidigt. Er hat was über eine Person gesagt und darüber, über das Buch, was diese eine Person geschrieben hat. Und das, was er gesagt hat, war korrekt. Und das beleidigt jetzt alle schwarzen Personen, oder was? Im Gespräch mit dem Tagesspiegel berichtet die Schauspielerin Selma Bua Beng, tut mir leid, dass sich das Kollektiv Black Women Matter in Deutschland nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis gegründet hat. Warum? Black Women dann? Weil ihr euch gesagt habt, das ist jetzt aber ein Mann und das ist dann wieder sexistisch, weil ihr euch nur um den Mann Sorgen macht? Oder? Also das vermute ich jetzt nur, weil, ja, würde ich mal annehmen. Mittlerweile seien darin über 300 schwarze Frauen vernetzt, um den Alltagsrassismus in Deutschland etwas entgegenzusetzen. Ja, natürlich. Bei George Floyd, Alltagsrassismus in Deutschland. Ja, kennt man ja. Ja, steht auch so an der Scheune, Chris. Brauchst du nicht drüber nachdenken, einfach lesen und verinnerlichen. Ja, genauso wie halt eben auch Dieter Nuhr. Wahre Aussage dazu, was die Dame da mit ihrem Buch sagt. Und eine zwar falsche, aber auch nicht ganz so weit danebene Aussage über, dass es ein Riesenrenner in den USA gewesen wäre. Ja. Der Auftritt von Dieter Nuhr ist in Bua Bangs Augen eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit ist das. Es ist empörend, dass mit den Rundfunkgebühren solche Inhalte produziert werden. Ja, was haben wir uns gerade angeguckt? Ja, das ist genau die gleiche Argumentation wie bei der bösen rechten Umweltsau-Debatte oder. Ja, bevor ich zum nächsten Ding gehe, das nächste Ding ist wieder ein Video. Bin ich kurz es ist weg. Empörend, dass mit meinen Rundfunkgebühren Funkinhalte produziert werden. Das ja, darf jeder sagen, aber es zeigt ja auch, dass immer mal jemandem was nicht gefällt, Frau Burbeng. Was wolltest du sagen über das nächste Ding mit Video und so? Dass du nochmal weg gehst. Da wurde, glaube ich, gesagt. Das ist eine kurze Pause. Was ist los? Weiß ich nicht. Preis, bist du denn noch da? Ist eingeschlafen. Ich empöre mich. Okay, was ist mit dem Chris passiert jetzt? Er hat mal angesagt, dass er kurz weg ist vor dem nächsten Video. Ach so, dann keine Ahnung. Ich habe die Woche leider keinen Film gesehen. Ich kann nichts empfehlen. Ich auch nicht. Aber ja. Ich gucke in letzter Zeit nur Naturfilme. Das ist gut, ja. Ich gucke immer mit dem Kumpel montags und doch. Montags und mittwochs auf Servus TV gibt es immer ein Viertel nach acht Terramata. Das ist ziemlich gut. Jo. Aber die Woche waren halt auch Northern Ireland Championship im Snooker. Das heißt, wir haben viel Snooker geguckt. Ui. Und jetzt gerade läuft das Finale. Und ich kann es nicht sehen. So opfere ich mich auf. Kannst du nicht nebenbei laufen lassen? Oh, ja, wahrscheinlich schon, aber dann wäre ich abgelenkt. Das ist ja auch doof. Und dann. Ja, Snooker wäre mir zu schwer. Neues Testament sagt, ich schaue auch Naturfilme, allerdings auf einer Seite, die ich ja nicht erwähnen darf. Sonst kriegen wir wieder einen Strike. Ja, genau so mache ich das. So. Ah, da ist er wieder. Ja, kommen wir nun zu durchgezappt und es hört mich auf. Heute ist der Aufregertag hier. Durchverzapft. Ja. Das ist ja dieses Satire-Format von Zapp das Medienmagazin und jetzt wird es auch gleich total satirisch und das ist, da merkt man dann einfach so dieses positive Menschenbild einfach, ne? Das muss transportiert werden von unserem öffentlichen Rundfunk. Das ist ganz wichtig, weil wir sind alle total schlechte Menschen und aber wir haben unseren Gemeinwohljournalismus, der so super tolle Satire-Sendung hier, die Leute so unglaublich hoch halten, ne? Die sagen wirklich so, Mensch ist schon ein edles Geschöpf. So, das behaltet einfach mal im Hinterkopf, wenn ihr euch das jetzt gleich anguckt. Puh, der Titel alleine. Durchgezappt. Das Y-Chromosom der Woche. Morgen ist Internationaler Männertag. Das trifft sich gut, weil sich auch diese Woche einige besonders vorzeigbare Vertreter des männlichen Geschlechts hervorgetan haben. So zum Beispiel Dieter Nuhr. Dessen Auftritt in seiner Show im Ersten spricht für großes Desinteresse am eigenen Arbeitgeber. Nuhr dozierte über die Autorin Alice Hasters, die in den letzten Monaten wirklich oft im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen war. Weil sie ein Buch geschrieben hat, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Exklusiv hatte Nuhr die Information, dass Hasters Bestseller-Autorin in den USA sei. Das wird in den USA ernsthaft so diskutiert. Das Buch war in den USA ein Riesenrenner. Was die Autorin überraschte. Hasters ist Kölnerin und das Buch bislang nur in Deutschland erschienen. Aber von Fakten lässt man sich doch keine tolle Nummer kaputt machen. Die Frau behauptet ernsthaft, als Weißer wäre ich automatisch Rassist. Was eindrucksvoll belegt, dass er keinen Blick ins Buch geworfen hat. Danke! Bitte! Ja. Manche Männer... Ja, geil, oder? Ja, da wird eine Fehlinformation aufgesetzt, ne? Kann passieren. Ja, aber das steht doch da drin. Das steht da ja drin. Oder? Da haben wir ja gerade eben die ganze Zeit drüber geredet. Ach so, okay. Das ist ja dieses Ding, wo sie selber ja sagt, ich habe das ja nicht gemeint, dass die alle rassistisch sind. Ich habe ja nur gemeint, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. In anderen Worten, ich habe genau das gemeint. Mhm. Und halt nochmal obendrauf, das ist halt eben die Weltverschwörung des, keine Ahnung, Weißen oder des Patriarchats oder was weiß ich nicht, was irgendwie ist. Ja, okay. Das ist ja genau das Ding. Männer waren früher schlauer. Da wieder. Ja. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ziel des Männertages ist unter anderem, die Männergesundheit zu verbessern. Zu diesem Zwecke sind online spezielle T-Shirts zu erwerben. Der Männertag ist auch dafür geeignet, gewisse Initiationsriten auszuführen. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit eisiger Materie. Kai Diekmann, Ex-Bildchef, hat diesen Mannbarkeitsritus zum Geschäftsmodell erkoren. Einen wunderschönen guten Morgen aus der 8 Grad kalten Ostsee. Also, Ja, Diekmann geht baden. Ist ein toller PR-Coup, auf den die Lokalpresse total abfährt. Die Potsdamer neuesten Nachrichten, genauso wie die Ostsee-Zeitung. Hoffentlich klaut ihm niemand seine Klamotten. Soll ja schon vorgekommen sein. Haha, Satire. Was hat jetzt das... Männertag. Männer sind scheiße. Ja, ne? Das ist das Gemeinwohl. Was das hat der Diekmann denn? Diekmann badet im Dings und das verknüpft Gauland. Irgendwie... Das greifen zwei so Vorzeitungen auf und das ist dann schon zu viel, oder was? Der Diekmann badet, der Gauland badet. Es ist halt. Und das sind Männer, ne? Die sind halt scheiße, muss man wissen. Ja. Alter Schwede, ey. Das ist so widerwärtig. Also ich meine, ich bin von Taz schon einiges, von Zapp, Taz, sag ich schon. Aber es war auch wieder knapp daneben nur. Von denen auch, ja. Pünktlich zum Männertag ist auch diese Untersuchung erschienen. Welches ist Deutschlands führende Männerzeitschrift? Überraschenderweise ist es nicht diese. Der Mediendienst Kress verglich führende deutsche Blätter. Bei keinem kamen so wenig Frauen vor wie beim Spiegel. Dam, dam, da! Schließen, ja, würde ich sagen. Wir schreiben ja die Frauen im Spiegel die Artikel. Naja, jetzt sagen wir gleich auch noch was. Im Herrenclub aus Hamburg kam auf 9 Geschichten über Männer nur eine über eine Frau. Tja, sowas aber auch. Tja, sowas aber auch. Ja, wenn man die ganze Zeit nur über Politik redet und ich meine, ihr wisst doch, wie das ist. Deswegen braucht ihr euer Paritätsgesetz. Und na, wenn über eine Frau, warum dann über diese Frau? Ja, was wundert euch das? Bei den anderen war das Verhältnis wesentlich besser. Besser. Es ist besser. Besser, aber. Ja. Wir haben uns mal, so Dieter Nuhr-like, nur die Titelbilder aus diesem Jahr angeschaut. Da war doch glatt eine Frau, ganz allein auf einem Titelbild, dieses Jahr. Und was für eine. Ja, und von dieser Scheiße seid ihr absolut besessen. Und deswegen verwurstet ihr das da auch. Zapp wünscht allen Männern morgen einen schönen Feiertag. Lügenpresse. So, und jetzt zum nächsten. Oh, André Resin. Oh, André Resin. Jetzt kommt noch mal Zapp. Nee, gerade Rücker. Faktenfunder. Oder so. Faktenfunder. Die Faktenflunder. Kennt man den schon? Das ist eine Schande, wofür die Rundfunkgebühren dann bezahlt werden. Ja. Kennen wir den schon? Also mir ist der, glaube ich, noch nicht begegnet, der Herr. Ja, er schreibt beim Faktenfinder von ARD. Ach so, okay. Mhm. Ja gut, das passt ins Bild auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja einen Kommentar von dem Herrn und der steht unter der Überschrift BBC-Doppelpunkt Rechtsruck als in Anführungsstrichen Neutralität. Also Rechtsruck würde ich mal lieber in Anführungsstrichen setzen und Neutralität würde ich in Anführungsstrichen setzen für alles, was ihr macht. Ja, also wir lernen jetzt, warum die BBC böse ist. Verpasst die BBC ihren Mitarbeitern einen Maulkorb? Das zumindest ist das Gefühl einiger Journalisten, seit der neue Boss Tim Davie im September sein Amt angetreten hat. So gibt es jetzt zum Beispiel neue Social Media Guidelines, die allen Mitarbeitern der BBC, die im Nachrichtengeschäft oder im aktuellen Zeitgeschehen tätig sind, und er sagt, sich politisch zu äußern. Und zwar auf Twitter oder Facebook, auf Social Media, aber auch im Privatleben. Auch die Teilnahme an Demonstrationen in ihrer Freizeit oder jenseits ihres Berufs soll untersagt sein. So entstand eine riesige Kontroverse darum, ob zum Beispiel schwule oder lesbische Mitarbeiterinnen der BBC noch an den jährlichen Pride-Paraden teilnehmen dürfen. Zunächst hieß es offensichtlich von einigen Vorgesetzten, das ginge nicht mehr. An dem Punkt ist Davie dann mittlerweile zurückgerudert und hat gesagt, doch, doch, da dürften BBC-Mitarbeiter durchaus hingehen, solange sie sich nicht an kontroversen Inhalten beteiligen. Was das... Schön, oder? Ja, England, ne? Wir sind ja auch ein bisschen so einen Schritt weiter, meine ich, in verschiedenen Dingen. Mhm. Ja, also ich denke mal, das wird auf jeden Fall alles nicht, wie sie immer so schön sagen, in einem Vakuum da entstanden sein, sondern die werden sicherlich das Gleiche gehabt haben, was wir ja auch seit Jahren haben, nämlich jede Menge Leute, die Gemeinwohl hier Journalismus machen und den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwelche Leute anzupaulen irgendwo, die das alles bezahlen müssen und denen irgendwie versuchen, die Welt zu erklären mit Lügen und Schwachsinn, so wie diesem Kram, den wir uns gerade angeguckt hatten, da von dem Herrn Stegemann. Und ja, und sich dann da so sagen, nee, es ist hier mal genug mit dem Blödsinn. Ihr habt jetzt hier die Wahl. Entweder ihr seid irgendwie Journalisten und wuselt da irgendwo rum im Privaten, in einem privaten Medium, ne, wo euch dann da die Leute was pfeifen werden, wo euch nämlich nicht vor euer Publikum stellen könnt, den Stinkefinger zeigen könnt und sagen könnt, hier, ihr scheiß Nazis, ihr ganzen Arschgeigen hier irgendwie. Mhm. Das läuft dann nämlich nicht, weil sonst gibt es nämlich ein Gamergate oder so. Und dann verliert ihr da Einnahmen. Ja, zumindest produzieren die öffentlich-rechtlich noch ziemlich viele Videos mit einem Überhang für negative Daumen, ne? So mit Dislikes. Ja, das auch, ja. Ja, aber ich meine, es ist ja, diese Sachen sind dann nochmal unabhängig von dem, was sie dann jetzt tatsächlich an journalistischer Arbeit machen, ne? Das, was er jetzt gerade gesagt hat. Weil da geht es ja jetzt um das, ja, um die Art und Weise, wie diese Leute halt in der Öffentlichkeit auftreten, ne? Dass sie da irgendwie wie sich wie die Axt im Walde verhalten und dann aber auch noch gerne irgendwie sich darauf berufen, dass sie ja hier irgendwie die Volkserklärer sind oder so, die dann bitteschön alimentiert werden sollen, damit sie auch ihren unabhängigen Journalismus dann machen, der halt nur unabhängig vom eigenen Publikum ist. Sonst ist der von gar nichts unabhängig, aber vom Publikum ist er auf jeden Fall unabhängig, ja. Scheint's wohl, ja. Also wenn Journalisten nicht auch Aktivisten sein sollen, ist das ein Rechtsruck. Das genau, das ist ein Rechtsruck dann, ja. Weil die wissen natürlich auch ganz genau, was sie damit meinen. Ne? Also auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendwelche Leute jetzt sagen würden, jetzt keine Ahnung vom WDR oder so, ich gehe jetzt morgen mal auf die identitäre Demo, hier die Umvolkung stoppen oder was weiß ich nicht was, da wäre die Hölle los. Ne? Das wäre ein Riesenthema überall. Da würden sich alle drüber auskotzen. Aber wenn du irgendwie sagen willst, ja, hier brauchen wir einen Systemwandel, Femizid, keine Ahnung, wie was, das ist ja normal, ne? Das ist halt deren Meinung. So ist es ja auch. Aber ich brauche das dann nicht bezahlen. Also, das ist alles, was ich will. Ich will es nur nicht mehr bezahlen. Das ist alles. Ich meine, ich gehe da ja von aus, dass ihr eure Meinung alle irgendwo habt, bekommen habt, was, ne, also irgendwie dazu gekommen seid. Früher habe ich wahrscheinlich auch noch mehrere von diesen Meinungen auch selber geteilt, aber das rechtfertigt halt nicht, irgendwelchen öffentlichen Journalismus dann da irgendwie zu machen. Da müsst ihr euch dann mal entscheiden, was ihr gerne tun möchtet. Wenn ihr irgendwie rumblöken wollt und Meinungskram machen wollt und so, das können irgendwelche Tichis und irgendwelche Leute auch machen. Die haben ihre eigene Zeitung. Können sich Leute selber überlegen, ob sie das wollen oder nicht, ob sie es unterstützen wollen, ob sie es lesen wollen. Und bei euch kann ich mir auch überlegen, ob ich es mir angucke oder nicht, aber ich kann mir nicht überlegen, ob ich den Bullshit bezahlen will. Was aber genau heißen soll, bleibt unklar und die Verunsicherung ist groß. Doch was steckt hinter dieser vermeintlichen Kampagne für die Neutralität der BBC? In Wirklichkeit ist es so, dass konservative Kreise in Großbritannien und natürlich die aktuelle Regierung unter Boris Johnson schon seit Jahren beklagen, die BBC sei insbesondere in Fragen des Brexit, aber auch auf anderen politischen Feldern nicht neutral genug, und zwar neutral in ihrem Sinne. Sie sagen, ja, die haben garantiert, ja, die haben das alles erlebt, nämlich. So nennt man das nämlich. Das ist deren gelebte Erfahrung, die er sonst immer so wichtig findet. Das liegt ja alles in der Vergangenheit. Und in Deutschland haben wir ja auch Zahlen für irgendwelche Dinge. Was war diese Haller-Studie oder wie die hieß? Mit der Berichterstattung über 2015 Flüchtlingsgeschichten und so, dass sie viel zu sehr in eine Richtung gingen. Und Probleme ausgeblendet hat und so. Das ist alles Tatsache aus der Vergangenheit. Da gibt es keinen. Wie kommen die denn darauf? Stellen sich. Ja, und jetzt meinen die irgendwie, ja, aber das sagen die auch schon immer. Also, es ist ja nur wieder so ein. Ist ja nur schon wieder so ein Narrativ und es ist ja nur schon wieder, ach, diese Rechten, diese Konservativen. Sie sei für das Verbleiben in der EU trotz des gegenteiligen Votums, sie ignoriere die Mehrheit der britischen Bevölkerung, die konservative Partei an ihrer Seite zu glauben weiß. Die Vorwürfe, die dabei gegen die BBC geäußert werden, kommen einem auch aus Deutschland bekannt vor, aus der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die BBC sei zu groß, zu behäbig, zu teuer. Sie betätige sich auf Feldern wie Unterhaltung und Sport, wo private Player das letztlich viel besser könnten. Sie gebe zu viel Geld für prominente Stars aus. Und letztlich wollten die Leute lieber. Ja, und das ist einfach alles nur die bösen Konservativen und Rechtsruck vor allem. Ne? Wenn ich sage, ich möchte das nicht bezahlen, den Sportkram, wenn die Leute das gerne haben möchten, dann sollen sie es sich selber bezahlen, irgendwo bei einem Privaten. Und da läuft ja dann auch Werbung, die ja bei euch auch läuft, bei dem ganzen Kram und lauter so Zeug. Das brauche ich nicht, das ist nicht Gemeinwohl, das ist nicht Vollversorgung oder wie das Zeug da heißt, Grundversorgung oder so. Das ist das alles nicht. Ich brauche das nicht haben. Das ist dann Rechtsruck. Wenn das so ist oder was. Über ein Angebot wie Netflix oder andere Streamingdienste, wo sie selbst entscheiden könnten. Das Modell. Ja, das ist Rechtsruck, wenn man selbst entscheiden kann, muss man wissen. Des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das einen breiten Angebotskorb für alle bereithält, sei veraltet. Und tatsächlich. Ja, das war schönes Framing gerade. Hast du gut gemacht, André. Ist es so, dass die BBC seit 2010. Laut Zuschauerorganisationen schon 30% ihres Etats gestrichen bekommen hat. Ja, und außerdem kann man sich von der BBC nämlich abmelden, im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Da weist ihr auch nie drauf hin. Das kann man nämlich tun. Voraussetzung ist allerdings. Man könnte ja auch mal darauf hinweisen, wie weit links die BBC wirklich auch steht momentan. Ja. Also diese ganzen Diversity-Formate, über die wir gesprochen haben. Ja, das muss man nochmal ausführen. Die haben sich den Kampf um Troja nur mit schwarzen Leuten. Ja, und vor allen Dingen, die haben sich ja ein Papier gegeben, wirklich selber gegeben, indem sie schreiben, wir wollen jetzt das so und so viel Prozent überall dies, das jenes. Sich selbst als Selbstverpflichtung gegeben. Und das setzen die ja auch durch. Und das sieht man ja auch in diesen ganzen Programmen da. Die ja teilweise irgendwelche Institutionen von der BBC, die auch richtige Cash-Cows waren, die richtig Geld reingespült haben. Dadurch, dass es halt eben Englisch ist, dass man es gut vermarkten kann und so. Ich sag da nur Doctor Who, ne, oder Sherlock, diese Serien. Das waren richtige Renner. Die haben etliche Millionen da reingespielt in die Kasse von Nichtbeitragszahlern, von Ausländern, die da selber Geld für bezahlt haben, um sich das angucken zu können, dieses Programm von der BBC über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt habt ihr euren Diversity-Kram und es ist alles nur politischer Erziehungsfernsehen, also eigentlich so wie in Deutschland. Jetzt wollen die Leute nicht mehr, ja. Und ihr habt die Konservativen da, die merken, dass sie da eh nichts zu holen haben, dass sie ihre Sachen da eh nicht vernünftig berichtet werden und sagen sich halt, wir brauchen es nicht mehr. Und ja, wir haben mit Sicherheit ganz viele Leute da auch in der Gesellschaft hinter sich, die sich sagen, das kann ich mir auch sparen, das brauche ich dann nicht. Da kann ich mir auch irgendwelche politischen Sendungen, gibt es auch bei Netflix, wenn ich da Bock drauf habe. Kann ich mir auch House of Cards angucken, wenn ich das wichtig finde. Oder irgendwelche Sachen mit Blackish oder wie das da heißt. Wenn ich irgendwelche schwarzen identitären Sendungen, irgend so ein Zeug da irgendwie haben will. Und die dürfen das auch gerne produzieren alles, wenn die meinen, dass sie damit Geld verdienen können oder so. Das ist mir alles recht. Aber das hat mit Gemeinwohl nichts zu tun. Und das ist auch Nischenkram. Und die brauchen sich nicht einbilden, dass ihr politischer Krempel da irgendwie die einzig wahre Wahrheit ist. Was diese Debatte um Neutralität real bedeutet, war schon im Mai zu besichtigen, als die BBC Newsnight-Moderatorin Emily Maitlis den Berater von Boris Johnson, Dominic Cummings, im Programm massiv dafür kritisierte, dass er mitten im Lockdown einfach aus privaten Gründen durchs halbe Land gefahren war. Maitlis sagte damals, es gebe offensichtlich ein Gesetz für Cummings und ein Gesetz für den Rest der Bevölkerung. Daraufhin wurde sie scharf kritisiert, und zwar sowohl von Regierungskreisen als auch von konservativen Medien und Boulevardblättern in Großbritannien, und verzichtete am nächsten Abend auf die Moderation der Newsnight-Sendung. In Deutschland gewann sie gerade den Hans-Joachim Friedrichs-Preis. Ja, weil in Deutschland auch alles in Ordnung ist. Und weil man da ja total neutral ist. Oder nee, Haltung hat man da ja. Ja, für die Haltung, ich erinnere mich doch an eine deutsche Tagesschau-Sprecherin, die abweichende Meinungen geäußert hat und sich nicht so benommen hat, wie das von ihr erwartet wurde, die dann ihren Job verloren hat. Ne? Ja, erinnere ich mich auch noch dran. Ja. Ich meine nicht, dass ich ihre Ansichten teile, aber wir wollen dann doch vielleicht auf beiden Seiten, wenn ich ein guter Journalist wäre, würde ich da halt mal gucken. Ja, außerdem, ich habe keine Ahnung, was sie dann genau geschrieben haben, das würde mich ja dann mal interessieren. Die werden sie angegriffen haben, aber das ist das gute Recht der konservativen Medien, ja, jemanden anzugreifen, der... Ich weiß halt auch nicht, warum die dann diese Moderation dann nicht mehr, weil das klang ja auch eben so, als hätte sie sich selbst dazu entschieden, die dann nicht mehr fortzuführen oder so. Hat das ja gerade so komisch formuliert. Irgendwie. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Die ist dann deplattformt worden in dem Moment, weil ein paar Leute was Böses gesagt haben. Bei den Guten reicht es ja, wenn ein paar Leute was Böses zu denen sagen. Dann ist das schon Deplatforming, weil die trauen sich dann nicht mehr und werden mundtot gemacht und so. Also wenn ich das jetzt recherchieren würde, würde ich nicht wissen, dass da irgendwelche Doppelmoral da wieder dahinter steht, dass die selber auch durchs halbe Land gefahren ist oder irgend so ein Zeug. Mit Dominic Cummings wären wir damit bei der zentralen Figur in diesem Kampf um die BBC. Zwar ist er gerade von Boris Johnson entlassen worden, allerdings aus völlig anderen Gründen, aber er hat seinen Plan zur Zerschlagung der BBC schon 2004 in einem Blog eines Thinktanks, der nicht mehr existiert, aufgeschrieben. Ja, damals jetzt kommen wir aber echt. Das existiert alles nicht mehr. Und der ist auch schon entlassen, aber er hat es aufgeschrieben. Ich habe diesen Aluhut auf, damit mein Gehirn nicht zerstrahlt werden kann. Ja. So ein bisschen Verschwörungstheorie ist es schon. Und jedes Mal, wenn ich sage, guck doch mal hier, ich habe hier einen Artikel von 2013, ein Jahr vor Gamergate, wo genau das gefordert wurde, was dann hinterher von den Medien umgesetzt wurde, dann heißt es immer, das seien Verschwörungstheorien und das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Der Johnson lässt da die Leute, er stellt die da ein und schmeißt die raus oder was bei der BBC? Da ist so, hey, hab ich das falsch verstanden. Ist doch auch fragwürdig. Der Typ ist irgendein Politiker, dieser Cummings. So. Das, wie Mars schon sagt, das ist wieder so dieses ganze, ich hab's durchschaut, er hat dabei gesagt, er will, und die wollen das ja sowieso immer, die tun mal alles so, als wäre das alles so eine komplett konstruiert, so, da hat nicht wahrscheinlich schon 100.000 Leute irgendwelche so Böhmermann-mäßigen Sachen oder so da in England, auch bei der BBC, dass sie da die Leute da angepimmelt haben. Das ist wahrscheinlich alles nie passiert. Nee, der Cummings ist irgendwie strategischer Berater. Der strategische Berater gewesen im Kabinett Johnson. Ja, und da hat er eine Strategie. Am 13. November beendete Cummings seine Beratertätigkeit in der Downing Street. Okay. Cummings bereits, die BBC sei der Todfeind der konservativen Partei. Und man müsse alles daran setzen. Ja, das ist ja bestimmt komplett. Das ist ja bestimmt nur Verleumdung für diese in Wahrheit total objektive Berichterstattung, die ihr da bestimmt an den Tag legt, da in England. Weil die kommen da ja nur da drauf, weil sie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum sie diese BBC unbedingt weg haben wollen, die ja auch mal in ihrem Interesse irgendwie berichtet, weil die ja vernünftig und so sind, ne? Man weiß es nicht, aber. Um der BBC das Vertrauen zu entziehen. Das heißt, Cummings folgt hier. Ja, das Vertrauen ist auch nicht weg, weil die Leute diese ganze Zeit mit diesem Bullshit torpediert werden da. Deswegen ist das nicht weg. Nee. Das ist nur weg, weil irgend so ein Glatzkopf um die Ecke kommt und sagt, brauchen wir nicht mehr, und dann wird er entlassen, und dann stellt sich André hier hin und sagt, guck mal. Einem langfristigen Plan. Man hat systematisch mit Hilfe von Boulevardzeitungen, mit Hilfe von konservativen Playern. Systematisch hier. Jetzt wird's richtig. Jetzt erfahren wir es, woran es liegt. Die Eliten sind schuld. Die Glaubwürdigkeit der BBC in Frage gestellt, um anschließend etwas Ähnliches zu etablieren wie beispielsweise Fox News in den USA. Das alles findet. Ja, genau. So wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ganz genau so. Und vor einer Woche hat uns Zapp noch erzählt, irgendwie, ja, selbst Fox News hat gesagt, dass Trump nicht gewonnen hat, und selbst die sind ihm in den Rücken gefallen, und das war dann auch wieder so, hahaha, ja, selbst die sind noch richtige Journalisten. Und diese Woche ist es dann wieder sowas wie Fox News, die ja total alles machen, was die anderen wollen und so weiter und so fort. Ey, es macht einen so müde, ehrlich gesagt, André, also. Penetrant, sag ich mal. Ja, genau. Ja. Hm. Jetzt statt unter diesem Scheinbegriff der Neutralität. Scheinbegriff der Neutralität, wo er sonst sich immer beschwert über die Objektivität, die es ja überhaupt nicht gibt, die man ablegen sollte, ne? Und stattdessen ein bisschen Haltung und so, ja. Der in Wirklichkeit aber dafür sorgt, dass Spitzenpositionen mit regierungstreuen Leuten besetzt werden, dass Leuten, die für die BBC on. So. Na? Was gibt's in Deutschland nicht, oder was? Was für eine Biografie haben diese ganzen Leute da, ARD-Vorsitzende und so? Dieser ganze Wechsel von Regierungssprecher zu ARD-Intendant und so ein Zeug. Na? Hat es noch nie gegeben, André? Das ist uninteressant, wir müssen nach England gucken. Ja, in England sagen sie jetzt schon nö. On-air oder auch off-air arbeiten gesagt wird, ihr dürft euch in der Öffentlichkeit politisch nicht mehr äußern. Und diese ganze Neutralität führt am Ende dazu. Warum sollen die das denn überhaupt machen, André? Warum sollen die denn rumtwittern? Die sind Medienleute. Dann sollen sie vernünftige journalistische Arbeit machen und einen journalistischen Beitrag produzieren. Da wird er ja auch versendet, da kriegen sie auch Geld dafür. Was sollen die denn da noch bei Twitter rumschwatzen? Was bringt das denn? Dazu, dass eine konservative Regierung jetzt das macht, was sie seit langem vorhatte, nämlich einen Sender zu schaffen, der das sendet, was ihr in den Kram passt. Die genau so ist das natürlich. Ja, jetzt, hier habt ihr es zu zweit gehört, wenn ihr es nicht vorher schon zuerst von dem Originalvideo gehört habt. Oh Mann, ey. Ja, ich dachte, in England regiert doch eh schon das Patriarchat und ist an der Macht. Macht doch keinen Unterschied mehr, oder? Aber die haben noch eine Königin. Ja, das ist die schlimmste Form des Patriarchats. Genau, die ist strukturell und so. Hier haben wir den früheren SPD-Politiker Marco Bülow. Ist aus meinem Wahlbezirk. Genau. Das ist er wohl. der hat so ein bisschen mit Fanfare und Countdown seinen Austritt aus der SPD erklärt und ist in die Partei eingetreten. Nach unserem Wahlrecht ist das ja so, dass er seinen Sitz behält und so ist er jetzt als fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag und die Partei hat somit faktisch ihren ersten Sitz im Bundestag. Ich hatte ihn ja trotzdem SPD-Mitglied war mal gewählt, weil er ja diese Antikorruptionsdinger so drauf hatte. Aber das ist natürlich unter der Partei dann irgendwie, glaube ich, vorbei. Ja, also es steht hier in dem Bericht drin, dass er sowieso relativ isoliert war wohl in der SPD, weil er Wagenknechts Aufstehen-Aufruf unterzeichnet hat und auch insgesamt irgendwie nicht für die, also ein entschiedener Gegner der Großen Koalition war und so. Also ich denke, dem ist die SPD halt auch inzwischen zu CDU-förmig. Ja, vielleicht auch daher könnte er als Parteiloser da weitermachen, wenn er die entsprechende Anzahl Stimmen kriegt im Dorf hier. Sollte das ja auch oder halt als Kandidat der Partei. Ne? Mal schauen. Also kann mir nicht vorstellen, dass ein Kandidat der Partei halt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er vernetzt ist und verwurzelt ist in seinem Bezirk. Aber da muss schon einiges passieren, damit du über deinen Kreis sozusagen, Wahlkreis halt einziehst. Also da müsste er ja wirklich unglaublich mobilisieren. Instant mit dem Austritt aus der SPD, das werden ihm wahrscheinlich viele nicht verzeihen, sag ich mal. Das gerade in Dortmund. Möglicherweise, nee. Das nicht, genau, möglicherweise das nicht mehr schafft, ne, denn den Sprung in den Bundestag so von sich aus mit einem Direktmandat. Ne, das würde ich mal anzweifeln deswegen. Naja, zeigt aber auch, dass ihm seine Überzeugungen wichtiger sind als der Sitz und das Geld und der ganze Scheiß und das finde ich schon völlig in Ordnung. Ja, ich hoffe nur, dass sie nicht so einen nervigen Kram da jetzt abziehen. Ja. Weil dieses Parteigeschwätz, keine Ahnung. Also, ein bisschen albern sind sie schon manchmal. Ja, ich finde das teilweise ganz schön, teilweise machen die mir echt Angst, so wie die da auftreten teilweise. Also das soll zwar alles irgendwie witzig sein und so, aber die sind halt auch ganz schön linksextrem unterwegs. Und die meisten hatten ja vermutet, dass der Bülow zu den Linken geht. So ein, wollte ich mal aus der Geschichte erzählen, so ein SPD-Abweichler, der in eine andere Partei gegangen ist, gab es übrigens auch schon mal. Ich glaube, das war in der Zeit, in der 2009 bis 2013 Legislaturperiode. Da ist nämlich ein Herr Theus, hieß er, glaube ich, von der SPD zu den Piraten gewechselt und hat den Piraten damals ihren bis heute und wahrscheinlich bis immer einzigen Bundestagsabgeordneten gebracht. Das war auch mal. Ja, genau, das war ein ziemlich guter hier von dem Blome. Das ist, glaube ich, der von Augstein Blome, oder? Genau. Der? Ja, der hatte ja nicht auch mal die Bild-Zeitung oder so. So als Stellvertretender oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube, der Artikel war auf jeden Fall ganz okay. Ich weiß gar nicht, ob man da was Spezielles rausgreifen kann. Ja, der war ganz gut. Ich wollte nochmal so einen Anfang vielleicht nochmal, wo er sagt, seitdem Ministerin Giffey am Freitag kurzerhand auf ihren Doktortitel verzichtete, komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Abgesehen von ein paar Mietmäulern aus der dritten Reihe fordert eigentlich niemand ihren Rücktritt. Das kannte ich mal ganz anders. Im Gegenteil, statt postwendend auf dem Scheiterhaufen politischer Moral verbrannt zu werden, erlebt die Ministerin einen Candy-Storm, als hätte sie ganz allein den Impfstoff gegen Corona erfunden. In der ARD-Anstalt RBB war von einem Befreiungsschlag die Rede. Ja, lol. Von einer zweiten Chance, die sie verdient, schrieb die Zatz. Den Vogel schoss aber der Berliner Tagesspiegel ab. Auf dessen Seite 1 stand Giffey befreit sich vom Doktortitel, als seien die zwei Buchstaben ein Tiger, der die arme Frau hinterrücks angesprungen habe. Ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall schon ziemlich gut, ja. Also Herr Blome wundert sich nicht schlecht, so wie wir uns ja wahrscheinlich alle. Das heißt, im Endeffekt, ja, diese Frauenpolitikerinnen sind halt immer irgendwie unantastbar. Obwohl man uns ja immer wieder erzählt, das Gegenteil wäre der Fall. Die Männer wären ja auch unantastbar. Habe ich auch gesagt, dann wurde mir Andi Scheuer entgegengehalten. Der würde ja auch nicht fliegen, obwohl er Scheiße bauen würde. Stimmt. Baut er auch so viel Scheiße? Ja, vielleicht ist er dann aber Maut auch, allein, also was das gekostet hat. Ja, vielleicht baut er dann die Scheiße im Fahrwasser der Frauen, die können ja nicht. Nee, wahrscheinlich. Das würde wahrscheinlich, ja, das würde dann nee, ich kann den Unterschied sagen. Die Scheiße, okay, die der baut, ist eine fachliche Scheiße. Und die Scheiße, die anderen gebaut haben, hier Gutenberg, sie, ist halt das so eine Privatscheiße. Und das ist auch gut so. Ja, genau. Letzte Woche hatte ich euch ja hier so ein bisschen diesen Beef mit dem Ombudsmann der FDP gezeigt. Und der Auslöser war dieser Herr hier. Da hat er so ein bisschen deftige Beleidigung rausgehauen, für die er sich auch entschuldigt hat. Und es gab da jetzt nochmal so eine große Aussprache irgendwie über irgend so einen Meetingdienst, wo aber der Lukas hier nicht eingeladen war und auf irgendeinem Slide, den sie da gezeigt haben oder der Ombudsmann da gezeigt hat, war ja da irgendwie so ein Negativbeispiel und es gab irgendwie so eine schnippische Caption irgendwie. Also das war auch wieder nicht so ganz so schön, so nach dem Motto, man will irgendwie befriedend sein, man hält den Leuten allen irgendwelche Vorhaltungen über richtige Diskussionskultur und so ein Zeug, aber selber kippt man dann schön Öl ins Feuer, macht irgendwelche Witzchen und so, das geht dann wieder alles, ne? Und wer hätte das gedacht, ne? Also von so einem alten Sophisten, der ständig allen Leuten sagt, wie sie richtig worüber sie diskutieren sollten und wie stark und so, selber dann irgendwie macht, was er will. Wer hätte es gedacht? Also, ja, auf jeden Fall wollte ich euch dann hier das Statement von dem Lukas nochmal vorspielen dazu. Hallo Twitter, hallo Julis und hallo an die sonstigen, die sich hier daran ergötzen, an dem Juli-Drama. Ich wollte nur noch mal klarstellen, dass es mir gestern nicht um die Kritik ging, sondern eher, wie damit umgegangen wurde. Ich wäre sehr gerne vorher informiert worden, wenn ich da schon genannt werde auf Slides mit FDP-Logo in der liberalen Debattenkultur. Vor allem, weil dort eine Überschrift über mein Bild und den Post von Jonas war, wo stand Freiheit ohne Verantwortung. Ich hätte es fair gefunden, wären wir dazu eingeladen worden persönlich. Klar war das Meeting zugänglich, aber ich kann nicht jedem Meeting joinen. Ich habe auch nur begrenzt Zeit. Ich hätte es fair gefunden, hätte Herr Gohl mich vorher informiert. Hat leider nicht geklappt. Ich weiß ja, dass ich viel Scheiße poste, also die Kritik sehe ich natürlich ein. Ich habe gestern Nacht noch um 1 bis 3 Uhr ein Meeting mit Herrn Gohl verbracht, wo ich ihm auch offen gesagt habe, dass meiner Meinung nach er fehl am Platz ist für das Amt des Ombudsmitglieds. Wir kamen nicht auf einen gemeinsamen Nenner, die Fehler wurden natürlich nicht eingesehen und ich werde mich auch nicht entschuldigen, weil ich kann hier posten, was ich will. Und ich wusste auch nicht, dass die FDP, die Partei der Freiheit, Twitter-Richtlinie oder einen Leitfaden hat. Das war mir neu. Was soll ich noch sagen? Ach ja, ich werde weiterhin bei den Julis bleiben. Ich habe viel mit Juli-Leuten geschrieben und auch telefoniert mit Jonas, Tim und Julius. Und da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu impulsiv, zu sagen, dass ich austreten werde. Das werde ich nicht. Und unter anderem werde ich auch auf jeden Fall weitermachen, weil ich nicht die Organisation denen überlassen will, die gut und gerne hier mal Leute rausekeln. Die meisten wissen genau, was ich meine. Was gibt's noch zu sagen? Sorry fürs ganze Drama, aber vielleicht könnt ihr verstehen, dass ich ziemlich angepisst war, weil meiner Meinung nach die Kommunikation wirklich unterste Schublade war, auch wenn ich viel Scheiße poste. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr das Video geguckt habt. Und sorry fürs Drama. Schönen Abend euch noch. Man könnte das Gefühl kriegen, die Julis haben sich den Piratenparasiten eingefangen. Irgendwelche Leute, die ihr zersetzendes pseudoprogressives Denken in eine bestehende Organisation tragen. Ja, wobei es in diesem Fall ja sogar die FDP ist, um die es geht. Also der gute Herr Gohl ist Ombudsmann der FDP und nicht von den Julis. Ne? Ja, und diese Twitter-Richtlinien und dieses Zeug, das gehört aber halt auch. Finde ich gut, dass er gleich die drei Fragezeichen noch angerufen hat. Justus, Jonas. Ja, Bill und Ted, das gehört auf jeden Fall auch zu diesem Ding, was parallel mit diesem Frauenbeschluss da damals vom Präsidium durchgewunken wurde. Oder ich glaube, das war mit diesen Zielvorgaben, genau. Die Zielvorgaben wollten sie eigentlich auch im Präsidiumsbeschluss machen und da hat sich ja ein Widerstand dagegen gegründet, aber was sie noch hatten, war halt diese Regeln des Miteinanders irgendwie, wo ich mir auch gedacht habe, ey, wir sind erwachsene Menschen und in so einer politischen Partei, da haben die Leute halt im Normalfall ein durchschnittlich ein höheres Bildungsniveau als in der allgemeinen Bevölkerung. Und da dann irgendwie zu meinen, dass die Leute da irgendwie sich erstmal erklären sollen, wie sie miteinander vernünftigen Umgang pflegen, fand ich auch enorm heftig eigentlich. Also was sich solche Leute dann da irgendwie denken, die sich das ausdenken, ich weiß es nicht. Also ja. Aber ja, Sophismus halt, ne? Jetzt sind wir alle total nett und so, es sei natürlich, wir haben keinen Bock. Dann können wir natürlich weiter rumklappern, wie wir wollen. Ja, dieses hier wollte ich auch nur kurz drüber reden, wollte ich auch nichts von zeigen. Es war ja auch jetzt vergangene Woche im Bundestag nochmal so ein Nachspiel zu dieser Geschichte, wo die Gäste von zwei AfD-Abgeordneten, nämlich dem Herrn Hemmelgarn war es, glaube ich, und dem Herrn Bistron, die hatten da ja irgendwelche Parlamentarier angesprochen und die wohl auch gefilmt im Zusammenhang mit dem Abstimmungsverhalten jetzt zu der Gesetzesänderung. Und es gab jetzt hier halt nochmal diese Aktuelle Stunde mit dem Titel Bedrängung von Abgeordneten verurteilen. Und ja, ich fand es ziemlich unterirdisch. Also ich fand, es war wieder ein nicht enden wollendes Geblöke von sämtlichen und Anschuldigungen. Ne, du bist blöd, nein, du bist blöd, nein, ihr seid ja Nazis und nein und bla und blub und Geschreie und Herr Schäuble hier, Ordnungsruf, bla bla, machen Sie doch mal und ich lasse mich nicht Nazi nennen und tralala. Also es war Drama, Drama, Drama, Drama, Drama, Kram auf jeden Fall. Ja, und ich verstehe zwar, dass die da keinen Bock drauf haben, sich da irgendwie anlabern zu lassen von irgendwelchen Leuten, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch wieder nicht, was sie sich da teilweise in diesem Plenum da alles vorwerfen, wer da irgendwie welchen Faschismus wieder zurückhaben will und diese ganzen Sachen einfach so. Dann regt ihr euch jetzt darüber auf, dass die da nur Gäste waren und nicht zum Haus dazugehören und rumgeblökt haben, oder worüber regt ihr euch auf? Also rumblöken ist da ja auch wirklich jetzt nicht gerade selten. Die haben sich aufgeregt, dass sie eingeschleust worden wären. Ich habe das verstanden, dass das Gäste sind und ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht genau, die Situation. Ja, das ist eine Definition. Die standen aber wieder Türen auf und so. Und, nein, ja, die waren angemeldet. Die waren angemeldet. Ja, stehen ja. Nicht, da stehen nicht einfach die Türen offen im Bundestag. Nee, so funktioniert das dann nicht. Nee, die waren angemeldet, du kannst ja als Abgeordneter da irgendwelche Leute halt einladen. Die sind ins Abgeordnetenbüro reingegangen, Mann. Ja, aber an dem Tag war es, glaube ich, verboten, Leute mit reinzubringen. Da nee, das kann eigentlich nicht sein. Doch, doch. Echt? Ja, wegen der Corona-Geschichte irgendwie. Also das hat noch nicht mal jemand in diesen Debatten da gesagt, von daher glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich glaube, da bist du falsch informiert. Also theoretisch haben die halt immer die Möglichkeit, Leute einzuladen, aber die sollen natürlich dann nicht frei in diesem Gebäude rumlaufen. Ja, also, wir hatten ja auch schon Fridays for Future da, die da praktisch. Nee, das war nicht Fridays for Future, das war Greenpeace. Ja, das ist zwar auch nur knapp daneben, aber ja, da wurde auch drauf eingegangen, auf jeden Fall. Das wurde ja auch verurteilt von den Leuten da damals irgendwie. Der eine hat das auch in seiner Rede nochmal gesagt, dass der Gauland ja nicht sagt, dass sie da damals auch sich drüber aufgeregt haben. Dabei hat er das in seiner Rede angesprochen gehabt, die sogar davor war. Also ich weiß nicht, ob der da nicht im Haus drin war oder ob er das nicht rausstreichen wollte aus seiner Rede, weil es gerade so schön war oder so. Aber es war alles so ein bisschen. Ja, also es war nicht gerade eine Sternstunde von diesem Parlament da, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war ganz schöner Käse. Okay. Schadenfrohes Feuerwerk, generische Rhetorik, Wahnsinn. Ja, das ist der Beitrag zu unserem heutigen Titel. Der Zweck heiligt die Grünen. Herr Habeck wird jetzt ein paar universelle Weisheiten aussprechen. Aber wenn es stimmt, dass eine neue Zeit neue Antworten erfordert, dass eine neue Zeit, einen neuen Ton, eine Farbe der Hoffnung braucht, dann stellen wir uns diesem Anspruch. Aber wenn es stimmt, dass... Ach, ich bin so inspiriert. Fühlt euch auch so inspiriert wie ich. Eine neue Farbe. Eine neue Zeit, ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Der wirkt für mich irgendwie wie eine Mischung zwischen Schröder und Kretschmer. Und Mao Zedong. Ich kann dazu nur sagen, ich wache jeden Morgen mit der neuen Zeit auf, aber nicht wie Sie jetzt denken. Das ist das hohlste, leerste und abgrundtief dümmste Geschwätz, was ich in letzter Zeit von einem... Wenn eine neue Zeit eine neue Farbe hat, dann hat die neue... wie viel Uhr ist es dann in Kairo, wenn die neue Zeit eine neue Farbe hat? Ja? Habeck. Auf keinen Fall. Also wenn ich mit dem als Kanzler begehe, ich glaube ich einfach Seppuku am Tag nach der Wahl, weil ich die Schande nicht ertragen kann. Ja, ja, 15 Jahre Merkel heute, ne? 22. November. 2015. Danach 15 Jahre Habeck und Baerbock. Jetzt habt das aber. Euch haben was gezeigt. Doppelkanzlerspitze. Ja, das machen die Grünen. Warte ab. Jahre ja, ach, das war ja auch so lustig. Ja, Ali Utlu, der hatte so ein Zitat da verteilt, wo der Herr Habeck gesagt haben soll, mit Deutschland konnte ich noch nie was anfangen, ich weiß nicht, was das ist und so weiter. Und dazu gab es tatsächlich auch einen Faktencheck von den üblichen Faktencheckern, die das Zitat also bestätigen konnten. Das ist wirklich ein Zitat von ihm, wo ich mir dann auch wieder so denke, ey, dieser Mann ist Spitzenpolitiker in Deutschland. Und er kann mit Deutschland nichts anfangen. Ja, also ich meine, ich erwarte ja jetzt nicht, dass die Leute irgendwie IB-mäßig unterwegs sind und irgendwie sagen, dass da irgendwelche biologischen, keine Ahnung, dass das irgendein geschichtliches Ziel irgendwie verfolgen würde, Deutschland oder irgend so ein Bullshit. Das alles raus. Aber dann hast du immer noch eine Gesellschaft hier, in der wir hier leben. Klar, die Grenzen sind irgendwie arbiträr, mal mehr, mal weniger. Aber es ist doch immer noch irgendwie ein Bereich, wo man sagt, so, okay, die Leute jetzt hier in diesem Kreis, das ist jetzt unsere Gesellschaft und die Leute, das ist jetzt eine Demokratie, also die bestimmen dann das und so, wie sie dann ihr Leben gerne regeln möchten. Und da einfach so zu sagen, oh, kann ich ja nichts mit anfangen und das brauchen wir es überhaupt oder kann das weg? Also das finde ich schon ziemlich heftig. Also. Jede Zeit hat ihre Farbe. Ja. Jede Zeit hat ihre Farbe. Und grün ist die Farbe des Neides. Ja. So. Und wie im Chat auch schon Dr. Urtica gesagt hat, die Farbe des Islam. Ja, das ist auch wahr, ja. Aber, ja. Ja, wir tun jetzt was für, weil Frauen sind auch wichtig, ne? Die gibt es ja in der Politik auch. Und wir lassen uns eine Frau zu Wort kommen. Wir sagen erst einmal willkommen hier zurück aus dem Tempodrom, aber wir sind verbunden mit der Bundessprecherin der Grünen Jugend, Anna Peters, die ist uns per Skype zugeschaltet, hat den Parteitag hier auch digital verfolgt, der ja hier in Berlin und bei den 800 Delegierten sozusagen im Wohnzimmer stattgefunden hat. Frau Peters, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, das Grundsatzprogramm, das steht hier 3 Tage jetzt schon im Fokus. An welchen Stellen, wenn Sie jetzt auch an zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel denken oder das Thema noch nachhaltigeres Wirtschaften. An welchen Stellen konnte sich die grüne Jugend hier durchsetzen? Ja, wir konnten mit großem Erfolg beim 1,5-Grad-Ziel punkten. Es gab keine Abstimmung dafür, aber eine sehr gute Einigung, hinter der wir uns alle wiederfinden können. Und zwar ist jetzt das 1,5-Grad-Ziel auch als Pfad festgeschrieben in unserem Grundsatzprogramm und gibt uns als Grüne Jugend, aber auch ich würde sagen, der ganzen Partei im nächsten Jahr Rückenwind, um genau für das zu kämpfen, wofür meine Generation seit 2 Jahren auf der Straße immer demonstriert. Das klingt jetzt erst einmal euphorisch, dass Sie sehr zufrieden sind mit den Ergebnissen. An welchen Stellen wurde es denn schon schwierig und wo müssen Sie vielleicht auch jetzt Kommunikationsarbeit leisten? Weil ja auch einigen Kritikern in Ihrer Partei, auch bei der Grünen Jugend, zum Beispiel auch beim Thema Außenpolitik, dort dieses Grundsatzprogramm nicht weit genug geht, sich zu sehr in die Mitte der Gesellschaft öffnet. Ja, wir haben dieses Wochenende gesehen, dass es Debatten gibt, dass sogar der Bundesvorstand manchmal nicht geeint in Debatten ist. Und natürlich müssen wir auch in einer Pandemie Debatten weiterführen. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Außenpolitik. Natürlich gibt es da Unterschiede, zum Beispiel wie wir zur NATO stehen, wie wir zur UN stehen und unter welchen Bedingungen überhaupt Auslandseinsätze und auch NATO-Einsätze getroffen werden dürfen. Ich glaube aber per se kann man sagen, die Debatte war super kontrovers an diesem Parteitag. Wir haben auch als Grüne Jugend mit linken Positionen ganz oft sehr knapp nicht gewonnen und ein paar Abstimmungen auch gewonnen. Ich würde sagen, das macht die Partei total lebhaft und es hat total Spaß gemacht zu diskutieren und auch von zu Hause auf dem Sofa mit Spannung zu erwarten, ob wir es diesmal geschafft haben oder nicht. Ich würde sagen, davon lebt die Partei auch und in diesen Zeiten ist es ein super gutes Zeichen. Da muss ich aber It's all a game to you. It's all a game to you. Oh my God. Ich muss vor allem mal sagen, den Spruch mit Spannung von zu Hause vom Sofa aus zu verfolgen, ob wir es diesmal geschafft haben, beschreibt, glaube ich, Grünwähler ganz gut. Alter. Das ja, genau. Voll diesmal Spaß und das ist total spannend. Da macht Politik wieder Spaß. Wir können alles ändern. Wir können alles runterreißen und sagen, pfui. Wir können sagen, die Vergangenheit ist vollkommen irrelevant. In die Zukunft. Ja. Nachhaken, weil Sie haben es gerade angesprochen. Zum einen haben die Grünen bei den letzten Wahlen, auch gerade bei den jungen Wählern, immer wieder punkten können. Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, gerade bei diesen linken Positionen, da gibt es ja mittlerweile auch deutlich stärkere Konkurrenz. Ich denke da auch an andere Parteien, wo ja gerade sich, wie zum Beispiel bei den Linken, beim Thema NATO, beim Thema internationale Außenpolitik, eine ganz andere Position auch abzeichnet. Wie schwierig wird es da, grüne Wähler zu halten, gerade junge Wähler, und sie nicht zu verlieren an andere Parteien, wenn man auf das nächste Jahr schaut und all die Wahlen, die dort anstehen? Ja, ich glaube, zum Beispiel beim Thema Außenpolitik haben wir natürlich noch Unterschiede und es gibt auch Unterschiede, die wir zum Beispiel auch als Grüne Jugend zu diesem Programm jetzt haben. Was aber, glaube ich, meine Generation im nächsten Wahl, vor allem in den Wahlprogrammen suchen wird, ist die Frage, wie wir neu wirtschaften wollen, wie wir mit dem 1,5-Grad-Ziel, wie wir mit der Klimapolitik im nächsten Jahr im Land umgehen wollen. Und da würde ich sagen, ist zumindest mit dem 1,5-Grad-Pfad, aber auch mit anderen Bekenntnissen zu mehr Klimaschutz, zu zum Beispiel auch kostenfreiem ÖPNV in den Städten als langfristiges Ziel, super viele Schritte gewonnen. Und darum haben wir auch als Grüne Jugend in den Diskursen, in den Debatten, in den letzten Monaten immer wieder versucht, die Grüne Partei auch mit unseren linkeren Forderungen weiterzutragen. Ich würde sagen, die Debatten waren total gut und natürlich wird es auch Debatten zwischen den Linken und zwischen der SPD zum Beispiel geben, welche Partei jetzt die richtigen Meinungen bei Außenpolitik, bei Klimapolitik, bei Stadtpolitik hat. Aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall stolz auf die Debatten, die wir geführt haben und sehe zuversichtlich ins nächste Jahr. Also viel Zuversicht. An welchen Punkten konnten Sie sich denn nicht durchsetzen? Und vielleicht noch einmal ganz zum Schluss die Frage, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt ganz zentral aus diesen Debatten der letzten drei Tage heraus? Würden Sie eher sagen, Sie sind gestärkt? Und an welchen Stellen wird es jetzt auch bei den Auseinandersetzungen mit anderen Parteien vor allen Dingen ankommen? Ja, natürlich haben wir uns bei dem Thema Wirtschaft nochmal gestritten, auch mit der Partei, auch mit der Parteibasis. Es ging darum, das Wachstumsparadigma aus dem Grundsatzprogramm zu streichen und andere Vorsätze für unser Wirtschaften zu setzen. Uns ging es darum, um planetare Grenzen, aber auch Versorgungssicherheit und soziale Teilhabe in der Wirtschaft fest zu verankern und das als unsere Grundleitlinien in diesem Grundsatzprogramm zu beschließen. Wir haben jetzt eine modifizierte Übernahme. Das heißt, wir haben uns jetzt darauf berufen, dass Wachstum manchmal positiv sein kann und manchmal schlecht. Das ist natürlich was, wo wir auch... Alter, ihr sollt Politik machen. Das ist ja nicht zu ertragen, das Kohlegeschwätz. Da ist ja nichts drin. Das ist reiner Wasserdampf. Planetare Grenzen und so. Wie planetare so? Grenzen schützen. Einwandversorgungssicherheit. Versorgungssicherheit. Die planetaren Grenzen des Sagbaren schützen. Ja. Alter. Ja, ich finde es ja immer noch so lustig, wie sie immer noch Möglichkeiten finden. Also es klingt so ein bisschen so danach, ja, wir haben jetzt auf Umweltschutz in unser Programm geschrieben. Wie bei den Grünen halt. Ne? Ja, wir haben jetzt das 1,5-Grad-Ziel. Vorher war es 2 Grad, oder wie? Also, keine Ahnung. Und dann neu wirtschaften und so. Ja, ich merke das alles schon. Auch was sie da gesagt hat mit Teilhabe in der Wirtschaft, da klingelt es bei mir auch direkt. Und die Leute hatten ja auch bei Twitter schon viel geschrieben jetzt über Sachen, was sie da konkret irgendwie machen. Zum Beispiel so Tricks wie Kapitalerträge komplett sozialversicherungspflichtig zu machen. Also, dann bringt es halt noch weniger. Die ganzen Leute, die jetzt alle irgendwie sparen für ihre Rente oder so und Zeug, die sollen dann darauf noch Rentenversicherung bezahlen oder wie für die ganzen Leute, die da nicht drauf sparen. Oder da, was? Könnte man eigentlich einen Cut machen irgendwo und sagen. Ja, das doppelte Besteuerung, dann sollte man eigentlich nicht, gehen. Sozusagen. Doch, ich finde schon, gemacht, also ich finde in einer Welt, wo Kapitalgeschäfte so viel Rendite abwerfen für so eine kleine Minderheit. Nee, was wie so viel Rendite arbeiten. Für eine kleine Minderheit? Bei mir ist noch nicht so viel Rendite. Ja, bei dir nicht, aber bei den 1%. Ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Dann haben sie ja für diese ganzen Wähler, weil die Grünen haben ja die bestverdiensten Wähler und die meisten Beamten mittlerweile. Ja, die haben dann wieder ihre Freibeträge dann irgendwann. Die müssen sich ja dann gar nicht mehr versichern, da sozialversichern dann wahrscheinlich. Aber ich, Idiot, darf dann für den ganzen Krempel wieder alles abdrücken. Ja, für meine paar Aktien oder ja, was. Das gehört sowieso abgeschafft, meiner Meinung nach. Diese Ungleichheit zwischen Pensionen und Renten und Beamtenbezügen und normalen Bezügen. Das ist eigentlich nicht mehr zu verantworten. Ja. Ja, und was ich meine mit Teilhabe, das klingt für mich schon wieder so nach, wir brauchen Quoten. Ne? Ja, Teilhabe bedeutet wahrscheinlich einfach auch, gib uns Geld. Also nee, Teilhabe heißt doch meistens, hier auf diesem Platz sitzen zu viele Männer, da müssen jetzt mehr Frauen hin. Oder das sind zu viele Weiße, keine Ahnung, Teilhabe. Das bildet die, doch unsere Teilhabe immer einfordern. Das bildet doch unsere Gesellschaft nicht ab, Teilhabe. Ja. Nochmal nachhaken wollen und schauen wollen, wie wir es im Wahlkampfprogramm auch hinbekommen. Aber ich kann auch sagen, dass wir gestärkt ins nächste Jahr gehen. Ich glaube, was wir in den letzten 3 Tagen gesehen haben, ist total viel Kraft als Grüne. Wir haben einen Parteitag, der noch nie online stattgefunden hat, von zu Hause streamen können. Und wenn ich noch kurz sagen darf, es gab eigentlich keine Probleme, außer dass der Netzausbau zum Beispiel für WLAN oder auch für mobiles Internet nicht so gut ist. Es hat natürlich manchmal gehakt, aber da würde ich sagen, wenn wir nächstes Jahr in die Regierung kommen, kriegen wir auch endlich besseren Ausbau für Internet und WLAN. Ja, natürlich, auf magische Art und Weise. Endlich dann, ja. Genau, die ganzen Leute vorher, die hatten einfach nur keinen Bock. Die wollten das einfach nicht. Die hier den Parteitag von zu Hause begleitet hat, ich sage herzlichen Dank. Ich nicht. Die hätte vor dem Interview keine 3 Energy-Drinks saufen sollen. Das finde ich ja gut, dass direkt danach Herr Forschert hier vorgeschlagen wird. Ja, und der Herr Kellner von den Grünen hat getwittert. Es bedeutet eine Überforderung des Einzelnen, wenn einzig und allein die eigenen Konsumentscheidungen die Welt retten sollen. Es ist deshalb Aufgabe von Politik, gute Regeln zu setzen. Das du hast es falsch vorgelesen. Okay, lass mal. Es bedeutet eine Überforderung des Einzelnen, wenn einzig und allein die eigenen Konsumentscheidungen den Sozialismus retten sollen. Es ist deshalb Aufgabe von ZK und Partei, gute Regeln zu setzen. So muss man das eigentlich vorlesen. Unten drunter absolut hundertprozentige Zustimmung. Wenn man den Leuten den verbotenen Apfel billig pflückbar in den Weg hängt, muss man sich über den Sündenfall nicht wundern. Sündenfall. Alter Fucking Schwede. Sündenfall. Schnitzel nur noch für Leute mit mehr als 100.000 im Jahr. Ganz einfach. Aber das finde ich auch cool. Oh, ist das böse. Das ist schon echt böse. Und nur 48 Likes. Da ist ein Archive. Okay, das hat sich ja. Das wäre zu wenig. Ja, für die Leute, die uns nur zuhören, da hat jemand das Bild von der Frau Lang mit dem McDonald's, mit der McDonald's-Tüte gepostet. Ja, Mir wurde ja beim letzten Mal noch, und ich habe das sogar, ich fand das okay dann, ich habe dann da nicht weiter drauf rumgeballert, aber mir wurde vorgeworfen, ich wüsste doch gar nicht, ob die Leute, die da McDonalds-Kram fressen und so, das überhaupt fordern, dass man sie da bevormundet und so. Ja, nee, wusste ich nicht genau, dass die das sind, aber diese Partei ist es auf jeden Fall, na, also. Aber mit Kellner, es sieht auch schon speziell aus. So, kommen wir jetzt mal zu was ganz anderem. Ich habe das noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, wie das jetzt so rüberkommt und wird. Aber ich habe ein kleines Interview geführt mit einer Quelle, die wir nennen sie einfach mal Hans. Hans, meine Quelle. Mit Hans habe ich gesprochen über die Bundeswehr. Hans ist bei der Bundeswehr. Hans ist da Offizier. Hans ist jemand, der sehr, sehr an die Marktwirtschaft glaubt und der sich eher einen minimalen Staat wünscht. Also am besten würde er sich wahrscheinlich hier mit Abel verstehen, mit Chris teilweise. Mit mir nicht so gut, aber wir haben uns trotzdem gut unterhalten. Und er hat mir halt Berichte vom sogenannten lebenskundlichen Unterricht. Das ist, was jeder Soldat da praktisch mitnimmt. Das ist meistens so ein zweitägiges Ding. Da fährt dann eine Gruppe von Soldaten irgendwo hin. In ein Tagungszentrum oder er hat gesagt, sozusagen ins Kloster, aber nicht wirklich ins Kloster. Also man ist dann da für 1 oder 2 Tage, in dem Fall war es ein Tag zusammen und moderiert wird das Ganze im Normalfall von einem Militärpfarrer bzw. Militärseelsorger. Das war in dem Fall wohl ein sehr angesehener Mann, der schon viele Einsätze hinter sich hat, der auch bekannt dafür ist, eher halt eine optimistische Stimmung auch in seine Truppe reinzubringen. Und es ging um Populismus in dem lebenskundlichen Unterricht. Es wurde dann als erstes einführend der ZDF-Film, wie wir Populismus erkennen, in 7 Minuten gezeigt. Also so ein, ich weiß nicht, ob wir den hier in der Sendung hatten, aber wir kennen ja das Niveau von solchen Berichten. Und da wurde dann vor allem auch wieder darauf abgehoben, dass es um die Grenze des Sagbaren geht, die wir eben schon hatten, die wieder mal verschoben wird. Und dazu hat der Militärfahrer dann auch den Satz gesagt, wir dürfen nicht vergessen, aus Worten und Gedanken werden Taten. Und das hat dann da auch zustimmendes Nicken in der Runde gefördert. Aber es wurde halt auch wieder rein praktisch, halt ging wieder um eher den rechten Bereich, also sowas wie Fridays for Future, wo man ja auch sagen könnte, das ist Populismus. Das wurde dann nicht angesprochen. Der Populismus sei daran interessiert, das Denken der Menschen gleichzuschalten, hat der Priester noch gesagt. Ja. Und dann die Reaktionen waren wohl teilweise sehr, sehr, sage ich mal, linienkonform. Also viele Leute, als es dann zum Beispiel auch dann natürlich unausweichlich ging es um Black Lives Matter auch zwischendrin. Und da hat dann mein Interviewpartner, der Hans, hat dann gedacht, okay, jetzt sage ich mal was Kontroverses und hat gesagt, ich halte die Teilnehmer großenteils für Heuchler, weil es denen eigentlich nicht um Rassismus geht, sondern um ganz andere Dinge. Wir kennen ja auch dieses Interview mit dieser Chefin, die sagt, nee, ich bin Marxistin, ich bin ausgebildete Marxistin. Und auch da kam dann von vielen im Auditorium wohl wieder so, ja, das ist halt so, also Polizeigewalt in den USA ist rassistisch und die Demos waren doch überwiegend friedlich und das mit den Plünderungen sei dann doch überzeichnet worden von den Medien. Also sehr zahme Äußerungen. Was ich halt immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist dabei diese Zeichnung der Bundeswehr als ein Hort von rechter Gesinnung und ja, diesen ganzen Sachen, die da immer gesehen werden. Aber so wie er das sagt, es gibt sehr viel unpolitische Menschen, sagt er in der Truppe. Ich habe ihn dann auch gefragt, würdest du sagen, es sind eher insgesamt sind die Leute konservativer als in der Mehrheitsgesellschaft sozusagen in der Bundeswehr. Und sagt er, wie gesagt, viele wären unpolitisch. Viele hätten auch diese, was er kollektivistisch nennt, also staatstreu. Ja, also dieses, ich bin hier, um meinem Staat zu dienen, den Staat zu unterstützen. Also es gibt wohl einen weit verbreiteten Urglauben, nennt er es, an den Staat in der Bundeswehr. Mhm, und Codex, mir gut vorstellen. Mhm. Bei der Polizei, glaube ich, auch. Die hatten auch so irgendwie zusammen immer so. Ja, aber ich finde es interessant, also ja. Gerade auch, dass hier so eine Verfassungstreue und sowas so wichtig ist und eben nicht das, was die Außenwelt dann irgendwie sieht. Ja. Klar ist das, der ist jetzt nicht bei den KSK oder bei irgendeinem harte Hundeverband der Mann, ja, sondern eher so in zweiter Reihe, aber trotzdem, ich habe ihn auch gefragt, er kann sich schon vorstellen, dass das halt bei so diesen Frontschweinen sozusagen nochmal ein bisschen anders ist. Von den Gesinnungen her. Aber das konnte er mir auch jetzt nur, das war sein Gefühl, aber ja. Er sagt, man unterhält sich nicht viel über Politik in der Bundeswehr. Dann wurde auch halt natürlich auf die Nazi-Zeit eingegangen im Zusammenhang mit Populismus. Und da war dann halt auch eines der Statements von ihm war, ich will mich nicht mehr für den Zweiten Weltkrieg ständig entschuldigen müssen. Aber da hat man sich auch relativ schnell auf diesen gesellschaftlichen Nenner geeinigt, keine Schuld, aber man trägt Verantwortung dafür, dass es halt nicht wieder passiert. Also alles sehr, für mich hört sich das nach einem durch und durch demokratischen Verein an, zumindest in dieser Kaserne und zumindest bei dieser Veranstaltung. Also er sagt auch selber, also sie machen halt Witze über diese ganze Geschichte mit rechten Netzwerken. Also so die üblichen Memes, so der MAD, wir müssen aufhören zu reden oder ähnliches, aber er sagt auch, es gibt also dieses, was dann immer erzählt wird, Hitlergrüße und so, das hat er noch nicht erlebt, zumindest, sagt er. Ich kann das natürlich alles nicht kontrollieren, ich denke mal, warum sollte er ein Interview suchen, wenn er dann da Blödsinn erzählen will. Was auch noch ein Thema war die Abschaffung der soldatischen Traditionen, das scheint wohl was zu sein, was den Soldaten überhaupt nicht gefällt. Die Frau von der Leyen hat irgendwie diverse Lieder verboten, die nicht mehr gesungen werden dürfen. Unter anderem das Westerwaldlied, was ich irgendwie so ein bisschen so über deine Wipfel pfeift der Wind so kalt. Ich meine, ja. Ja. Und das ist halt wohl, stößt vielen auf, auch dass das halt so diese Tradition vollkommen verleugnet wird, weil niemand, der klaren Denkens ist, kann ja nun mal eine Verbindung der Bundeswehr zur Wehrmacht leugnen. Einfach, weil man damals halt auch Leute brauchte, die das Ganze führen und so weiter und so fort. Gibt es auf jeden Fall eine direkte Verbindung, aber diese Verbindung wird halt mehr und mehr totgeschwiegen, diese Umbenennung von Kasernen. Und er meinte, sie haben irgendwo im Keller noch einen alten Stahlhelm gehabt, den mussten sie verstecken, wenn die Inspektion kam und solche Sachen. Und dann habe ich ihn noch gefragt nach so LGBTQ-Geschichten, ob es da auch so Veranstaltungen gibt. Da hat er gelacht und gesagt, nee, bisher gab es da nichts. Aber halt auch gerade dieses Gendern geht wohl auch vielen, auch bei den Soldatinnen auf den Zeiger. Und sie benutzen keine gegenderten Dienst gerade bei ihm. Man sagt halt einfach Frau Feldwebel, Frau Gefreiter und gut ist. Und da sind auch alle völlig d'accord mit, also auch die Führungsleute halten das für Unsinn, auch wenn. Ja, er hat noch gesagt, seine Kollegen sind im Moment sehr damit beschäftigt, halt zu telefonieren für die ganzen Ämter. Also die sitzen da und versuchen, diese Kontaktrückverfolgung zu Corona zu machen. Und was ich ganz interessant war, er hat gesagt, also wenn ich das machen muss, muss ich das natürlich auch machen. Aber wenn man mir halt zum Beispiel befehlen würde, zu patrouillieren draußen und Maskenverweigerer irgendwie anzusprechen oder irgendwelche Ausgangsregeln zu überwachen, da wüsste er nicht, ob er da zustimmen kann. Einfach Staatsbürger in Uniform sozusagen. Ja, habe ich noch was? Die AKK hat einen deutlich besseren Ruf in der Truppe als die Frau von der Leyen. Ich weiß nicht, warum, aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wenn du halt gerade einen Hurrikan hattest, ist so ein kleiner Sturm halt nicht so schlimm oder so. Ja, so eine Art. Es gab da auch eine Umfrage, wer die unbeliebteste Politiker sind in Deutschland. Und da war ja, wie bei der Andersrum-Frage, auch die Merkel vorne. Ne? Interessant. Ja, ne? Er sagt aber auch, die Salaten konsumieren viel öffentlich-rechtliche Medien. Aber viele von denen, und das hat er ja vorher schon mal über das Unpolitische gesagt, viele von denen beschäftigen sich auch nicht weiter als mit dem Konsum der Tagesschau damit. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, es hat ein bisschen Einblick in die Bundeswehr gebracht und zwar ein bisschen interessant. Das war mein Gespräch mit Hans. Ja, interessant. Wenn die viel auf Kaserne sind, also müssen sie eigentlich viel Zeit haben, auch sich zusätzlich zu informieren oder so. Ja, er hat auch gesagt, irgendwie im Lockdown waren sie alle im Lockdown und jetzt beschäftigen sie die da alle mit tausendmal die gleichen Lehrgänge praktisch wiederholen und so. Die sie schon hundertmal gemacht haben. Er meinte, er sollte eigentlich jetzt dieses Jahr einen Einsatz. Er ist da total scharf drauf, offensichtlich. Ich habe es nicht so ganz verstanden als alter Kriegsdienstverweigerer, aber er sagt, es ist schade, dass sein Einsatz noch ein Jahr verschoben worden ist, auf 2022, glaube ich. Naja, also ich hätte es nicht so dringend, irgendwie dahin zu kommen, irgendwo nach Mali oder so. Nee, ja, ich weiß nicht. Ja, ich meine, es gibt nochmal zusätzliches Geld, ne, im Auslandseinsatz. Das kann natürlich auch schon mal locken, ne. Trump attackiert. Ja. Trump attackiert eine Firma, die Wahlmaschinen herstellt. Er lebt noch. Habe ich diese Woche irgendwie überall gelesen. Mit Raketen oder was? Drohnen? Nee, mit Worten. Also dem Schlimmsten eigentlich. Und es wurde auf jeden Fall breit berichtet. Und es wurde auch immer mit angehängt, dass Rudolf Giuliani irgendwie sagt, das wäre in Frankfurt. Und es gibt da wohl irgendwie so eine grassierende Theorie, wonach die irgendwie in Frankfurt, aber wohl in Frankfurt oder irgendwie, habe ich gehört, wo ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, weil es geht um irgendwelche Militärgeschichten, die sind ja eigentlich in Frankfurt am Main, oder? Hier mit Rammstein und so. Vermutlich, ne? Ja, das ist alles unbestätigt. Es geht um eine Tochterfirma von einer kanadischen Wahlmaschinenfirma, eine spanische Firma, die Server in Frankfurt gehabt hätte. So die kompliziert von irgendwelchen Leuten aus Venezuela gegründet wurde. Ja. Und also Dominion ist die kanadische Firma und irgendwas mit Skythe oder Skythe oder so. Nee, das heißt, war die spanische Firma. Und die soll in Frankfurt Server gehabt haben und da soll Militär soll das hochgenommen haben, aber das ist absolut unbestätigt. Es ist nur von irgendwelchen Leuten in verschiedenen Nachrichtensendern in die Kamera gesprochen worden. Darum ist es überhaupt nur eine Nachrichtenmeldung. Ja. Das war das ja, was ich gehört habe, Smartmatic. Das ist die angebliche Firma aus Frankfurt. Angeblich. Ja, die machen nur die deutschen Wahlfälschungen auch. Ach, das ist alles Geplänkel neben Geplänkel. Oh ja, das ist auch getan mit RSIF. Dauert noch ein bisschen, bis das in Amerika. Da die reden, da viele Nachrichtenmeldungen, die aus Amerika kommen, erinnern mich an das, was 2016 war. Da sind genau die gleichen Sachen irgendwie durch die Nachrichten gegangen, dass der Trump jetzt irgendwie einen eigenen Fernsehsender gründet, beispielsweise. Mhm. Fast die gleichen Headlines wie 2016. Ich gründe jetzt auch einen eigenen Fernsehsender. Bisschen Weltraumnachrichten. Ja, Arecibo, das ist eine der größten Radarschüsselanlagen der Welt gewesen in Puerto Rico. Die ist jetzt offiziell außer Betrieb, weil sie leider baufällig geworden ist. Die letzten 10 Jahre sind alle Wartungsarbeiten, die nötig waren, einfach nicht wirklich durchgeführt worden, aus Geldmangel und aus anderen Gründen. Und da hat es jetzt halt katastrophale Kollapse gegeben, dass er auch nicht mehr funktioniert. Also ein Teil dieser doch ikonischen Schüssel, die ja im sehr vielen Filmen und sowas auch mal gezeigt wurde, vielleicht kennt ihr das, und in der Mitte hängt an verschiedenen Stahlseilen eine Plattform, die halt die Radarmessungen aufnimmt, und darunter hat man diese 350 Meter durchmessende Satellitenschüssel. Und ein paar von diesen Seilen sind jetzt gerissen und die Schüssel ist unten auch schon durchgeschlagen und ist einfach nicht mehr benutzbar. und das ist einfach sehr schade, weil die Anlage war bis zuletzt halt noch im Betrieb und es gibt nicht wirklich viel, was die Anlage ersetzen könnte. Es gibt zwar größere Radaranlagen, aber die sind für andere Funktionen ausgerichtet. Ja, und das ist wirklich sehr schade, dass die Arecibo jetzt nicht mehr funktioniert. Und sie muss abgerissen werden und das wird sehr teuer werden und sehr schade. Und wenn jetzt ein paar Asteroiden in erdnahen Umlaufbahnen sich bewegen, dann fehlt uns da auch eine sehr große Kapazität auf der Südhalbkugelseite, um die zu sehen. Das ist ungefähr so wie vor anderthalb Jahren. Da hatte die ganze Südhalbkugel auch kaum irgendwie so ein Asteroidenradarnetzwerk, weil da einfach das Geld nicht da war. Naja. Und das ist die Pressemitteilung und der sehr detaillierte technische Bericht, was da schiefgelaufen ist. Und ich fand das einfach bemerkenswert, dass die das so transparent alles veröffentlicht haben. Das sind 50 Seiten mit technischen Zeichnungen und allem Möglichen, was da schiefgelaufen ist an dem an der Satellitenanlage. Ja, und wenn irgendwelche Leute sich für technische Zeichnungen oder sowas interessieren, ist das auf jeden Fall interessant. Oh. Ja, da fängt es an. Echt. Das war auch da, wo Pierce Brosnan sich mit hier Dingens gehauen hat. Boromir, oder? Ja, ist schon recht. Das ist halt die ganze ein technisches Gutachten gewesen. Einfach bemerkenswert, dass sie das alles veröffentlichen in der Pressemitteilung. 54 Seiten Pressemitteilung. Apropos. Ah, das passt ja zu der Studie aus Spanien. Genau. MDR aktuell lässt verlauten, das Coronavirus kann sich lange auf Gegenständen halten. Aus diesem Grund sind die kommunalen Müllentsorger alarmiert. Sie raten Menschen in Quarantäne auf Mülltrennung zu verzichten. Also, liebe Leute, da habt ihr jetzt Deutschland, ist nicht mehr Deutschland. Es wird jetzt schon den Leuten dazu geraten, auf die Mülltrennung zu verzichten. Have we gone mad? Das muss aber auch ins Gesetz, finde ich, in 28a. Meinst du, ja. Infektionsschutzgesetz. Ja. Ist doch jetzt geht es doch an die Substanz, würde ich sagen. Mülltrennungsverbot, ja, genau. An die Dinge, die uns ausmachen. Ab 38,1 Grad ist auf die Mülltrennung zu verzichten. Ordnungsgeld für Leute, die ihre Joghurtbecher ausspülen. Wahrscheinlich. Tja. Ja, das waren die Weltraumaffen. Heute im Rant-Modus. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen werden jetzt sich zusammenreißen und nie wieder Blödsinn machen. Wir werden uns also nie wieder drüber aufregen. Das war heute das letzte Mal. Ich hoffe es. Ja, ich bin gespannt, was in drei Tagen entschieden wird an neuen Lockdown-Maßnahmen. Dann werden wir da sicher nächste Woche drüber sprechen müssen. Oh, irgendwas Schönes aus dem Katalog, ne? Dafür haben wir den ja. Ja, ich glaube, die werden sogar noch einen draufsatteln. Großbetriebe zumachen. Zurück in die Süd-DDR. Wie? Weihnachten steht doch vor der Tür. Ja, und was willst du? Wollen wir einen Reil lassen? Soll er weggehen? Ho, ho, Homeoffice. Du hast die Maske vergessen, Angela. Überall noch Viren und Bakterien. Ja, ja. Tja, 15 Jahre Angela, 6 Jahre Gamergate, ein Jahr Corona. 1000 Jahre Wald. 70 Jahre Corona. Ne? 70 Jahre Corona. Das wird heute schon irgendwo prophezeit, glaube ich. Oh, Scheiße. Jo, Lockdown. Lockdown, bis der Arzt kommt. Ja. Und ich meine nicht fahren in Urlaub. Geht in den Wald, solange er noch nicht ganz quer steht. Fahren in Urlaub ist ja auch verboten, wegen Corona. Hört die neue feministische Single von Marina an. I don't want to live in a man's world anymore. Trotz des heavy-handed Botschaften sehr schöner Song. Und lasst es euch gut gehen. Das ist schwer mitzutrillern, oder? Ja. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern, genau. Lasst euch nicht gendern und auf gar keinen Fall den Müll trennen. Wenn ihr Fieber habt. Sonst bitte den Müll trennen. Vorsorglich. Über Gamer geht nochmal informieren. Ja, 100 Bücher mit der Erwähnung. Ne? Ja, aber schlechte. Ja. Können wir bitte das ZDF zu einer Gegendarstellung zwingen? Das wäre Das war sehr schön. Okay, Leute, ciao.